Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, willkommen bei Viertel nach acht, 10 Uhr. Hallo. Wir sind doch halbwegs pünktlich halt. Ja, schönen guten Abend am Welthallo-Tag, der internationale Welthallo-Tag. Ja, hallo. Gibt es. Hallo. Moin, moin, servus. Weltmännertag ist 3 Tage her, ne? 2 oder 3 Tage erst. Ich dachte, heute ist Trans Remembrance Day. Nur bei uns. Hat sich wieder keiner dran erinnert an den Tag. Nee. Ja, schlimm genug, dass sie sich am 3. Oktober immer alle an Helmut Kohl erinnern müssen. Was soll das heißen? Ja. Traumatisch, was? Ah, war eine harte Woche, würde ich sagen, oder? So, vor allem zum Ende hin, schwer erträglich für Menschen. Ja, wenn sie sich mal gegenseitig als dumm bezeichnen, das ist schon ein bisschen scheiße, ne? Das ist nicht so richtig. Ja, und ja, es ist auch so wahr. Von allen Seiten. Weil es ja plötzlich ist ja Panik, die wir ja alle haben kommen sehen. Und alle sind natürlich selber schuld für das, was sie getan haben, weil sie natürlich bescheuert sind. Außer die Leute natürlich, die nicht bescheuert sind, die sind halt nicht bescheuert und die leiden unter der Tyrannei der Bescheuerten. Das war jetzt klar. Genau. Also, Das leidet die einen, großen Land. Die einen brauchen Zuckerbrot, die anderen brauchen Peitsche. Ich weiß nicht, wie war das mit der rhetorischen Aufrüstung? Ja, wundert mich auf jeden Fall, dass also diese Woche noch mehr als in anderen Wochen, dass diese Scheune nicht unter dem ganzen Lösungsmittel was man da verbraucht hat, um die Regeln abzukratzen, die neuen dran zu pinseln, nicht kollabiert ach du, ist. Aber ach du, die Scheune heutzutage, die ist so digital, da gibt es so einen Beamer, der projiziert da was drauf. Da außerdem hat das, was an der Scheune steht, schon immer an der Scheune gestanden, Chris. Da stand wir wechseln einfach die ganze Scheune aus. Also, ich glaube, ich so durch und die eine Scheune weg und stellen die ein bisschen. Machen sie 3 Buchstaben anders oder so, dann ist das plötzlich was anderes und so. Komm, so arbeiten die doch. Ja, auf jeden Fall. Darum haben deutschsprachige Länder ein Problem mit Covid-Impfungen. Also ich habe da ja eine Theorie. Meine Theorie lautet, die haben ein Problem damit, weil wir hier Medien haben, die von ihrem üblichen Programm, ihr übliches Programm unterbrechen, was um uns zu erzählen, dass wir uns impfen lassen sollen. Das übliche Programm besteht aus hier AktivistInnen. Lassen Sie sich impfen. Das übliche Programm besteht aus AktivistInnen und Alltagsrassismus und gebärende Personen und die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Und das ist das, was man normalerweise erzählt. Und jetzt drehen wir uns um und sagen, ja, hier, hört doch mal auf Logik und Wissenschaft, Naturwissenschaft und Biologie und so weiter und so fort. Aber, ne? Seid doch mal rational und so wie wir hier normalerweise immer innen. Und nicht politisch verblendet. Es kann sein, dass ich mich irre. Es kann sein, dass ich mich irre, so als dummer Ausländer aus Russland, so, aber war das nicht so, dass Hitler eine Impfpflicht eingeführt hat? Auf jeden Fall stand Volksgesundheit bei den Nazis hoch im Kurs. Darum geht es auch in dem Artikel zum Teil. Mhm. Es wird erstmal postuliert, dass halt wegen dieser Volksgesundheitsgeschichte in der Nachkriegszeit in den deutschsprachigen Ländern halt sehr, sehr behutsam, sagen wir mal, mit solchen Themen umgegangen worden ist. Das reicht hier dem Journalisten aber nicht, um das ganze Phänomen der Impfmüdigkeit in den deutschsprachigen Ländern zu erklären. Lass mich raten, die sind auch noch alle dumm. Aber ich lese mal was vor. Doch woher kommt diese Skepsis überhaupt? Ist es das faustische Wesen der deutschen Kultur, immer dagegen sein? Oder ist es ein Nachhall des romantischen deutschen Erbes oder die Birkenstock-Natursehnsucht der Anthroposophen? Darüber lässt sich höchstens spekulieren. Klar ist, im Föderalismus ist es seit Jahrzehnten Usus, gegen die Politikerinnen in der Hauptstadt zu sein. Der Rechtspopulismus hat es sich in den jüngsten Jahren zur Aufgabe gemacht, diese Skepsis zu bewirtschaften, welche in Corona-Zeiten einen neuen Höchststand erreicht hat. Das ist interessant, war zumindest Medizinkritik vor 40 Jahren noch ein linkes Thema. Rechts oder links, es spielt letztlich keine Rolle. Man hat den Mut nicht zusammengebracht, dezidiert gegen Fake News und Freiheitsschreier vorzugehen. Oder mit mehr Druck für die Impfung zu plädieren, vielleicht aus einer Art politischen Stockholm-Syndrom. In Bern, Berlin und Wien glaubt man mittlerweile selbst an die Geschichten des aufmüpfigen Bürgers. Tja. Wo ist der denn? In Rotterdam oder was? Bei uns doch irgendwie nicht, oder? So. Ja gut, aber ja, schön, dass du Rotterdam ansprichst. Die Darstellung von Rotterdam in den deutschen Medien ist halt auch wieder unterirdisch, weil wer die Videos guckt, kann sehen, wer da Böller geworfen hat und Steine geworfen hat. Es wird nur nicht im deutschen Medien thematisiert werden, wer da die Böller und Steine geworfen hat. Ja, wer denn? Irgendwelche Gabberglatzen oder was? Rotterdam müssen doch Gabberglatzen oder nicht? Naja, also ich habe Videos gesehen, ja, wo viele Leute, sagen wir mal, dunkelhaarig waren. Bisschen dunkleren Teint hatten. Ach so, ist also die Steine, Party-Szene-Klamotten rumgelaufen. Die Steine wurden geworfen von Repräsentanten der Glashaus-Lobby. Davon gehe ich allerdings auch aus. Ja, es waren bezahlte Schauspieler. Schön wäre es, wenn man die entsprechenden Lektionen daraus ziehen würde und in Zukunft über den Tellerrand der Individualmedizin schaut, sagt Kantonsarzt Thomas Steffen. Viele medizinische Probleme lassen sich nur lösen, wenn wir erkennen, dass wir nicht 8 Millionen Einzelwesen sind in der Schweiz. Seid ihr nicht? Ist das so eine Art ein menschlicher Tausendfüßler, oder? Manche Leute, die da leben, sind auch so siamesische Zwillinge oder Drillinge. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das Wort Schweiz einfach Schweizerdeutsch für Schwarm. Und dann kommt noch der richtige Hammer, kommt im Nachsatz. Das dürfte auch für alle anderen gesellschaftlichen Probleme gelten. Der Kollektivismus ist die Lösung. Gebt endlich eure individuelle... Yeah, ich habe die Lösung aller Probleme gefunden. 42. Gebt eure Identität auf und hört den Leuten zu, die sich über ihre Identität definieren. Ist doch ganz einfach. Hm? Stimmt. Jetzt bin ich bekehrt. Seufz. Also es ist auf jeden Fall ein Artikel mit Text. Mhm. Auf jeden Fall. Super. Freue mich wie ein kleines Kind. Ja. Hauptsache, man darf mal Mittel zum Zweck sein für die anderen. Das hier ist ein Beschluss. Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder, 18. November 2021. Geht es da um Corona? Ja, ja, da geht es um das Bier, ne? Alkohol und Jugendschutz und so. Nee. Ja, das ist die Bund-Länder-Konferenz. Wurde sie ja immer genannt. Allerdings gibt es ja jetzt keine wirklichen, es gibt zwar noch geschäftsführende Minister und die geschäftsführende Bundeskanzlerin, aber jetzt ist es halt die Kanzler-Länder-Konferenz quasi mit dem Ministerpräsidenten. Das ist ja im Endeffekt eine nicht wirklich, also es ist quasi ja eine neue Sache, die sich jetzt über die letzten 2 Jahre etabliert hat. Neben dem Bundestag und in den Landtagen werden da ja immer Sachen entschieden. Vor dem Hintergrund, dass man ja jetzt bald ja sagt, okay, wir haben die epidemische Notlage, die lassen wir zum 25. November auslaufen, beziehungsweise die verlängern wir nicht mehr. Und da muss jetzt quasi ein neuer Rechtsrahmen geschaffen werden, wie ohne halt diese Ausnahmeverordnung, dieses Ausnahmegesetz halt weiterhin Beschränkungen durchgeführt werden können. Das ist ja klar gewesen. Es wurde ja auch angekündigt, dass, obwohl die Notlage nicht verlängert werden soll, dass mindestens bis zum 19. März nächsten Jahres halt ein Rahmen aufrechterhalten werden soll, unter denen bestimmte Sachen von dieser Bund-Länder-Konferenz, Kanzler-Länder-Konferenz, wie man sie auch jetzt immer nennen soll, also es ist ja an sich kein wirkliches Staatsorgan, die neuesten Regelungen, die jetzt ja bundesweit eingeführt wurden, ist, ich denke mal, haben alle von gehört, 3G in Bus und Bahn, was natürlich eine logistische Meisterleistung sein wird, wenn man das wirklich durchsetzen soll. 2G beim Friseur und 2G in den ganzen Freizeitveranstaltungen. Also es ist eine schöne Einschränkung des allgemeinen öffentlichen Raumes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Gleichzeitig sagt man, dass halt alle Geimpften, die vollständig geimpft sind, 5 bis 6 Monate nach der vollständigen Impfung einen Booster bekommen sollen. noch nicht so ganz klar ist, ob das bedeutet, wenn kein Booster gegeben wird, gilt man weiterhin als geimpft oder nicht. Das wird halt sehr unterschiedlich interpretiert, sorgt natürlich für viel Verunsicherung bei sehr vielen Leuten und für eine sehr stark erhöhte Impfnachfrage bei den Leuten, die alle schon geimpft sind. Und ja, es ist schon ein ganz schönes Chaos, was da jetzt nochmal oben drauf gesetzt wird. Gleichzeitig die ganzen Weihnachtsmärkte. Ich meine, letztes Jahr wurde das ja mit diesem Alkoholausschankverbot quasi geregelt. Und dieses Jahr ist es ein totaler Fleckenteppich, wo welche Regelungen gelten. Ja, also ich habe persönlich schon irgendwelche relativ gut besuchten Weihnachtsmärkte in irgendwelchen Einkaufszentren, in irgendwelchen Vorstädten oder sowas gesehen, aber große Weihnachtsmärkte in Innenstädten werden teilweise abgesagt. Ja, es ist schon ein ganz schönes Chaos, wie ihr gerade schon gesagt habt. Und das, die Grundlage für das Ganze ist jetzt eben dieser Beschluss der Bund-Länder-Konferenz. Ja, also Preis. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, auch wirklich sagen muss, die Weihnachtsmärkte sind teilweise abgesagt worden, jetzt nachdem sie aufgebaut wurden. Das heißt, die Leute haben ihre Bratwürste gekauft, ihren Glühwein, haben ihre Aushilfen irgendwie gesucht und gefunden und haben alles vorbereitet. Jetzt wird der Kram abgesagt. Ich meine, ich weiß nicht, wie wirksam das ist, das abzusagen und wie sinnvoll. Der eine sagt, das ist aber doch draußen. Der andere sagt, vielleicht ist da aber auch Gedränge hin und her. Aber halt die Leute so ins Messer laufen zu lassen, ist wieder einer von den Punkten, wo ich unserer Politik einfach den Vorwurf machen muss, nicht adäquat zu reagieren. Alle haben sich schön um Wahlkampf gekümmert und alle haben sich überboten irgendwie. In irgendwelchen Ansagen zu anderen Themen. Aktionismus jetzt auch, ne? Wo die Zahlen sind hoch, Aktionismus hierher. Ne? Einsperren, wegsperren, Aktionismus. Irgendwas machen, wie so ein Arzt eben, der Ärger kriegt, wenn er keine Pille verschreibt oder so. Ne? Oder hätte er das machen können. Weißt du, aber halt alle diese schwierigen Entscheidungen und wie sie umgesetzt werden und alles das, dieses gesamte Chaos, ne, so, das sorgt halt dafür, dass die Gesellschaft halt 2G teilt ist. Versteht ihr? Na? Also ich habe schon einige Artikel dazu gelesen, aber nichts in wirklich großen Outlets für eine 1G-Regel. Einfach sich zu verabschieden von diesem ganzen Genesen und Geimpften, sondern einfach flächendeckenden Tests einzuführen. Ja, aber da sind alle Bürger in Deutschland an 1G teilt, verstehst du? Ja, genau. Ist besser, sie 2 und 3 zu teilen. Ja. Das heißt ja nicht, dass man sie gleich 4 teilt. Ne? Der Spanier hat doch gesagt, wenn wir jetzt die Geimpften oder die Gesunden, die Geimpften, glaube ich, testen, dann werden wir das ja nie los. Der Kingsburn hat den OPEX im Chat noch unterboten. Warum gibt es kein Corona im Wald? Weil Bäume 2G haben. Ja. Allerdings, ja. Ah, sehr OPEX, gut, sehr gut. Ja, tut mir leid. Das musste ich tatsächlich lesen, um zu verstehen. Sehr gut. Genau deswegen bin ich hier nicht so oft in den Streams dabei, ja, weil mir die Wortwitze ausgehen. Ja, aber ich finde immer noch unseren Titel von letzter Woche auch gut. Ja, es gibt nur 2G. Was hast du denn aus dem Bundestag mitgebracht? Ja, neben der Bund-Länder-Konferenz, Kanzler-Länder-Konferenz, gibt es ja noch das tatsächliche Staatsorgan des Bundestags, wo ja auch Gesetze gemacht werden müssen. Und um die ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern, die ja die Auswirkungen sind von dem, was wir auch gerade gesagt haben, die Beschränkungen, die 3G-Verpflichtungen der Unternehmen, die Verpflichtung Homeoffice zur Verfügung zu stellen, das sind ja alles auch noch wirtschaftliche Belastungen, plus halt 2G weniger Besucher oder auch nicht, das wird sich ja noch zeigen. Und die ganzen Wirtschaftshilfen, die würden ja rein theoretisch auslaufen, auch mit dem Ende mit der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Allerdings wurde jetzt halt das Infektionsschutzgesetz dahingehend geändert, und es wurde angekündigt, dass weitere Gesetze geändert werden, dass auch, wenn halt diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht mehr festgestellt ist, dass dann trotzdem Wirtschaftshilfen weiterhin nachfließen können. Ich finde das auch eine sehr lustige Situation, dass die meisten Corona-Maßnahmen ja mit der Feststellung der epidemischen Lage überhaupt als Grundlage erst gerechtfertigt wurden. Und jetzt wurde halt ganz viel rechtliche Rechtfertigung für die ganzen Maßnahmen geschaffen, abseits davon. Und die epidemische Lage wird dann jetzt wieder zurückgenommen. Ich finde das Ganze ein bisschen seltsam, weil dann ist es ja im Endeffekt ein totes Instrument, was man gar nicht mehr braucht. Und ich habe einige der Reden im Bundestag dazu auch angehört. Die meisten argumentieren so, ja, Corona ist nicht vorbei, nur weil wir die Feststellung nicht machen. Aber wir müssen die Feststellung jetzt einfach mal zurückführen, weil wir können sie ja nicht ewig verlängern. das ist einfach alles ein sehr seltsames Argument. Ja, ich habe so verstanden, dass sie jetzt eigentlich halt ihre Regierung per Dekret quasi damit weghaben wollen. Also mit dieser Feststellung von der epidemischen Lage, bla bla bla, das ja. wurde ja auch als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, weil da ja Ermächtigung drin stand und wann es ja ermächtigt und was ermächtigt ist. Es ermächtigt meistens halt aber nur im finanziellen Sinne, aber es ist das Wort ja trotzdem natürlich. Es ermächtigt halt die Regierung des Bundes und die Regierung der Länder dazu, halt Verordnung zu erlassen und damit dann halt zu regieren. Und das ohne, dass man das Parlament dann jeweils immer fragen muss. Und das ist ja im Endeffekt das, ja. was sie jetzt ändern wollen. Das also, ist ja das, was sich in dieser Bund-Länder, jetzt Kanzler-Länder-Konferenz quasi etabliert hat. So. Ja, und das wollen ne? sie nicht mehr haben jetzt. Und deswegen. Und das läuft halt weiter, aber die Grundlage wird jetzt zurückgenommen, weil halt an anderer Stelle ganz viele andere rechtliche Rahmen geschaffen wurden, unter anderem halt mit dieser Gesetzesvorlage hier für die ganzen Corona-Wirtschaftshilfen, dass es halt nicht mehr benötigt wird. Und das ist einfach wirklich ein total seltsamer politischer Akt, weil, wie gesagt, dadurch diese, warum soll man dann eine epidemische Lage irgendwann nochmal ausrufen? Weil das braucht man ja gar nicht. Das Instrumentarium ist ja schon da. Ja, sind das nicht auch irgendwie Grundrechtseinschränkungen, die sie jetzt aus so einer Notgesetzesecke in die normalen Gesetze reinziehen und das dann ja, ich glaube, von dieser Diskussion haben wir uns auch schon vor einem Jahr verabschiedet, glaube ich, oder? Nee, ich nicht. Und dass das grundsätzlich alles Grundrechtseingriffe sind, ist ja eindeutig. Ja, schon, das meine ich ja nicht, sondern sie ziehen ja, also ich meine, die Notsituation, diese Notlage ist ja sowas wie eine Ausnahmesituation oder so. Eine, wie heißt das ja, in dem Gesetz? Exakt. Keine Ahnung. Ausnahmezustand oder wie auch immer. Und das sollte ja nicht im normalen Gesetzesbereich dann stehen, das machen sie aber genau. Und das finde ich ist ein Tabubruch total. Ja, aber das Mammon. Ich habe keiner gemerkt, so. Mammon, dass der Staat, wenn er dir ein Recht genommen hat, dir das nicht wieder zurückgibt. Darüber sind wir uns doch eigentlich alle im Klaren, oder? Ach, komm, das ist aber trotzdem der Moment, an dem man sich dann darüber ärgert, oder nicht? Also, weiß ja, ich natürlich nicht. Ärgert man sich. Und vor allem, wenn man auf der anderen Seite immer wieder vorgeworfen bekommt, dass was man selber denkt, sei schlecht für die Demokratie. Also diese Dissonanz macht mir im Moment eigentlich am meisten zu schaffen, dass halt Menschen, die kritische Fragen zur Einwanderung stellen, schlecht für die Demokratie sind. Aber ja, wenn sowas dann im normalen Gesetz drinsteht, dann kannst du das für andere Sachen benutzen. Dann kannst du das für einen Klima-Lockdown benutzen hinterher und so weiter, weißt du? Ja, zum Beispiel. Genau, und dafür ist es so. Es gab ja heute diese Weltschlagzeile von der Grünen-Politikerin, die gesagt hat, wenn wir an der Macht sind, dann brauchen wir keine Rücksicht mehr zu nehmen, so paraphrasiert. Jo. Mir wird eiskalt bei solchen Geschwätz. Aber es passt auch auf jeden Fall zu den ganzen Zitaten, die wir hier schon seit Wochen und Monaten uns anschauen, auch zu der ganzen Rhetorik, ja, zu der ganzen Fridays for Future und hier Rhetorik von aus dem Bundestagswahlkampf auch und so. Also das passt da auf jeden Fall perfekt rein. Bei Fridays for Future? Soll da nicht niemand mehr wundern. Bei Fridays for Future möchte ich kurz reingrätschen und eine Empfehlung aussprechen für die letzte Folge von hier Massengeschmack TV betreutes Schauen. Der hat sich nämlich vorgenommen, was wir schon vor ein paar Jahren gemacht haben, nämlich diese Folge von Caracalla Talk mit Sarah Lee Heinrich. Und es ist einfach schön, dem Mann dabei zuzuschauen, wie er es einfach nicht versteht, was die Leute da reden. Und wie er mit gesundem Menschenverstand einfach nicht dahinter kommt, was die von ihm wollen. Ist wirklich, wirklich schöne Anerkennung. Ja, und warum die wann lachen und so weiter, ne? Finde ich auch gut. Man ist nicht besser als unsere Folge. Wer unsere Folge noch nicht gesehen hat, nicht Meckern Richtung Mecker, das war die andere. Wie hieß es? Widerlich weiße Weihnachten. Genau. Wir sollten uns natürlich erst her, unsere Folge angucken. Ja, ungefähr zwei. Ja, wir haben das damals eigentlich so ziemlich direkt, nachdem es rausgekommen ist, uns angeschaut gehabt. Und was ich vorhin in die Rückblicken ganz interessant war, dass da die Alice Hastas im Publikum saß, die man damals ja noch gar nicht so kannte. Und danach hat sie ja dann ihr Buch rausgebracht. Und es war eigentlich eine der bekanntesten Antirassismus, sogenannten Antirassismus-Leuten geworden. Und die sitzt da halt so im Publikum und beantwortet dann irgendwelche Fragen über Flugscham und weiß ich nicht was, aus antirassistischer Perspektive oder so. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Also du ja, der Zuschauer wird zu keinem Moment darüber aufgeklärt, dass er hier mit einer Aktivistin zu tun hat und nicht mit einem zufällig ausgewählten Publikumsmitglied, das man einfach mal so fragt. Ne? Ja, doch mit einer anderen RBB-Moderatorin halt auch noch. Ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie die Stimme des Volkes oder so. Sondern ja, gut, das ist da in der Sendung sowieso niemand gewesen. Ja, das sorry. Ist auch wahr. Aber ein paar Leute haben geschnipst. Ja, ja. Wer soll denn eine Antwort kaufen? Das ist total, total organisch und vor allem am Ende, Am Ende haben sie dann voll abgejohlt und geklatscht. Das habe ich dann nicht mehr verstanden. Weil das, da müssen dann doch wieder alle getriggert gewesen sein. Ich würde sagen, das war schon ziemlich traumatisch, ja. Da war die Gewalt wieder okay. Aber lass uns in den Bundestag. Bist du wahrscheinlich aus der Rolle gefallen oder aus der Falle gerollt oder wie auch immer. Bist du nicht die Eckkarte, da kriege ich einen Puls immer. Ja, und ich wollte eigentlich nochmal den Herrn Fechner abspielen aus dieser Debatte hier. Gut. Also ich meine, es war nichts wirklich von Substanz. Der ganze Bundestag ist ja auch immer noch in so einer komischen Schwebezustand, weil wir ja noch die geschäftsführende Regierung haben. Ja, soll sich ja die Woche wohl ändern oder so, ne? Das sollte sich bald auch irgendwann ändern. Und plant irgendwie was vorzustellen, so ein Papier oder so, habe ich gelesen. Fechner. Das ist Fechner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Infektionszahlen steigen dramatisch. Es gibt leider immer mehr Tote. Das Pflegepersonal ist an der Belastungsgrenze und das können wir nicht hinnehmen. Wir schaffen schärfere Maßnahmen mit diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Kollege Bartsch, ich fand Ihre Rede sehr dünn. Herrn Ramelow überzeugt Sie offensichtlich nicht, denn Ihre Argumente, er hat nämlich allem zugestimmt im Bundesrat und er wird auch morgen unserem Gesetz zustimmen. Also insofern ist es unglaubwürdig, wenn Sie nicht mal Ihre eigenen Leute überzeugen können mit Ihren Argumenten. Richtig ist, wir lassen die Rechtsfigur der epidemischen Lage auslaufen, weil wir nicht mehr dieses schwierige Rechtskonstrukt haben wollen. Wir wollen nicht mehr diese weitreichenden Befugnisse für die Bundesregierung. Die Rechtsfigur. Wir wollen das schwierige Konstrukt nicht mehr haben. Da springt mein demokratisches Herz vor Freude. Wir wollen diese komplizierte Struktur nicht mehr haben. Wunderbar. Die sich von vielen Gerichten auch gekippt wurden. Wir wollen keine Ausgangssperren mehr, wir wollen keine pauschalen Grundrechtseingriffe wie Schulschließungen und deswegen lassen wir dieses Rechtskonstrukt auslaufen. Und zu Recht sagen Ministerpräsidenten aus der Union wie Herr Günther, auch wie Herr Spahn noch vor kurzem und auch wie viele Kolleginnen und Kollegen aus der Union, dass wir diese Rechtsfigur nicht mehr brauchen und deswegen beenden wir heute diese epidemische Lage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und falsch ist der Vorwurf, dass wir nicht handeln würden, dass wir den Instrumentenkasten beschneiden würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir schaffen eine 3G-Pflicht für den Arbeitsplatz. Das ist eine weitreichende Maßnahme, weil jetzt jeder, der ungeimpft ist und sich nicht testen lässt, Lohneinbußen riskiert. Und wir schaffen die Regelung, die gleiche Regelung auch für Busse und Bahnen. Jeder, der ungeimpft jetzt Bahn fährt und keinen Test dabei hat, der wird aus der Bahn geworfen und dem droht auch noch ein saftiges Bußgeld. Das sind massive. Er könnte auch sagen, jeden, den wir kriegen, den impfen wir auch. Den kriegen wir auch dran, so ungefähr. Also, wenn du dich nicht gut genug verstecken kannst, dann kriegen wir dich. Ja, was Beförderungspflicht, sage ich dazu. Was ich finde, ist, die Leute werden dann geschmissen aus der Bahn. Ja, genau. Da kommt dann einer an und packt die Leute ganz nah an. Ne? Genau, und das auch noch womöglich. Die haben so eine 1,5 Meter lange Stange. Das dann führt ja auch zu Gewalt womöglich, so ein Scheiß, was soll denn das sein? Ja, und dann wirst du in den letzten Wagen gebracht, dann wird hinten die Tür aufgemacht und dann wirst du bei No Ticket, No Impfung, ne? Indiana Jones, keine Impfung und alle applaudieren. Ich meine, da gibt's doch, da muss man doch wirklich von den Siegern lernen. Wie haben die das in Südafrika gemacht? Da gab es auch zwei separate Eingänge überall, ne? Ich meine, das, ne? In Amerika gab es das auch mal. Man muss das Konzept nur ein bisschen anpassen, dann klappt das wieder. Ja, genau. Separate but equal. Ne? Das ist die Rechtsfigur, die wir als nächstes kriegen wahrscheinlich. Die wir gleich tanzen werden für euch, die Rechtsfigur. Die Maßnahmen, die wir heute hier einführen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch den Bundesländern geben wir weitreichende Handlungsmöglichkeiten. Sie können Abstandsgebote regeln, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, Maskenpflicht, 2G oder 2G-Plus-Regelungen. Sie können Veranstaltungen auf Personenzahlen beschränken und sie können Einrichtungen Auflagen machen. Also kurzum, mit diesem Gesetz können die Bundesländer scharfe und harte Maßnahmen beschließen zum Schutz unserer Bevölkerung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Fechner, ja. Entschuldigung, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion, Nein, Herr Kleinbecher. Die Debatte hat wieder ein hohes Niveau, das will ich nicht belasten. Boah. Und all die Unionspolitiker, die jetzt kritisieren, es würde zu... Dafür haben wir euch nicht gewählt, dass ihr eure Petty-Parteikonflikte im Bundestag... Das habe ich schon 100 Mal gesagt, das ist dem fucking Haus und eurem Auftrag nicht würdig, was ihr da tut. Solche Bonbons kannst du in der Kneipe ablassen, Fechner. Aber bitte nicht, wenn du für mein Geld in dem scheiß Bundestag stehst und da debattieren sollst über das Wohl der Bürger und nicht über deinen kleinen. Oh Gott, ey. Ja, ich kann jetzt, schon mal spoilern, dass wir uns im Anschluss die Kurzintervention, die dann folgt, die habe ich auch gesehen, ja, auch noch anschauen werden, weil die nämlich gar nicht mal so doof war. Zu wenig geschehen. Die ganzen Maßnahmen, das hätten Sie alles schon machen können. Sie hätten schon 2G-Regelungen mit der heutigen Rechtslage schaffen können, aber gerade in Sachsen und auch in Bayern haben wir führungsschwache Ministerpräsidenten, die sich lieber hinter dem Bund verstecken, als selbstbewusst die wichtigen Maßnahmen zu treffen, die für die Bevölkerung erforderlich sind, liebe Kollegen. Wo war das Gemecker von dir, als in Nordrhein-Westfalen die Zahlen am höchsten waren oder in was weiß ich wo? Nee, aber da hat man jetzt jemanden, auf den man einschlagen kann, schön, und irgendwelche auch mit Finger auf Bundesländer zeigen, als gäbe es keine regionalen Unterschiede mit den Inzidenzen in ganz Europa. Das ist einfach nur erbärmlich. Das ist unterste Schublade. Und was wollen Sie denn, was nicht heute schon möglich wäre nach der heutigen Rechtslage? Wo liegen wir denn wirklich noch auseinander? Das Allermeiste, was auch Sie fordern, steht in unserem Gesetz. Wo liegen wir noch auseinander? Sie wollen flächendeckend Schulen schließen, obwohl unsere Kinder doch so erheblich gelitten haben. Sie wollen flächendeckend Betriebe schließen können, obwohl das die massiven negativen Auswirkungen hatte. Sie wollen weiter Ausgangssperren, obwohl das Gerichte gekippt haben. Und ganz bemerkenswert finde ich für eine christliche Partei, Sie wollen es ermöglichen, in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit Gottesdienste zu verbieten. Also wohlgemerkt nicht mit 2G-Regelungen zuzulassen, sondern die Möglichkeit, das zu verbieten. Und das machen wir auf keinen Fall mit. Denn wir müssen bei allen Schutzmaßnahmen darauf achten. Ach, in die Kirche dürfen Sie dann oder was? Aber nicht, aber nichts kaufen auf dem Weihnachtsmarkt, genau, ne? Genau. Was wir auf gar keinen Fall machen wollen, ist. Bete zum Herrn. Was wir auf gar keinen Fall machen wollen, ist die 80-Jährigen aus der Kirche halten. Das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Nein, aber irgendwelche 20-Jährigen, 30-Jährigen oder so, die sollen nicht zur Arbeit gehen, ohne sich testen zu lassen vorher. Ja. Das, oder nicht in Bus einsteigen, vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig. Ja, genau, ansonsten zerren wir die da wieder raus. Und Vor allem Chris, aber die Kirche muss offen bleiben, ja. Vor allem zu deinem Punkt, weißt du, es gibt ja jetzt schon einfach seit der allerersten Welle digitale Gottesdienste. Weißt du, so, und sorry, aber nach Reformation, correct me if I'm wrong, aber so, du kannst überall beten, Gott ist überall, warum brauchst du in die Kirche? Was hat das mit der Reformation nichts zu tun? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Neues Testament, das ist nicht Reformation. Zwei oder drei sind aber zu viel. Nee, warum? Sorry, wenn, also, ich bin noch beim Alten Testament hängen geblieben, tut mir leid. So, bis hast du das Neue noch nicht gelesen? Das Sequel ist aber auch nicht so spannend, finde ich. Da ist nicht mehr so viel mit Krieg und Eroberungen und Ägyptern und so. Ja. Ja, in der Kirche sind auch 3G, ja. Der Vater und der Sohn und der... Und der Heilige Geist. Maßnahmen nicht mehr negative Auswirkungen haben, als sie nutzen. Und deswegen ist es richtig, dass wir flächendeckende Schulschließungen und Betriebsschließungen untersagen, dass es keine Ausgangssperren mehr geben wird und dass an Weihnachten und in der Adventszeit Gottesdienste mit Hygienekonzepten stattfinden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und leider mussten wir in der Vergangenheit auch immer wieder erleben, dass Tests und Impfnachweise gefälscht wurden. Und weil das immer ein hohes Risiko ist, wenn ein Ungeimpfter, möglicherweise Infizierter, also nicht Getesteter, sich in Gesellschaft mit anderen Bürgern begibt, Veranstaltungen besucht, deswegen werden wir jetzt jeden Fall von Fälschungen von Impfausweisen oder Tests unter Strafe stellen. Auch das eine ganz wichtige Maßnahme. Und zum Schluss letzter Satz. Ich fand es immer gut, dass auch die Union sich hier bemüht. Da hätte ich gerne mal Zahlen, ob das Problem das massive Problem ist, das er gerade hier draus macht und ob da nicht wieder Energie in eine Sache gesteckt wird, die im Endeffekt nur einen Promillebereich betrifft. Natürlich ist das scheiße, Impfpässe und so ein Kram zu fälschen. Hat ja auch schon den ersten Prominenten da erwischt mit dem Trainer von Bremen, der jetzt zurückgetreten ist, was ich so als Schuldgeständnis werten würde. Ja, aber ist das wirklich das, worum es gehen sollte? Die minimale Minderheit, die Impfpässe fälscht. Ist es das, was so wichtig ist, sich da jetzt zu produzieren? Zahlen wären schön für den Bürger. Bemüht hat, für diese wichtigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einen breiten Konsens hier im Parlament herzustellen. Diesen drohen Sie heute zu verlassen. Ich kann nur appellieren, stimmen Sie im Bundesrat, stimmen Sie hier im Bundestag diesen wichtigen Verschärfungen zum Schutz der Bevölkerung zu. Es geht hier um tausende Menschenleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch das, was er da gesagt hat, dass da ein Ungeimpfter auf eine Veranstaltung von nur Geimpften geht und die da ansteckt. Wir haben jetzt schon zig Veranstaltungen mit 2G gehabt, wo sich Geimpfte gegenseitig angesteckt haben. Das scheint er aber nicht mitbekommen zu haben. Diese Sachen machen vorne und hinten für mich, wenn ich darüber nachdenke, keinen Sinn. Vielleicht bin ich das dumm, Contact wie mir das Leute... Das ist total seltsam. Darüber redest du gerade, ne? 50.000 Leute am Tag mit einer Infektion. Kannst du doch kein Contact Tracing mehr machen. Ja, das ist ja eine Ahnung, dass es dann auch jetzt auch nicht mehr so richtig einzufangen ist bei solchen Zahlen. Ne? Spahn hat doch selbst gesagt, es ist 10 nach 12. Was machen sie denn jetzt für Aktionen, als wäre es 11:30? Und sich vorbereiten oder so. Aber das Ding ist, in Berlin ist es schon so, dass sie den Leuten offiziell sagen, sie können keine Kontakt Verfolgung mehr machen, das sollen die Leute bitte selber machen. Also wenn sie in Quarantäne sind, sollen sie die Leute anrufen, mit denen sie Kontakt hatten. Wird sicher super funktionieren. Ja, genau. Das funktionierte ja von Anfang an nicht. Da haben sie irgendwie relativ viel Manpower drauf verschwendet, hatte ich so von vornherein den Eindruck. Dass ich habe mich auch gefragt, diese Zettel, die man dann ausfüllen musste in Kneipen oder in Friseursalons, ist das wirklich ist das der moderne Standard, den wir für sowas brauchen im Endeffekt? Ist das das, was uns sichert, dass diese Kontaktverfolgung auch reibungslos funktioniert? Nö. Tja, aber die Luca-App. Ja, die Luca-App. Die bringt's doch. Und ich will hier nochmal ausdrücklich sagen, ich habe keine Feindschaft den Leuten. Also ich kann das jetzt einfach mal von mir aus sagen. Ich bin jemand, der wartet auf einen Totimpfstoff, der möchte eben nicht mit sowas therapiert werden, zu dem er kein Vertrauen hat. Ja? Und Totimpfstoffe sind nun mal haben wir lange Erfahrung mit diesen neuen Sachen haben wir die nicht. Und da kann mir jemand erzählen, da gäbe es Nachwirkungen erst irgendwann und so. Ich für meinen Teil habe entschieden, ich möchte auf den Totimpfstoff warten. Ich trage Maske, ich lasse mich testen, ich habe wenig soziale Kontakte, viele von denen halt auf online verlegt und so. Ja. Und ich bin trotzdem jemand, der jetzt einem Geimpften sagt, du bist ein Depp, dass du das machst oder du bist leichtgläubig oder irgendwas. Ich lasse jedem seine Entscheidung und dieser Respekt. Es gibt so ein paar Gründe, die man verstehen kann. Ne? Ich hatte das ja mit der Mutter von Kollegen erzählt letzte Woche. Ja, ich verstehe vollkommen, auch wenn Leute Kinder haben und sagen, ich will die irgendwie nicht in Gefahr bringen oder mich in Gefahr bringen, dadurch, dass die Kinder in der Schule sind und vielleicht was mitbringen. Und ja, so. Kinder zum Impfen ist das sowieso ein reiner Mittel zum Zweck-Effekt ist das. Das ist nicht für die Kinder und das ist dann irgendwie eigentlich auch nicht mehr in Ordnung, eine Therapie nämlich den Leuten zu machen für andere Leute. So. Was müssen halt andere hart, Leute eben auch ein bisschen aufpassen, sich von den Kindern fernhalten oder so. Was mich halt hart irritiert, ist diese Feindseligkeit. Ja, das ist vielleicht also, nicht das beste Werkzeug dafür. Ja, der Deutsche ist vielleicht nicht mehr gewohnt, Unrecht zu haben. Ne? Ja, irgendwann muss er schuld sein. Und das können ja nicht unsere tausend Heilsversprechen sein, die sich nicht erfüllt haben. Ich habe auch mit ein paar Leuten so geredet, so eine Handvoll, ne? So, die warten auch lieber auf den Totimpfstoff, beziehungsweise die, weißt du, so reden darüber, wie und wo sie sich die Impfpässe da herholen können. Ja. So, aber da denke ich mir so, wenn das jetzt unter Strafe gestellt wird, weißt du, sowas zu machen, muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zur Polizei gehen. Keine Ahnung. So, ich meine, es ist halt einfach das falsche Werkzeug dafür, damit umzugehen. So, und jeder hat halt seine eigenen Umstände, in denen entsprechend passt man sich halt irgendwie an. Ja? So, und ach Mann, Alter, das ist wirklich eine sehr komplexe Situation. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werter Kollege Dr. Fechner. Ich habe eine ganz praktische Frage zu Ihren Ausführungen gerade. Und zwar haben Sie sich ja gerühmt, dass ungeimpfte Personen aus der Bahn geworfen werden. Und zugleich sagten Sie, dass die Schutzmaßnahmen keine negativeren Auswirkungen haben dürften, als sie nutzen. Ich vertrete einen Wahlkreis, der sehr ländlich strukturiert ist. Da gibt es viele kleine Dörfer, da gibt es relativ wenige Busse und es gibt ganz bestimmt nicht in jedem Dorf ein Testzentrum. Und ich habe eine ganz praktische Frage. Wie sollen das Menschen machen, die am Montagmorgen mit Bus oder Bahn, sie wollen doch klimafreundlich sein, zur Arbeit wollen, zum Arzt wollen, zum Einkaufen wollen und Bus und Bahn, ÖPNV nicht benutzen können, weil sie ja getestet sein müssen, was sie aber nicht sein können in ihrem Ort und weil sie durch ihre Gesetzgebung und durch ihre Verordnungsgebung auch das eigene Zertifikat nicht anerkennen. Ich frage Sie deutlich, Herr Dr. Fechner, wie sollen das die Leute machen oder wollen Sie die zu Hause einsperren und sind Sie ernsthaft der Meinung, dass das Herauswerfen Ungeimpfter aus der Bahn und aus dem Bus keine negativeren Auswirkungen hat, als diese potenzielle Schutzmaßnahme tatsächlich nützt? Herr Dr. Fechner, möchten Sie antworten? Ja, gerne. Also zunächst mal ist es ein Fortschritt, dass Sie Corona offensichtlich als Gefahr. Willst du uns die Antwort vorenthalten? Nee, die gehört wohl doch nicht mehr zu dem Video dazu. Muss ich jetzt schon nochmal anklicken. Das ist okay. Dann wahrscheinlich dieses hier. Achso. Aber das war da vorbei an der Stelle, wie man gesehen hat. Paaransehen, das war in der AfD-Fraktion ja nicht immer der Fall. Ja, gleich erstmal mit einem dummen Spruch einsteigen. Das wird dabei helfen, Kompromisse zu finden. Auf jeden dieser Fall. Dumme Spruch, wie du ihn bezeichnet hast, heißt eigentlich ein underhanded compliment. So unterhand so jemandem ein Kompliment machen. So. Auf Deutsch sagen wir dummer Spruch. Ja. Ja, als ich es zuerst gehört habe, habe ich gedacht, so, ja, das ist das übliche Ding. Ne? Also diese Frage war ja nun wirklich komplett sachlich und hat jetzt auch aus meiner Sicht mal abgesehen von, ja, sie sind sich nicht bewusst oder so, jetzt keine schlimme keinen persönlichen Angriff oder sowas enthalten. Und die Antwort ist, aber ihr seid ein Pupsgesicht. Ach, Mann. Ja, komm, mach weiter. Und zum Zweiten sind jetzt in der Tat Länder gefragt, überall Testangebote zu machen. Und das wird auch kommen. Und der einfache Rat ist, lassen Sie sich impfen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wie wäre es, wenn Sie dafür eine Werbeveranstaltung in Ihrem Wahlkreis machen, Herr Kollege? Wieder, wenn die Leute dann nicht mit dem Bus hinkommen. Ja, und vor allen Dingen zu ihrem Arzt. So mal angenommen, die machen das sofort. Ne? So. Diese Kacke, die gilt jetzt ab Mittwoch oder wann, haben sie gesagt, da gilt das. So, jetzt haben sich die Leute meinetwegen, nehmen wir mal an, der Typ ist jetzt, wann war das? Dienstag oder wann? Oder Mittwoch oder so, jetzt die Woche über ist er dann in seinen Wahlkreis gefahren, hat für die alle organisiert, dass sie sich jetzt impfen lassen sollen. So, jetzt wurden die jetzt geimpft. Sagen wir mal letzte Woche. So, jetzt dauert das 4 Wochen. Bis sie das zweite Ding sich holen können. Und dann dauert es nochmal wie lange? 4 Wochen oder was? Bis sie dann einen 2G-Status haben. Und in der Zeit können sie nicht in den Bus einsteigen oder was? Also selbst das ist ja total bescheuert. Und das riecht mich eigentlich am meisten auf an dieser ganzen Debatte. Dieses ganze Ding so von wegen so, ja, das hätten die alle wissen müssen oder so nach dem Motto, ne, da ist doch gar kein Problem, dann impfen die sich jetzt halt. Und ja, unsere Scheiße, die geht zwar jetzt und jetzt schmeißen wir, glaube ich, fand auch diese Bezeichnung aus der Bahn werfen. So, das fand ich auch ganz lustig, gerade ist aus der Bahn werfen, so hatte ich das noch gar nicht gehört. Hat ja auch eine gewisse Doppeldeutigkeit. Ja, die werden jetzt aus der Bahn geworfen, genau, das werden die jetzt. Und die haben ja auch keine Möglichkeit, selbst wenn sie es jetzt tun, dann haben sie ja keine Möglichkeit, das jetzt herzustellen, diesen Status, den sie da jetzt haben sollen. Die können sich doch mit Johnson & Johnson impfen lassen. Da brauchst du nur eine. Ja, ich glaube, so 14 Tage wird es auch mindestens dauern. Ne? Stell dir vor, du machst dann was. Du musst zum Arzt fahren oder so. Ich meine, das sind ja nur auch die Eltern, die das betrifft. Ja, das soll jetzt am Mittwoch soll das gelten. Das kannst du gar nicht. Und wenn das irgendwelche Leute in ihren Bundesländern jetzt wollen oder so, vielleicht noch früher oder nicht. So. Sobald das ist durch den Bundesrat durch, das muss noch unterschrieben werden, das Gesetz, dann ist es gültig. Ja, und ich meine, die Verkehrsunternehmen haben ja auch gesagt, dass sie es auch schon teilweise jetzt schon umsetzen wollen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Tag. Ich glaube, hier in der Region haben sie gesagt, ab Samstag fangen sie an, also quasi gestern. Aber im Chat sagt da gerade jemand, die Bahn hätte schon signalisiert, sie hätten gar nicht die Möglichkeiten oder so. Ja, die haben alle gesagt, gar kein Problem. Man kann ja nichts anderes machen, außer bei der Ticketkontrolle das zu machen. Ja, und genau. Hier vor Ort haben sie direkt gesagt, okay, zumindest in den Bussen lassen wir die Busfahrer nur die Tickets kontrollieren, nicht die anderen Sachen. Das würde nur stichprobenartig geschehen. Ja. Wie soll das denn auch gehen? Da stehen 10 Leute an der Haltestelle, die wollen alle einsteigen und der Busfahrer ist schnell, der macht das in 30 Sekunden pro Nase und wann soll der denn an seiner Haltestelle ankommen? Ja, du denkst das viel zu praktisch. Ja, Schlangenbildung ist doch inhärent. Das ist ja dieses Ding, dass man jetzt irgendwie denkt, da würde jetzt irgendwie, also wir sind hier in Deutschland, hallo, hier ist alles ganz klar geregelt. Mit anderen Worten, wir machen das stichprobenartig, bestrafen die Leute, die wir gepackt kriegen, mit aller Härte und tun so, als hätten die Trottel das ja selber wissen müssen, was ihnen passiert. Ich freue mich schon auf die ganzen bescheuerten Kommentare von irgendwelchen Mareiles und weiß der Teufel nicht was. So nach dem Motto, ja, müssen die ja selber entscheiden, müssen sie ja selber wissen. Mohammed Amjahid gestern. Sie ist ja selber schuld, bla bla bla. Mohammed Amjahid gestern, Impfverweigerung ist Gewalt. Hm. Auf Twitter. Ja, auf jeden Fall, hier in diesem Artikel steht sogar drin, was ich auch noch gar nicht wusste, was ich da jetzt auch nirgendwo gehört habe. Ich weiß nicht, wie die Tagesschau darauf kommt, aber kann sein, dass das stimmt. Dass ja auch diese Übernahme für die Bürgertests, die sogenannten, jetzt auch nur noch einmal pro Woche sein sollen, pro Person. Übrigens, dieses Impfverweigerung ist Gewalt-Ding könnte man einfach als Text einsenden bei That Safe Space. Einen kostenlosen Bürgertest pro Woche gibt es an den Teststationen. Einen kostenlosen pro Woche. Wobei in der Praxis weiterhin mehrere Tests abgerechnet werden. Von den Teststationen. Und was auch immer dann bedeuten, so 2 Tests pro Woche müssen die Arbeitgeber stellen, das ist dann dieser Selbsttest oder wie? Ja, bei den Arbeitgebern ist es wohl so geregelt, dass es A, wieder einen starken Fleckenteppich gibt und von der Berufsgenossenschaft ist die Empfehlung, dass entweder nur Testnachweise von zertifizierten externen Teststationen akzeptiert werden oder der Test vor Ort mit einem Betriebsarzt oder mit einem Betriebspfleger, Krankenpersonal unter Aufsicht ein Selbsttest gemacht werden. Weil den ja auch jedes Unternehmen hat. Gerade auch. Ja, es gibt halt die Pflicht, dass es nicht die Pflicht, das Equipment zur Verfügung zu stellen, den Mitarbeitern. Das ist ja der Punkt. Ne? Seufzt. Ich weiß jetzt nicht mit dem einen kostenlosen Bürgertest, also in der Praxis werden ja mehrere pro Woche abgerechnet. Ich glaube, mindestens ein kostenloser steht im Gesetz, wenn die das nicht geändert haben. Müsste ich mal nachgucken. Okay. Ja, aber das wäre ja durchaus interessant, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ne, wir hören ja seit ewigen Zeiten, ja, ist ja gar kein Problem mit diesen ganzen Sachen, die wir alle vorhaben, mit Klimawandel und diesem ganzen Kram, Transformation von der Wirtschaft und so. Wir kümmern uns schon darum, dass das sozial verträglich ist und so weiter und so fort. Gestern noch gesagt und heute dann so, ja, aber es geht jetzt nur noch einen Test pro Woche, den du unbedingt brauchst, um in den Bus einzusteigen. Was die ganze Zeit ging. Was ging, als wir überhaupt gar keine Schutzmöglichkeit hatten. Da konntest du einfach im Bus einsteigen. Aber jetzt ist es plötzlich ein Problem. Und das ist, kann mir kein Mensch erzählen. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Nun, es gibt ja auch sehr viele Erhebungen, wie viele Leute sich in Bussen und Bahnen angesteckt haben. Und das ist wohl ein unterdurchschnittlicher Wert gegenüber anderen öffentlichen Orten. Aber das steht ja halt auch wirklich nicht zur Debatte. Es geht ja nur um weitere Verschärfungen, um irgendwie, ja, Druck auszuüben. Eine sehr seltsame Sache ist, dass jetzt flächendeckend natürlich die Tests sehr viel nachgefragter sein werden, aber gleichzeitig die Zulassungsbedingungen für die Testzentren weiter verschärft wurden, sodass jetzt nur Ärzte, Apotheker und Sanitätshäuser, glaube ich, überhaupt noch neue Testzentren eröffnen dürfen, außer die dauerhaft eine Lizenz hatten, heißt, dort, wo die Tests kostenlos wurden und die Nachfrage zurückgegangen ist, haben ja sehr viele Leute aufgehört. Da wurde der Markt so ein bisschen bereinigt und der Zugang wurde beschränkt. Das fand ich auch noch einen sehr lustigen ökonomischen Prozess, der sich da vollzogen hat. So nenne ich es mal. Ganz davon abgesehen, dass die Preise für Selbsttests natürlich sprunghaft angestiegen sind. Hier haben wir die Zeit. 5:08. Ich dachte, da schreiben nur Frauen. Was ist hier los? 5:08, Corona-Pandemie. Die Gesellschaft muss sich spalten. Die Zeit wandelt meiner Meinung nach hier mit dem Herrn Christian Wurm nah an der Kante zur Volksverhetzung, aber wollen wir mal in den Artikel hineinschauen. Bevor ich Ihnen gleich sage, warum es nicht nur verkraftbar, sondern sogar nötig ist, diese Gesellschaft zu spalten, zuerst noch ein kleiner Service-Block. Dann spricht er über diese Jobbörse für Ungeimpfte. Ja, und über Homeschooling und irgendwelche rechten Bildungsprojekte etc. pp. Dann spricht er über eine Wurmkur für Pferde. Was halt auch, ich glaube nicht, dass Ivermectin ein super wirksames Mittel gegen Covid-19 ist oder so. Aber das als Pferdemedizin zu bezeichnen, ist halt einfach unehrlich, weil es schon seit Jahrzehnten in der Humanmedizin eingesetzt wird. Und das mit dem Pferdeding erinnert mich böse an den Bernd-Witz. Bernd. Bernd. Ja. Das ist das Einzige, was ihr noch könnt. Irgendwie verschleiern und Nebelkerzen werfen, Pferdemedizin schreiben, statt halt einfach zu sagen, wie es ist, dass es ein Antiparasitenmittel ist, das auch in der Humanmedizin eingesetzt. Aber ihr wisst es halt besser und ihr, wie gesagt, er sagt ja auch selber, er will die Bevölkerung spalten. Bevor Sie nun zum Kontaktformular scrollen, um mir wortrecht zu erklären, dass Impfgegner nicht gleich Querdenker, nicht gleich Reichsbürger sind, mag schon sein, nur sind die gemeinsamen Schnittmengen eben groß. Man überlege sich. Bevor Sie nun zum Kontaktformular scrollen, um mir wortrecht zu erklären, dass Muslime nicht gleich Islamisten, nicht gleich Terroristen sind, mag schon sein, aber die gemeinsamen Schnittmengen sind groß. Merkst du was, Christian? Wenn du das geschrieben hättest, hättest du schon eine Anzeige wegen Volksverhetzung von irgendeiner Alice oder einem Mohammed am Hals. Aber solange du das mit Indigenen machst, ist das völlig in Ordnung. Ne? Die Ablehnung von Regierungsmaßnahmen respektive des Staates als solchem auf Grundlage oder eben nicht Grundlage wissenschaftlicher oder juristischer Erkenntnisse sind die Hookline der Hits, die jeder von ihnen mitsingen kann. In den Strophen geht es um Corona-Diktatur, Deutschland 1933, die DDR 2.0 oder das Apartheid-Regime. Upsi. Damit wären wir bei der Spaltung der Gesellschaft. Davon ist ja gerade wieder viel die Rede und dass damit niemandem geholfen sei. Trotz als Triebfeder halte viele Impfskeptiker davon ab, sich überzeugen zu lassen, wenn sie wie Kinder behandelt würden. Manche haben Angst, andere sind überfordert mit der sich ständig ändernden Weltlage und der nicht enden wollenden Pandemie. Und man kann sie ja verstehen. Nur werden die oft stillen Verunsicherten und die schweigenden Zögernden dadurch nicht überzeugt, indem den lauten Abgedrehten, den Reichsbürgern, den Verschwörungsmythikern zugehört wird. Ich wüsste kein Forum, außer Telegram bei Attila Hildmann, wo das so ist, aber gut. Auf dem Weg, die Mitte zu kapern, überrennen die Außenstehenden die Zweifler. Der Schaden, der dadurch entsteht, ist weit größer als der gesundheitliche. Die Trampler bringen Antisemitismus mit und Rechtsextremismus, allgemeine Wissenschafts- und Verfassungsfeindlichkeit. Sie infizieren die Zweifelnden mit ihrem Hass. Sie suchen sich die Schwächsten dafür aus, gründen dafür Schulen und Lerngruppen. Und die auf Verständnis konditionierte Mehrheit übersieht das Extreme, weil an der Stelle der Extremen ja mal ein Zweifler stand. Alter, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel ich kotzen möchte, wenn ich das lese. Das ist wirklich hasserfüllt, was du da schreibst. Und du baust einen Strohmann nach dem anderen, um ihn abzuschießen und fühlst dich dabei wie der Geilste. Und das ist leider schon, ja, geht für mich schon in eine Richtung, die du mit deinen Strophen ganz gut beschrieben hast. Mit maximaler Durchlässigkeit an der Blödsinnsflanke ist niemandem geholfen. Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil, einer, der die Gesellschaft spaltet. Wenn davon die Rede ist, entsteht schnell ein Zerrbild im Kopf, als würde das Land in zwei gleich große Teile zerfallen. Doch so ist es nicht. Richtig und tief einschlagen, trennt er den gefährlichen vom gefährdeten Teil der Gesellschaft. Mir wird Angst und Bange, wenn ich sowas lese. Ehrlich, also ich mache keinen Witz, mir wird wirklich Angst und Bange, wenn ich sowas in der großen Tageszeitung lesen muss. Das hätte der Stürmer nämlich nicht schöner hingekriegt. Und genau deswegen archiviere ich lieber Dinge. So. Genau deswegen. Genau deswegen. Weil du halt einfach ein tolles Ziel hast, das ist klasse so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Mittel dazu, du kannst nicht mit einer Säge Sachen zusammenkleben. Ich meine, ja, okay, du kannst Sachen amputieren, so, aber Amputation selbst da ist halt ein sehr extremes Ding. Du kannst es nicht rückgängig machen. Also wenn er hier von Spaltung redet, um die Gefährdeten von den Gefährdern da zu trennen, so, das ist klasse, aber mit welchen Mitteln willst du das erreichen? Mit einer rhetorischen Axt. Ja, super, klasse, Alter. Geh mit deiner rhetorischen Axt in den rhetorischen Wald und bau dir ein rhetorisches fucking Holzhaus. Ja. Also, das ist ja auch das, was immer diese Beschimpfungen von bestimmten Leuten, aus welcher Richtung auch immer, es ist ja Rabulistik und es hat ja an sich keinen anderen Grund, außer die Leute zu antagonisieren und zu spalten. Weißt du, Leute im Chat... Gerade wenn man jemanden hat, der eine andere Meinung ist, sollte man versuchen, ruhig auf ihn einzureden. Wenn man meint, man kann seine Argumente nicht ernst nehmen, sollte man versuchen, ruhig auf ihn einzureden, und um ihn zu überzeugen. Aber gut. Ja, weißt du, so Leute im Chat bedienen sich gerade Poe's Law, so invozieren Nazis, invozieren halt so hier Goebbels, ne, so. Aber da habe ich mich an so ein Zitat von ihm erinnert, davon, dass er halt gesagt hat, ja, Alter, so Propaganda ist halt einmal das mit den Worten, so, ne, aber es wirkt am besten, wenn du dahinter noch so, weißt du, wie er halt mit so einer rhetorischen Axt dann dasteht. Muss nicht unbedingt rhetorisch sein im Fall von den Nazis, so. Das ist halt am besten funktioniert mit einem Schwert. So, und meine Fresse, Alter. Alle wollen irgendwie Sachen durchbringen zu ihren Zielen. Das ist super, klasse, okay. Manche Ziele sind auch falsch so. Aber, Digga, denk doch mal drüber nach, dass du zuerst mal anfängst mit Rehabilitierung für die Leute, die du spalten willst, Mann. Scheiß. Der X-Ray hat mir jetzt gerade das Thema schon vorweggenommen im Chat. Aber ich erinnere auch an den Anschlag vom Breitscheidplatz, als jemand mit einem LKW in eine Menschenmenge auch noch absichtlich gefahren ist. Ich denke, kein Ungeimpfter infiziert einen Geimpften absichtlich. Es sei denn, die machen diese komischen Corona-Partys, von denen ich jetzt auch schon gehört habe. Aber wer hat denn da gesagt, höchste Zeit, endlich einen Keil zwischen die Gefährder und die Gefährdeten zu treiben? Hä? Ja. Wer hat das da gesagt? Niemand hat das gesagt. Im Gegenteil, ihr habt euch überschlagen mit, oh je, bloß nicht die Gesellschaft spalten. Oh je, oh je, oh je, das ist ganz schlimm. Aber das ist mir nicht klar. Wie kann man so Doppelstandards fahren? Ja, aber wir hatten dasselbe Ding auch mit Netz.dg schon gehabt. Da hat man gesagt, ja, guck mal hier, der Diskurs im Internet verroht. Ja, da brauchen wir ein Werkzeug für, um halt die bösen Leute da rauszuholen und die Anzeigen zu erstellen. Ja, aber keiner hat sich zuerst mal von hinten das Ding aufgedreht und gefragt, hey, wir sollten mal Programme haben, damit wir den Leuten psychologische Beratung geben im Nachhinein. Nö, einfach nur massenhaft Leute melden. Das ist die Lösung. Passt, Alter, Beste. Ja, diese Sache mit den Corona-Partys ist übrigens auch ein gutes Stichwort, weil im Endeffekt, wenn du jetzt als 18-Jähriger vor einem Jahr Corona-Party gemacht hast und damit ja jetzt genesen bist du jetzt auch kein Arschloch. Weil wenn ja, du jetzt, also du meinst, wenn du dich infiziert hast und dann durchgekommen bist. So, ne? Ja, weil wenn du jetzt nämlich ungeimpft wärst, dann wärst du ja ein Arschloch. Ja, ja. Aber wenn du vor einem Jahr infiziert warst, dann bist du jetzt natürlich kein Arschloch. Das hängt auch wieder davon ab, wo du dich gerade aufhältst und was du für einen Nachweis bekommst, wie viel Antikörper du hast, wann du genesen warst, ja, ob du Corona hattest und zu dem Zeitpunkt auch vom Arzt bestätigt bekommen hast, dass du Corona hattest. Ich wollte gerade sagen, soweit ich weiß, hängt das nur davon ab, auch nicht so einfach, ob die Leute den Genesestatus gemacht zu bekommen haben. Das ist alles. Ob die damals einen PCR-Test gemacht haben, das ist alles, wovon es abhängt. Zumindest wenn was wir letzte Woche hatten. Aber zu dem, was Chris gerade gesagt hat, das ist ja echt interessant, weil es wäre auch ein Werkzeug, was man irgendwie vorher sich überlegen sollte, bevor man jetzt zur Spaltung-Axt greift, weißt du? Hingehen, sagen, der Staat sollte so Corona-Partys organisieren, weißt du? So, dass die Leute halt, der Staat sollte Corona-Partys organisieren, da stecken sich dann Leute an. Ja, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Krempel natürlich, aber ich meine, im Endeffekt, also, wenn ich mir alleine angucke, so viele Leute, die jetzt mit dieser Impfung, wo ja jetzt auch die Immunität halt zurückgeht und dieses ganze Gedöns mit, weil ich meine, sonst bräuchten wir jetzt nicht boostern. Wenn das nicht so wäre, scheint ja so zu sein, das scheint ja auch im großen Stil der Fall zu sein, weil sonst bräuchten wir jetzt ja nicht boostern. Fünf bis sechs Monate nach der Zweitimpfung. Und ich gehe davon aus, dass im Endeffekt dieses, was MyT ja letzte Woche ja auch gesagt hat in ihrem Video, dass sowieso jeder kriegen wird. Und ich glaube, dass auch die Geimpften das alle erstmal kriegen müssen, bevor da irgendwie Ruhe ist. Und dass jetzt irgendwie diese Inzidenz hochgeht, da wird ja zwar auch unterschieden zwischen den Geimpften und Ungeimpften, da kommen wir auch gleich noch zu. Eventuell, je nach Bundesland, ist es verschieden, kommen wir gleich noch zu. Aber ich sag's mal so, dass die Zahlen jetzt hoch sind, also im Endeffekt ist es ja auch zu erwarten gewesen, weil wenn man jetzt mal wieder einen Winter hat, wo sich die Leute noch treffen dürfen, dass dann die Infektionszahlen hochgehen, ist ja eigentlich zu erwarten. Und deswegen haben wir ja eigentlich ja auch jetzt diese Regeln geändert gehabt, dass diese Infektionszahlen ja nicht mehr der einzige Indikator sein sollen, sondern die hatten es ja geändert. Hospitalisierungsrate. Ja, genau, Hospitalisierung. Und ja, wo haben sie die denn hingelegt? Bei 3. Die gibt es ja noch. Die hatte eine Stufe, die hat 9 Stufen oder 7 Stufen, ich bin mir gar nicht sicher. Es ist aber bei 3 geht's los. Also bei mir in Niedersachsen gibt es 3 Stufen. Über 7 Stufen. Wie das bei euch ist, bei mir gibt es 3. Ich habe nur gelesen, dass es irgendwie dass es drei von 100.000 wären, wo das dann losgeht. Ja, aber hier zu diesen staatlichen Corona-Partys da, ne? Du schilderst einfach aus, hier werden Geimpfte und Ungeimpfte so sich in einem Raum versammeln. Weißt du, wenn du Bock hast, kannst du da mitmachen. Dann kommt der Staat, sagt, okay, du musst halt so eine bestimmte Quote haben von ungeimpften Leuten, ne? So, die potenziell auch infiziert sein könnten, auch von Geimpften so, dass sie potenziell infiziert sein könnten. Schickst du dann da rein, weißt du so, und ja, also berechnet ist das mathematisch so, dass es halt das System nicht überlastet zwangsläufig, aber sorgst halt schon dafür, dass die Geimpften zu einem Großteil repräsentiert sind, die ja schon vor einem schweren Verlauf geschützter sind. Und da bitte sehr. Kann ich mal vorschlagen, wie wir das nennen? Ich bin für Set Unsafe Space. Ja, ganz genau. Ich möchte noch, bevor wir hier zum nächsten gehen, möchte ich noch was vorlesen aus dem Zeitartikel von eben, weil das fand ich eigentlich mit das Schlimmste. Ein Anfang wäre ja schon, alles nicht faktenbasierte, unwissenschaftliche und staatsfeindliche auszuschließen. Falschbehauptungen sind keine Meinung, Hetze ist keine berechtigte Sorge. Wer Super. Das nicht begreift, gehört auf geil. Die andere Seite. Voll geil. Gehört auf die andere Seite. Staatsfeindlich. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Fucking, wo sind wir hier? Vor allen Dingen nach diesem Standard, nach diesem Standard müsste man Funk verbieten. Ja, man gendern, verbieten. Ja, diese ganzen transsexuellen Geschichten verbieten. All diese nicht wissenschaftliche Scheiße verbieten. All diese Hassbücher müsste verbieten. Man verbrennen, ja. Ja, weißt du, aber ich will lieber gar nichts verbieten. Race Theory verbieten. Ja, nach seiner, ich will auch nichts verbieten. Aber nach seiner Sichtweise hätte man schon so viele Dinge verbieten müssen, die inzwischen alltäglich sind. Ich denke nur an liebe UngeimpftInnen. Ne? Ach, komm, ey. Der Artikel von dem, ne, wäre halb so schlimm, wenn er sagen würde, hier, aber zu solchen Maßnahmen sollten wir nicht greifen. Oder weißt du so, weil einfach klar sagen, dass halt Spaltung nicht gut ist. Weißt du, so, weil ich kann jetzt ihm gegenüber auch sagen, ja, die Leute, die Spaltung wollen, die gehören auf die andere Seite. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Die Einschränkungen sind notwendig, ohne Frage, wären aber nicht nötig gewesen, wenn mehr Menschen verantwortlich gehandelt hätten. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Wieder Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Sie halten aber wohl Angst, dass sich die Wut der Ungeimpften in Wahlergebnissen niederschlägt. Das war fahrlässig und auch deswegen ist es nun, wie es ist. Die Welle lässt sich nicht mehr aufhalten. Doch Deutschland muss raus aus der Corona-Endlosschleife. Denn irgendwann machen auch die Geimpften, die Solidarischen, nicht mehr mit. Haben auch keine Lust mehr, sich an die Anti-Corona-Maßnahmen zu halten. Die Politik muss ihnen eine Perspektive geben. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht das vor. Mit einer Impfpflicht. Für alle, denen das medizinisch möglich ist. Im Februar, Mädchen. Genau, im Februar. Du lügst wie gedruckt. Die hat vorher auch was ganz Seltsames gesagt. Tut mir leid, ich will ständig Godwin's Law hier. Was meinst du jetzt mit Februar? Was ist vor allen Dingen unser Nachbarland, ja. Was ist mit den ganzen anderen Ländern, die es auf der Welt gibt, wo auch nicht Frieden von der Einheit ist? Zeig mir ein Land auf der Welt, die das geschafft haben, irgendwie aus der Endlosschleife rauszukommen. Ja. Dann können wir das machen, was die gemacht haben. Von der Regierung, von allen Seiten wurde ja aber auch schon gesagt, erneute Lockdowns werden ausgeschlossen. Also ist das sowieso eine Befürchtung. Und jetzt ist mir eingefallen, was sie gesagt hat. Sie sagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die ganzen Geimpften sich nicht mehr an die Corona-Auflagen halten. Das wäre die Perspektive, wenn die Ungeimpften weiter das machen würden, was sie gerade tun, wie auch immer. Das ist irgendwie nicht so ein Katastrophenszenario, meiner Meinung nach. Aber gut. Wenn das Schlimmste ist, was passieren kann, ich dachte, es wäre schlimmer. Ja, das ist wie Klimawandel, ne? Ja, vor allem, weißt du, ist das auch so total komische Rhetorik, so zu sagen hier, dass die Leute, die schon geimpft sind, hier liebe Ungeimpfte, ja, wenn ihr euch nicht impfen geht, ja, jetzt sofort alle, ja, dann werden auch die Ungeimpften die Geimpften keinen Bock haben, sich nochmal zu impfen. Wie hängt das zusammen, Mann? Was ist denn das? Wenn Leute sich nicht impfen lassen, machen sie das aus eigenen Gründen. Also wie ist das so? Ich habe noch nie jemanden argumentieren hören von, ja, ich habe mich jetzt impfen lassen, weil die anderen sich haben impfen lassen. So, und ich bin ungeimpft, weil die anderen sich geimpft haben. Ja. So. Naja, also es gibt ja schon Leute, die irgendwie meinen, alle sterben, die sich haben impfen lassen, weiß ich nicht was. Das gab es ja schon. Keine Verrücktheit ergeben würde in diesem Fall. Das ist schon viel Quatschrhetorik gewesen, aber was die halt nicht einsehen wollen, ist, dass nicht alle Leute, die ein Problem damit haben, und vielleicht sogar noch nicht mal ein großer Anteil der Leute, die ein Problem damit haben, oder da mehr oder weniger, also dass es auch eine große Gruppe von Leuten gibt, die einfach nur nicht denken, dass es wichtig für sie ist, weil sie vielleicht noch jung sind oder so. Und vielleicht sehen die das auch falsch aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche wie irgendwie bla bla bla, die Verweigerer und sie wollen nicht solidarisch sein und so weiter und so fort. Auch schon wieder komplett verkannt, wie ja im Endeffekt diese ganze Argumentation die ganze Zeit über war. Also ich meine, es kann ja sein, dass irgendwelche Drostens oder Lauterbachs schon die ganze Zeit irgendwie gemeint haben, von wegen, ja, die müssten eigentlich alle und wenn die nicht alle wollen, dann müssen sie eigentlich alle und wenn sie nicht alle machen, dann sterben wir alle und bla bla oder sie sterben alle oder bla blub. Aber die Politik tut ja jetzt auch so nach dem Motto so, ja, ach ja, jetzt ist das halt so und jetzt können wir sie alle triezen, jetzt dürfen sie nicht mehr in den Bus einsteigen, aber sie können sich ja nicht beschweren, weil es war ja klar, so, das müssen sie ja wissen. Von der Woche war zwar noch von nichts die Rede, aber die Politik benutzt die Menschen als Sündenbock. Das ist ganz einfach, weil verbockt hat das ja nicht der Bürger. Ich meine, es hat auf Twitter jemand geschrieben, das fand ich sehr interessant, dass die Leute jetzt zwar auf die Ungeimpften runtergucken und teilweise runterspucken, aber dass sie gleichzeitig nicht mit Moderna geboostert werden wollen, sondern lieber mit BioNTech. Ne? Jetzt ist ja die Sache, dass der Herr Spahn erstmal das Moderna verimpfen will, was noch da ist. Da sind sie dann aber auf einmal wählerisch. Wie soll ich das logisch verarbeiten als Ungeimpfter, was ihr da macht? Ihr habt Angst vor dem einen Impfstoff, aber ich darf keine Angst vor beiden Impfstoffen haben, oder was? Sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdige Art zu denken, ganz ehrlich. Ich habe noch mitbekommen, dass die WHO gesagt hat, wir sollen lieber den älteren Leuten in Ländern was abgeben, die noch nicht so viel hatten. Apropos auf Twitter gepostet, ja, hier Volksverpetzer hat auf Twitter gepostet, ja. Ich will das vorlesen, bitte, okay. Ich will das vorlesen. Volksverpetzer. Bitte, ich will es vorlesen. Bei alles in den Arm Hashtag mitmachen und die extremistische Impfgegner-Propaganda überschallen. Pro-Tipp, Doppelpunkt, blockt konsequent immer und überall Nazis und Querdenker. Diese Leute zerstören mit Absicht unsere Freiheit und Demokratie. Sollen sie einsam in ihrer Fake-Blase versauern? Ja. Was für ein beschissenes Hashtag. Halt, alles halt in den Arm. Wunderbar. Total verlockend. Ne? Impfgegner-Propaganda. Oh. Aber halt einfach, das sind Leute, die irgendwie hier sich gegen Spaltung positionieren, aber dann selbst sagen, ja, sollen sie das doch in ihrer Ecke versauern. Diese Leute positionieren sich nicht gegen Spaltung. Die positionieren sich nur gegen Spaltung, wenn es um ihre Klientel geht. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Diskussionen sind eine gemeinsame Lösung finden, meine. Guck, da geht's weiter. Diskussionen sind sinnlos. Sie stehlen nur Zeit und richten Schaden an. Ja, what the fuck? Sie lenken. Komischerweise argumentieren die Klimaleute genauso. Wenn das schon Zeit stiehlt und Schaden anrichtet, dann richtet auch Schaden an, dass du halt einfach dir selbst eine Filterblase baust. Weil ich kann nicht irgendwie jemanden einmauern, ohne mich selbst auszumauern. Sie lenken uns von Lösungen ab. Lösungen, die wir um die Faschisten herum finden müssen. Wir haben keine Zeit, in Klammern, egal ob Klima oder Corona, uns mit Lügnern und Ideologen herumzuschlagen. Fake Viren in Quarantäne. Ja, Digga, du, what the fuck? Okay, du, was zum Fick ist das, okay? So, was ist das für ein Ansatz? Okay, du kannst doch nicht irgendwie ernsthaft sagen, du bist gegen Spaltung und dann sowas machen. Das ist der Ansatz, den sie immer fahren, OPEX. Wir haben recht, die anderen sind Nazis. Ja, das kann ganz ja einfach. Gern sein. Das kann und ja gern sein. Aber es ist halt nicht zusammenhängend zu sagen, wir haben recht, die da sind Nazis. Und dann darauf zu schließen, ja, deswegen, weißt du, block sie alle. Weißt du, so, da sollten die doch irgendwie ja, Warnung draufschreiben im Sinne von hier Leute blocken, die nicht in deiner Blase sind, kann zu übermäßigen Schaden für sie führen. Weißt du, so als Nebenwirkung. Aber nö. Wer ist das schon wieder? Stefan Anpalagan. Was will der? Ja, er schreibt, könnte es sein, dass Impfpflicht und Ausgangssperren auch deshalb nicht diskutiert werden, weil die Politik Angst vor gesellschaftlichen Unruhen hat und nicht weiß, wie man solche Maßnahmen gegen den Willen der Querdenker durchsetzen soll? Fragezeichen. Habe ich nicht den Eindruck, dass die Politik da Angst hat. Das muss doch die Politik tun. Die Politik ist doch dazu da, um Dinge gegen den Willen von irgendwelchen Leuten durchzusetzen, oder nicht? Wir erinnern uns an diese tollen Unruhen in Stuttgart, ne? Das waren alles Impfgegner und Querdenker, die sich da an den Brandschatzungen beteiligt haben, ne? Stefan, wie soll man solche Maßnahmen gegen die ganze Partyszene, gegen den Willen der ganzen Partyszene auch durchsetzen, ne, Stefan? Ja, und ich weiß auch noch ganz genau, was hier bei mir in Hannover zumindest die größte Demonstration der ganzen Corona-Zeit war. Und das waren nicht die paar Typen, die irgendwie alle zwei Wochen in ihren Autos hier irgendwie durch die Innenstadt fahren und ein bisschen hupen. Also die Querdenker, sondern das war diese Black Lives Matter Demonstration, wo der Opernplatz so voll war, wie ich den überhaupt noch nie gesehen habe, mit dicht gedrängten Leuten. Das war zwar schon halbwegs warm zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall, es schimmert immer wieder die Angst vor Gewalt und Terror durch. Gewalt durch Querdenker im Verbund mit Rechtsextremen. Drosten, ja, Lauterbach und weitere Wissenschaftler, Doppelpunkt innen, werden permanent bedroht und stehen unter Personenschutz. Und das bedeutet jetzt, dass alles richtig ist, oder wie Sachen gehen. Das da steht mit Personenschutz, das erinnert mich instant daran, so Brianna Wu, Gamergate, weißt du, so Worte im Internet, oje, oje, ich brauche hier Schutz jetzt. Währenddessen kokettieren selbst hochrangige Politiker damit, dass sie sich nicht an Infektionsschutzgesetze gehalten haben und demnächst nicht halten werden, dieser Staat, unser Staat kapituliert vor der totalen Autorität, die er selber vertreten soll. Es ist gewissermaßen die Selbstaufgabe einer gesamten demokratischen Institution. Wenn alle Leute bei sich zu Hause eingesperrt sind, dann ist die Demokratie vollendet, oder wie? Boah, Alter, der nächste Tweet ist wirklich einfach würzig, Mann. Das Gerede von Ja, das Gerede von Recht und Ordnung in Anführungszeichen, von den in Anführungszeichen 1000 Nadelstichen, von der in Anführungszeichen harten Hand, die Maßgabe, dass man in Anführungszeichen nicht mit Terroristen diskutiere. Nun, das alles gilt anscheinend nicht, wenn die Terroristen der Mehrheitsgesellschaft angehören. Stefan, weißt du, was das Wort Terroristen heißt? Terroristen, ich habe nämlich langsam das Gefühl, dass du keine Ahnung hast, wovon du redest. Die Terroristen. Und komm mir nicht mit dem Typ, der den Mann in der Tankstelle erschossen hat. Das ist bedauernswert, aber der hat ihn erschossen, weil er ein Idiot war. Also der Täter, weil der einfach durchgetickt ist. Ja, da ist kein ideologisches, politisches Zusammenhang. So wenn es da einen Terrorismus gäbe, dann gäbe es Strukturen, dann gäbe es mehr Taten in der Richtung etc. pp. Und diese Einzeltat jetzt zum Terrorismus hochzustilisieren, ist für jemanden, der sonst immer die Sache der Migranten vertritt, eigentlich eine ziemlich dumme Idee, weil dann könnte hinterher jemand kommen und sagen, aber guck mal, da passiert ja auch einiges, wie jetzt gerade wieder, wo war's? In Glasgow? war es, glaube ich, ne? Oder wo hat sich der Typ in die Luft gesprengt? In dem Taxi. Und jetzt in Israel sind wieder zwei oder drei Leute getötet worden von einem Palästinenser mit einer Maschinenpistole. Da könnte man ja dann auch fragen, ja, muss man da nicht irgendwie harte Hand, Recht und Ordnung, tausend Nadelstiche, nicht mit Terroristen? So. Weißt du, da der nächste Tweet, von dem auch Chris... ich möchte nochmal auf Terroristen der Mehrheitsgesellschaft, also... Das ist euer antifaschistischer Grundkonsens. Das ist Terrorismus, den ihr gerne in der Mehrheitsgesellschaft hättet. Also. Also warte, die Leute, die mit Steinen auf Polizisten und also Autos werfen und Scheiben einschlagen und Molotows werfen, weißt du, die wollen sagen, was Terrorismus ist. Ohne sich selbst als solche zu sehen. Interessant. Wenn die Gefahr nicht links, nicht ausländisch, nicht muslimisch ist, dann ist dieser Staat ratlos. Dann werden Gesetzbücher in der meistgelesenen Zeitung dieses Landes genüsslich ausgebreitet. Gesetzesbrüche. Gesetzesbrüche, nicht Gesetzbücher. Ja, sorry, dankeschön. Gesetzesbrüche, ja, in der meistgelesenen Zeitung dieses Landes genüsslich ausgebreitet und zu einem Akt der freiheitlichen Selbstermächtigung hochstilisiert. Er meint Kubicki, der in der Kneipe war, ne? Ah, ja, okay, verstehe. Ja, ja, genau. Das ist die, sind die Gesetzesbrüche, aber irgendwie, ja, Selbstjustiz, hier Lina E., keine Ahnung, wie was. Das kann man alles feiern. Das ist alles prima. Weil, wenn die Gefahr nicht links, nicht ausländisch ist, dann ist der Staat ratlos, oder was? Dann ist der Staat ratlos. Nee, der Staat ist ratlos, wenn er nicht, oh mein Gott, die faschistischen Gamer werden uns alle holen. Dann ist der verdammte Staat ratlos. Weißt du, also, so, ich bin ja für Meinungsfreiheit, aber sowas gehört archiviert, Alter. Meine Fresse, ey. Dass die Sicherheitsbehörden nicht fähig und nicht willens sind, dieser Gefahr genauso entgegenzutreten wie anderen staatsgefährdenden Bedrohungen, haben sie während dutzender Querdenker- und Hygienedemos eindrucksvoll bewiesen. Und dann verlinkt er so einen Artikel von der FR. Von ihm selber. Ein Gastbeitrag von Stefan A. Ich denke mal, das wird er sein. Klasse. Super gutes Disclaimer-Ding, weißt du, so sehr guter wissenschaftlicher, standardmäßiger Journalismus hier, Stefan. Danke. Und vor allem, was wünscht er sich denn? Wünscht er, dass die Leute auf irgendwelchen Demos einfach zusammengeknüppelt werden, weil er nicht mit dem zufrieden ist, was wofür oder wogegen die demonstrieren? Also Gewalttätigkeiten, wenn wir, glaube ich, mal diese Hygiene-Demo mit der durchschnittlichen linken Demo vergleichen, schauen wir mal, wo mehr Gewalt und mehr Straftaten passieren. Die sind ja auch jetzt schon wieder bei diesem Punkt angekommen, wo sie behaupten, dass das alles die gleichen sind. Und ich kann mich noch ganz, also dass das alles eine Masse von Menschen ist. Aber ich kann mich noch genau erinnern an die ersten Berichte darüber, wo sie dann die eine Tante hatten, die FDP wählt und die irgendwie einen Tourismus hier Betrieb hat, der jetzt nichts mehr machen kann und so weiter und so fort und lauter Leute irgendwie und diese Umfragen, dass von diesen ganzen hier Skeptikern da alle möglichen Leute die Grünen wählen und was weiß ich nicht was alles, aber nein, das ist schon wieder alles dasselbe, ne? Da gibt es irgendwelche Reichsbürger und das bedeutet, alle von denen sind Reichsbürger und das bedeutet, sie sind alle rechts, sind alles Faschisten und bla bla bla. Weißt du, für die Leute, die gerade zuhören da, ne, der hat gefühlt 10 Tweets in einem so einen Faden zusammengepackt, ne, einen nach dem anderen, und da sind hunderte von Retweets und tausende von Likes. So, es ist auch noch interessant, das mit anzumerken. Aber dann schreibt er hier, wir haben uns mit den Verschwörungstheoretikern, den Querdenkern, den Rechtsextremen und den Antisemiten schlicht abgefunden. Bullshit. Wir haben Ja, Digga, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und dann irgendwie jemanden frage, so hier, Antisemiten geil, oder? So wird mir nicht irgendjemand sagen, ja. So, ja, wenn er Nimi El Hassan damit meint, dann haben wir uns mit der wahrscheinlich abgefunden, ja. Ja, okay, meine Stichprobe wäre halt größer als Nimi El Hassan, so, weißt du? So, wir haben diese illiberalen Freiheitsfeinde als Teil einer neuen Normalität akzeptiert. Ja, was meinst so du mit illiberale Freiheitsfeinde wie Stefan. Wir Guten, meint Herr Opex. Ja, wir Guten haben die illiberalen Freiheitsfeinde, also die Leute, die anders denken als ich, also jeder, der was anderes denkt als ich, um genau zu sein, die haben wir akzeptiert. Also, nun bestimmen diese Menschen, die sich nicht impfen lassen, nicht testen lassen, keine Maske tragen und keinen Abstand halten wollen, unser gesamtes gesellschaftliches Leben. Manche fälschen gar Impfausweise und Testergebnisse. Beides im zweiten Jahr der Pandemie nicht strafbar. Das ist ja wunderbar. Da haben sich ja jetzt ja 5/6 seines Problems gelöst, ne? Weil Maske tragen, die Strafe wurde erhöht, Abstand halten, Strafen wurden erhöht, Testen ist kostenlos und ist überall vorgeschrieben. Impfausweise und Testergebnisse fälschen ist jetzt strafbar. Ja, ich frage mich, was da Maßnahme. Sollen die Leute in irgendwie eine Strafkolonie transportiert werden, Mann? Und ich meine, wenn man einen gefälschten Impfausweis hat, dann gibt man sich doch eher als Impfbefürworter, einfach nur um den Schein zu wahren. Also würde ich mir jetzt vorstellen, ganz so meiner kriminellen Energie. Und dann werden sie in Viehtransporter gepackt, wo sie ganz nah stehen können. Ja, ne? So, das ist schön, wie er alle hier in einen Topf wirft und umrührt. Ja, ne? Wer auf all das aufmerksam macht, sich über die zahlreichen kriminellen, korrupten und egoistischen Arschlöcher aufregt, muss sich anhören, dass er für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich sei. Ja, hier verrührt er gleich mal wieder Dinge, kriminell, korrupt. Sagt er mit dem Tweet, dass er nicht zu kritisieren ist? Ich dachte, ja. Spaltung der Gesellschaft wäre gut, aus seiner Perspektive. Ah ja. Ist doch gut dann. Oder? Nächster Tweet. Spaltung, Punkt. Der, Punkt. Gesellschaft, Punkt. In diesem Land hungern Kinder, frieren Obdachlose, zünden tausende Feld-, Wald- und Wiesenfamilienväter Flüchtlingsunterkünfte an. Diese Gesellschaft will das N-Wort tausende. Sagen. Meint der fucking Neger oder was? Das Z-Wort sagen. Welches Z-Wort? Was ist das Z-Wort jetzt? Was für Worte habe ich jetzt verpasst, Zigeuner. Alter? Ah, Zigeuner, okay, ja. Und ungehemmt Judenwitze machen. Digga, was ist das? Was zum Fick? Das erinnert mich an dieses Bild von so, denkst du überhaupt nach, bevor du tweetest, ne? Oder ist es eher so, und dann so aus dem Comicbuch so ein Affe, der auf so ein Ding rumtippt und dann so zipp, und dann so fertig, Alter. Genau das. Einfach überhaupt kein roter Faden. Alles schön, die Menschen leiden. Oh mein Gott, ey. Ist aber auch schön, wie er jetzt von Corona auf seine eigentliche Brot- und Butter-Themen. Ja, ne? Kommt, ne? Ja, fucking Leute, die N-Wort sagen wollen und Z-Wort sagen wollen. Nazis im Parlament, Nazis in der Polizei, ja. Nazis im Lehrerzimmer, ja, ganz viele. Aber Kommunisten haben Nazis wir nirgends. Nazis auf der Buchmesse. Nazis haben wir nirgends, Kommunisten haben wir nirgends, wir haben nur überall Nazis. Und wenn halt wir Kommunisten hätten, dann wäre es natürlich richtig und gut, weil das ist ja besser für alle. Das ist ja nur Fairness und Frieden und. Ey. Ganz ehrlich, Mann. Der Tweet, den du gerade zur Hälfte vorgelesen hast, hat 3000 Likes und fast 300 Retweets bekommen, Mann. So, das ist aber nicht spalten, ne? Das ist aber nicht irgendwie Reichweite, die irgendwie hier polarisierend ist und spaltend. Nö, ne? Wir haben 76 Jahre lang Altnazis, Neonazis, Rassisten, Rechtsextreme und Antisemiten mit Verweis auf Meinungs-, Kunst-, Presse- und Berufsfreiheit gewähren lassen. Ja, oh je, auch mal wieder das komplette Gegenteil von dem, was passiert. Das komplette Gegenteil. Weil in Wahrheit sagen wir ja, oh, hier wurde ein Witz gemacht. Das muss sofort verboten werden, dieser Witz. Oh mein Gott, der wird uns allen Dreck in den Kopf machen und dann werden wir morgen das Vierte Reich ausrufen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also Deutschland und diese Ausrede mit Presse, Kunst und Berufsfreiheit. Nee, das muss ich immer alles hier direkt, das ist schon mal eine Pauschalanklage. Das muss ich erstmal alles verteidigen, schon wenn es kommt. Und immer mehr wegen Leuten wie euch. Weg mit Meinungskunst, Presse und Berufsfreiheit. Das schützt doch nur Nazis, seien wir doch ehrlich. Die Menschen leiden, ja eben. Ja. Die Menschen leiden, gibt uns die Macht, gibt uns Macht über das alles zu. Nehmt den anderen die Macht weg. Dann kommen hier so Sachen wie der nächste Tweet. In diesem Land sterben Arme 8 Jahre früher als Reiche. Werden nicht weiße Menschen in der Menschen Schule, leiden. Auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt Menschen und den Behörden leiden. Diskriminiert? Menschen werden Schwarze regelmäßig von der Polizei kontrolliert und sterben in Polizeigewahrsam? Einfach so. Das ist ein Hobby von manchen Polizisten. Schwarze einsammeln und die dann in Polizeigewahrsam umbringen so, und keiner sagt haben. Was. Aber nicht jetzt in Zukunft mit den neuen Regelungen für 3G in Bussen und Bahnen. Damit werden garantiert keine Schwarzen mehr kontrolliert. Dann kommen so ein paar rhetorische Fragen. Ja. Wo zur Hölle war bei all dem die Warnung vor einer Spaltung der Gesellschaft, in Anführungszeichen? Die habe ich laut und deutlich gehört. Laut und deutlich. Auch die Sachen, die er da sagt. Auf dem Wohnungsmarkt werden Schwarze regelmäßig und Ausländer und das und das. Das hören wir doch gefühlt 24/7. Hat das überhaupt irgendwen ernsthaft interessiert? Wir machen ständig irgendwelche Sondersendungen und Diskussionen und es gibt eigene Formate bei Funk dafür. Also ehrlich. Hat das überhaupt jemanden ernsthaft interessiert? Aber jetzt, wo es darum geht, arme, kalte, kranke und Kinder zu schützen, kommt die Spaltung der Gesellschaft, in Anführungszeichen, aus der konservativen Kiste. So, bei Bild TV, dem offiziellen... gibt uns ja, ne? Macht. Bei Bild TV, dem offiziellen Querdenker-Fernsehen, wird tagtäglich von der Diskriminierung der Ungeimpften gewarnt. Mhm. Damit das nicht verloren geht, die Bild warnt allen Ernstes vor gesellschaftlicher Spaltung und Diskriminierung. Die Bild! Ja, es ist uns auch schon aufgefallen, dass die Bild langsam in eine sehr seltsame Position gerückt ist, ne? Die sie vorher nicht innehatte. Ja, also diese schon Woche, bedenklich, diese aber ich werde wohin gerückt ist mir ne? lieber, die Bild hat noch so ein bisschen... Rest, ich werde es nicht sagen Ausgewogenheit, aber zumindest mehrere Seiten der Konversation also zulassen. Es gab, ich glaube am Donnerstag gab es eine Folge oder war es Freitag von 7:45 mit Anna Schneider und Leuten, wo ganz viele vernünftige Sachen gesagt worden sind und dann war dieser Bela Ander wieder da, dieser ehemalige Regierungssprecher vom Schröder und hat nur Bullshit geredet. Und zusammen. Ja, okay, wenn man mehrere Seiten des Konflikts miteinander reden lässt. Und ich bin absolut zufrieden damit. Ja so. Der Typ hat total Bullshit geredet, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, aber das ist alles okay. Wenn sie den einladen wollen, dann sollen sie den einladen, sondern sein Bullshit da erzählen, das ist alles in Ordnung. Und das ist vernünftig, das kann man so machen. Und dann können sie da mit denen diskutieren und wenn er sich da nicht, wenn er keine Einsicht hat, weil er so ein kommunikationswissenschaftlicher Sophisten-Heini ist, dann ist das halt so. Da müssen wir dann halt mit leben. Ja. Da können wir auch mit leben. Aber wenigstens gibt es dann halt die Anna Schneider, die mal ein paar vernünftige Dinge zum Thema Freiheit dann da sagt. Und die ist ganz gut, ne? Und drauf. Du brauchst auch noch mit einem sexy Akzent. Komm mal mehr. Weißt du, da, der nächste Tweet, der hat da echt einfach. Alles furchtbar. So, als das mutmaßliche Twitter-Profil des ebenso mutmaßlichen Querdenkermörders von Ida Oberstein öffentlich wurde, stellte sich heraus, dass er seine Nachrichten und Informationen von AfD-Politikern, CDU-Politikern, Weltjournalisten und Bildjournalisten bezog. Es ist aber die Welt auch irgendwie. Recherchiere, aus welcher Moschee irgendein Attentäter seine Informationen bezogen hat, das wäre dann rassistisch und wenn du schon fragst, welche Gesinnung die Person hatte. Ja, das ist halt jetzt auch schon wieder wortwörtlich. Die Menschen leiden, also keine AfD, keine CDU, keine Welt, kein Bild. Oh mein Gott, Alter. Ne? Das muss weg, weil ansonsten leiden die Menschen. Wie eindimensional ist denn sein Denken, bitte? Wenn wir alles Schlechte rauswerfen, ist alles gut. Ja, das ist auf jeden Fall auch eindimensional, weil er sich wahrscheinlich nicht nur von AfD-Politikern, CDU-Politikern, Weltjournalisten und Bildjournalisten informiert hat, sondern das ist halt seine Projektion da drauf. Da braucht man gar keinen Whataboutism machen. Das ist einfach... Digga, das ist so lustig, einfach Alter. Dann schreibt er in seinem nächsten Tweet darauf folgend so einen Satz, der gleich schon darauf so, da denke ich mir, Digga, der schreibt, womit sich der Kreis schließt. Naja, wenn du irgendwie einen geschlossenen Kreis hast, könntest du vielleicht den mal besser überprüfen. Vielleicht hast du da nicht wirklich so, weißt du, logisch argumentiert, sondern dich im Kreis geschlossen. Weißt du, der mit der Bildredaktion freundschaftlich verbundene Gesundheitsminister Jens Spahn läuft meist dann zur Höchstform auf, wenn er gar nichts tut und wenigstens nicht kaputt macht. Ist jetzt Kontaktschuld oder was? Ist jetzt Jens Spahn Bild irgendwie? Ja, nee, jetzt hat er sich selber geoutet, dieser Stefan Anpalgan, der macht hier Black Propaganda, ne? Der macht das nur, um den Jens Spahn zu diskreditieren, der ist selber so ein Impfgegner. Ah, ne? Ja, klar, ja. So sieht's aus. Die SPD? Ja, wir haben dich enttarnt, Anpalgan. Wie macht er das alles nur, um zu provozieren? Den Eindruck habe ich auch ein bisschen. Die SPD unter Olaf Scholz spielt Verstecken. Kuckuck. Die FDP hat ihre Kommunikationsabteilung durch eine ambitionierte Kindergartentruppe ersetzt. Ich stelle mir das buchstäblich vor, ist lustig. Die einer frustrierten und verängstigten Bevölkerung erklären soll, warum die Pandemie eigentlich beendet ist. Und irgendwas mit Freiheit. Ja, irgendwas mit Freiheit. Ja, ich merke schon, bei dir ist Freiheit irgendwie so nebenbei. Ja, irgendwas mit Freiheit. Ja. Währenddessen steigt das Infektionsgeschehen, währenddessen sterben Menschen. Stefan, ja, Menschen leiden, Menschen sterben, nieder mit der Welt, nieder mit der Bild, habe ich ja herausgelesen. Ja, da geht es noch weiter dann, aber das werden wir nicht vorlesen, nächstes Ding. Ja, reicht jetzt auch. Ist ein Video M. von Night Tamara Wernli. Sieht tote Nazis überall. Was hat die Tamara Wernli da auf YouTube hochgeladen? Was ist das? Ja, das ist nur eine Empfehlung. Sie hat hier zusammengetragen halt Rhetorik. Rhetorik im Endeffekt von allen möglichen... also sie hat hier so ein Sketch quasi gemacht, aber die ganzen Punkte, die sie da bringt, sind halt eins zu eins zitiert aus allen möglichen Medien und von Twitter-Kanälen von Leuten mit blauen Checkmarks, die halt eben rumranten, was man mit den Ungeimpften, die unser Unglück sind, alles anstellen muss und warum sie unser Unglück sind. Also sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam und so weit, wie man darüber halt noch lachen kann, kann man sich hier drüber amüsieren. Und das ist ja, eine schöne Zusammentragung auf jeden Fall von dem Ganzen. Aber spiele ich jetzt natürlich nicht ab, weil ja, ist ja ihr Video. Aber es ist eine Empfehlung auf jeden Fall von mir. Genau, das hatte ich ja eben schon gemeint mit den Inzidenzzahlen von Geimpften und Ungeimpften. Da gibt es hier einen Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die hier schreiben, wie das gerade ist. Also ein paar von den Bundesländern weisen das halt getrennt aus, wie hier zum Beispiel Sachsen. Da sehen wir hier oben ist die Inzidenz von den Ungeimpften und hier unten ist die von den Geimpften. Und das in der Mitte ist quasi der Mittelwert. Und ja, oder die Inzidenz von beiden zusammengenommen. Und ja, andere Bundesländer tun das halt nicht. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt hier, dass es da halt auch Probleme gibt, nämlich zum einen ist das größte Problem in der Aussagekraft von diesen Zahlen, die halt relativ eindeutig aussehen, aber dass ja jetzt zum Beispiel die Geimpften sich auch nicht testen lassen im Regelfall. Ne? Und deswegen weiß man natürlich nicht genau, ob da nicht vielleicht auch noch mehr Infektionen halt dann ohne große Symptome halt verlaufen oder die Leute einfach nur denken, dass sie ja vielleicht nur eine Erkältung haben oder so, weil sie ja kein Corona kriegen können, weil sie ja geimpft sind oder so. Und ja, das würde natürlich die ganzen Sachen so ein bisschen verfälschen, sodass man jetzt dieses Ding von wegen Pandemie der Ungeimpften nicht so unbedingt sagen kann. Also das weiß man halt nicht genau und hier gibt es auch nochmal eine interessante Gegenüberstellung mit dem Alter, ne, und das ist hier also ganz unten, die über 60-Jährigen, ist halt ziemlich rot alles. Also es ist halt immer noch so, Schutz der Impfung, es geht um Impfdurchbrüche, dass halt die über 60-Jährigen auch viel mehr Impfdurchbrüche haben als die Jüngeren. Und ist RND denn eine medizinische Fachzeitschrift mit jahrzehntelanger Provenienz sozusagen? Weil The Lancet hat gestern einen Kommentar veröffentlicht, und das ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Zeitschriften. There's an increasing evidence that vaccinated individuals continue to have a relevant role in transmission. Und das wird dann mit Zahlen untermauert. Und er sagt dann am Ende, it is therefore wrong and dangerous to speak of a pandemic of the unvaccinated. Historically, both the USA and Germany have engendered negative experiences by stigmatizing parts of the population for their skin color or religion. I call on high-level officials and scientists to stop the inappropriate stigmatization of unvaccinated people, who include our patients, colleagues, and other fellow citizens, and put an extra effort into bringing society together. Das klingt ja wie die Gesellschaft zusammenbringen, nicht spalten. Das ist ein ganz böser. Ja, was heißt das Geschrei? Also die schreien ja hier nicht. Ich sage ja, die kritisieren ja hier nur, also die sagen ja hier nur, dass halt auch wenn das so aussieht, als wäre das so, dass halt trügerisch sein kann. Mehr sagen die ja nicht. Tja, ich würde aber auch sagen, das, was du vorhin gesagt hast, Mars, ist ja eins der Hauptargumente für die ganze Booster-Impfung, dass man halt sagt, dass die Impfung nach einer gewissen Zeit nicht mehr effektiv wirkt. Ich meine, das bedeutet ja logisch, dass halt man sich mehr anstecken kann und kranker werden kann. Was soll das denn sonst bedeuten? Also ist das doch eigentlich nur logisch. warum gibt es da eine große Diskussion drüber, frage ich mich. Aber gut. Wir haben ja glücklicherweise die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Mit dem Angriff der Antidiskriminierungsstelle wird sich alles zum Guten wenden, denke ich. Und was schreiben die denn so zu Einschränkungen für Nicht-Geimpfte? Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wenden sich momentan viele Ratsuchende an die Antidiskriminierungsstelle, weil sie nicht gegen Corona geimpft oder nach einer Corona-Infektion genesen sind. Darf ich mal kurz was einwerfen? Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, das ist dieses Ding, die zum Beispiel mit dem Center for Intersectional Justice von Frau Roig und hier Frau Kimberly Crenshaw zusammenarbeiten. Also kommunistische intersektionaler Feminismus ist okay. Und jetzt hören wir, was nicht okay ist. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wenden sich momentan viele Ratsuchende an die Antidiskriminierungsstelle, weil sie nicht gegen Corona geimpft oder nach einer Corona-Infektion genesen sind und sich zum Beispiel beim Zugang zu Geschäften, Restaurants, Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten oder auf der Arbeit diskriminiert sehen. Verständlich irgendwie. Aber auch die Formulierung, warte, das diskriminierend sehen, weißt du, die sehen sich diskriminiert. So eine Formulierung liest du niemals, wenn es um irgendwie Schwarze irgendwie mit Microaggressions geht, weißt du? Dass die sich, irgendwie, wenn die gefragt werden, wo sie herkommen sehen. Oder andere Grausamkeiten. Also, einfach dieses Framing schon wieder, Mann, was ist denn das? Verwende doch einfach genau dieselbe Wortformulierung, die du normalerweise verwendest, weißt du, die weißt du, sind unterdrückt, weißt du, da bitte sehr. Wann greift Diskriminierungsschutz? Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt im Bereich Arbeitsleben sowie bei sogenannten Massengeschäften. Darunter fällt beispielsweise auch der Zugang zu Geschäften des Einzelhandels, der Gastronomie und Freizeitveranstaltungen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt jedoch nicht die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen. Der Diskriminierungsschutz nach dem AGG greift nur, wenn Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden. Der Impfstatus als solcher und die Tatsache, geimpft, genesen oder getestet zu sein, ist keine nach dem AGG geschützte Eigenschaft bzw. kein gesetzlich verbotener Unterscheidungsgrund. Bitteschön. Frag ja, bitte nicht jemanden, wo er herkommt, weil sonst bist du eines Hassverbrechens schuldig. Weißt du, jemanden aber irgendwie die Haare anzufassen, steht da auch nicht drin. Weißt du, so, du kannst doch nicht einfach so den ganzen Text einfach buchstäblich auswählen, weißt du, so, und dann, ja, Jesus. Oh mein Gott, da wird wirklich dieser Text buchstäblich dann interpretiert und nur cherrypicked, weil der gerade so zu denen reinpasst. Es gibt andere Gesetze da, deswegen diskutiert man da auch drüber, weil wenn das ganz klar wäre, würde keiner drüber diskutieren. Das ja, und vor allem, das ist auch Religion. Von Meinungsfreiheit heißt nicht Deinungsfreiheit, das heißt nicht Scheißelaberfreiheit. Nee, es ist alles geschützt, Alter, von Meinungsfreiheit, Definition von 2011. Frei von Meinung heißt das. Oh. Aber halt auch, dass die auch noch explizit Religionen im Zusammenhang. Also ich darf, mich diskriminiert sehen, wenn mein Sky-Buddy irgendwie beleidigt wird. Aber ich darf mich nicht diskriminiert sehen, wenn ich eine Entscheidung über meinen Körper treffe. Hallo, Abtreibungsbefürworter. Weißt du, das Atheismus wird ja auch in dem ganzen Gesetzparagraf da nicht mit erwähnt, weißt du? Ja, das wäre eine Weltanschauung. Ist eine Weltanschauung, ja, genau. Ja. Da stelle ich mir gerade die Frage, ist irgendein pfiffiger Geschäftsmann vielleicht auf die Idee gekommen, mal so eine Sekte zu gründen, Infotology oder irgendwie sowas? Du brauchst nur den Zeugen beizutreten, die sind doch gegen alles mögliche invasive. Ach so, machen die da schon aktive Anti-Impf-Propaganda, ist das damit gemeint, was der Gesellschaftsspalter vorhin meinte? Kann sein, ja. Ist mir noch nicht untergekommen. Ich habe auch noch nie einen Artikel gesehen, der danach fragt, zum Beispiel, man könnte ja mal eine Erhebung machen, inwieweit religiöse Gründe vielleicht auch die Impfentscheidung beeinflussen. Aber ich glaube, das Eisen ist vielen Leuten zu heikel, zu heiß. Möchten sie nicht gerne anpacken. Die interpretieren 2G halt als Gott und gläubig oder so, ne? Ja, manche haben sogar 5G, also 5-mal am Tag Gebete. Ja, das war die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, von ihrem Geld bezahlt, aber nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie die Kontrolleure im Bus an Zeugen Jehovas geraten und der fängt dann erstmal an zu beten und dann gilt er als geimpft, getestet oder freigestellt oder was auch immer. Es wird lustig, ja, und mit 3G in der Bahn. Hier beim Ärzteblatt gibt es einen Bericht über eine Studie mit ziemlich vielen Personen auch, die sie in Frankreich gemacht haben. Und da ging es halt um Langzeitfolgen von Corona-Infizierungen. Und da hat sich also herausgestellt, dass es in ja, etwas weniger als der Hälfte der Fälle war es tatsächlich so, dass die Leute gar keine Corona-Infektion hatten. Also die haben darüber geklagt, dass sie halt Langzeitfolgen von einer Infektion hatten, aber die hatten gar keine, sondern die haben einfach angenommen, dass sie halt diese Langzeitfolgen, die irgendwie beschrieben werden, dass sie dann wohl von einer Corona-Infektion kommen müssten. Aber dem war gar nicht so in ganz vielen Fällen. Also fast die Hälfte der Fälle war das überhaupt gar nicht der Fall. Also es ist eine Massenhysterie. Also jetzt diese, also nicht Corona, sondern halt diese, also diese Geschichte mit Long-Covid, dass viele Leute sich das einbilden, offensichtlich, Das oder? scheint so zu sein, ja. Also da gibt es zumindest viele Leute, die das dann zumindest zu Unrecht in die Verbindung damit bringen. Also es kann ja sein, dass sie diese Symptome tatsächlich haben, aber halt eben, ja, also das dann nicht Ja, wirklich mit der könnte es nicht Erkrankung irgendwie sein, dass zusammenhängt. da vielleicht noch jemand per Anhalter mitfährt unter dem Coronavirus oder so? Ich habe keine Ahnung. Also, dass das so massenhaft passiert, ist ja schon verrückt eigentlich. Vielleicht ist es auch einfach dadurch zu sehen, dass die Leute halt so viel drin waren und zu Hause waren und so wenig frische Luft bekommen haben und zu wenig irgendwie Bewegung oder so. Keine Ahnung. Kann ja auch sein. Ja, und hier freut sich ein Herr Doktor aus, ich glaube, New York darüber, dass ein Video, an dem er beteiligt war, einen Emmy gewonnen hat. Und das ist so ein Zeichentrickvideo, wo er quasi den Voice-Over zuspricht und da auch drin zu sehen ist. Und hier werden halt teilweise ziemlich drastische Szenen hier irgendwie postuliert von sterbenden Menschen, die hier irgendwie beatmet werden und so. Und ja, das ist halt produziert von AJ Plus, also von Al Jazeera. Mit anderen Worten, das ist ganz klar Propaganda von Regierungsfernsehen. Und es gewinnt hier ein Emmy. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas von Russia Today oder so irgendwie einen Preis kriegt für: Oh mein Gott, unsere Gesellschaften machen hier nur Scheiße und wir kümmern uns nicht um die Leute und die sterben uns hier alle weg und was weiß ich nicht was, Rumgeheule. Und da ist auch keiner Also, von den üblichen Verdächtigen, ja, die hier halt irgendwie dann sagen so, das ist doch aber alles, ja, hier Staatspropaganda halt, ne, von einem autoritären Staat, wo alle möglichen Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Chris, ein einziges Ergänzungsding von mir dazu. Ich habe mir das Video auch genau wahrscheinlich wie du auch komplett angeschaut, ne? So, und das Video einfach nur zu dem, was da vorgeht, weißt du, so im Video selbst, ne? So, da geht es halt um diesen Arzt, ne, der dann so einen Tag beschreibt zu Corona halt, ne? Und dann wiederholt er immer wieder so, wir sind nicht trainiert, das zu tun. Das ist eigentlich nicht unser Job. So, also er zeigt eigentlich durch dieses Video, also dieses Video zeigt den Ausnahme Zustand an, der immer noch irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, beziehungsweise immer noch vor jetzt gerade ist, halt, weißt du, damit, dass es sehr hart alles überarbeitet ist und dass es extrem anstrengend ist, dann so ein Arzt zu sein in dem ganzen Ding. Und ja, also das Video selbst, wenn man das aus dem von dir beschriebenen AJ Plus Kontext dann rausnimmt, ne, ist schon echt gut gemacht. So, also ist auch informativ und ist interessant zu sehen, wie es wirklich so Leuten geht, die da an Ja, Intensivstationen arbeiten. aber wie gesagt, halt diese drastischen Szenen, man hat das ja da eben gerade gesehen. Das ist jetzt halt so Zeichentrickkram irgendwie, was sie hier Ja, postulieren. Und das ist ja auch so, dass der Typ halt erzählt, dass er auch bei Ebola irgendwie im Einsatz war und dass ihm diese genau, ja. Geschichte jetzt irgendwie Sorgen macht. Und was kommt dann da halt von wegen, ja, wir müssen die Verbreitung runterdrehen und so weiter und so fort. Und klar, ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was man jetzt erreichen möchte mit so einem Video, aber aus meiner Sicht erfüllt es auf jeden Fall. Erfüllt es auf jeden Fall Aspekte von Desinformation insoweit, dass man halt damit irgendwie suggeriert, so die Gesellschaft macht irgendwas falsch, ne? Er wird sich nicht richtig um die Leute kümmern, die sterben und sie weg. Und, das meinst du, okay. Ja. Und das ist, denke ich mal, also ob das bei jedem jetzt so ankommt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Und ob es tatsächlich die Intention war, kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Weiß natürlich niemand, aber ja, einfach, es ist halt nur zur Information, halt eben, hier ist halt ein Video von Al Jazeera, von deren Propagandaorgan, und das muss man ja ganz klar so bezeichnen. Und es wundert mich halt, dass sowas halt nie auftaucht bei diesen ganzen Leuten, die sich von früh bis spät über Desinformation aufregen. Die würden wahrscheinlich sowas halt auch nur verteilen mit, ja, wie toll, ne, aufklärerisch hier irgendwie preisgekröntes Video produziert wird. Ja, aber was mich eben genau dieser Punkt so ist, ich frage mich, wieso das ein Emmy gewonnen hat, wieso. So, es ist gut gemacht, aber ich würde es jetzt nicht unterscheiden können von irgendwie anders genau so gemachten YouTube-Videos, so die es halt gibt. Naja. FDA warns until the year 2076 to fully release Pfizer vaccine data, FOIA lawsuit shows. Ja. Die wollen bis 2076 die Vakzindaten vorenthalten und dann öffnen so. Genau, jemand hat unter dem Freedom of Information Act in Amerika auf die Herausgabe der Daten geklagt, weil er sich klar werden wollte, was da wirklich gelaufen ist. Und es ist eigentlich schon die ganze Nachricht in der Titelzeile. Die Federal Drug Administration, die Medizinbehörde in den USA, will mit der Freigabe dieser Daten bis 2076 warten, bis alle tot sind, die sich beschweren könnten. Was meinst du mit tot? Nein, dann kommt auch der dritte Weltkrieg und dann leben wir in Fallout 76. It just works, ja. Ich dachte, der dritte Wellekrieg. Dritte Wellekrieg. Also wenn Corona so geil ist, ne, wann kommt Corona 2021 raus? Warum höre ich immer nur von Covid-19? Wann kommt Covid-2021 hier? Hauptsache, ich kann meinen Charakter mit sämtlichen Gendern auswählen. Ja, die Haare aber stylen, wie du willst. Wäre es jetzt, wenn es doch darum geht, den Leuten das Impfen näher zu bringen, wäre es da nicht ein unglaubliches Vertrauensding, diese Daten einfach öffentlich zu stellen? Es muss ja nicht das Rezept für den Impfstoff drinstehen, aber dass Leute... Das könnte die Bevölkerung verunsichern. Davon gehe ich auch aus, ja. Wenn die Schwarmintelligenz sich daran macht, könnte die halt Löcher finden. Und deswegen versteckt man das halt lieber weiterhin irgendwo in den Tresoren. Aber dann, weißt du, aber der Punkt ist halt, selbst wenn die Daten voll neutral sind, weißt du, erstens, wenn sie halt neutral sind, es geht nur darum, die wollen das noch nicht preisstellen, weil es so geregelt ist, halt von Anwälten, so was soll's, ne? So ist es eine Sache, ne? Aber wie du gesagt hast, das würde schon irgendwie Transparenz schaffen. Das wäre eines der Hebel, die noch umzulegen wären, um mehr Leute dazu zu bekommen, sich mal selbst ein Bild davon zu machen. Lass uns lieber einen Keil in die Bevölkerung treiben, aber einen richtig dicken. Ja, nee, weißt du? lass uns lieber mit Transparenz arbeiten und mit Archivierung und nicht mit Keilen, okay? Bin kein Freund davon, also. Opioid Overdose Crisis. Kyle Rittenhouse, oder wie? In die Gesellschaft. Nein. Kyle Rittenhouse in die Gesellschaft treiben. Ja, 2019 sind in Amerika so fast 50.000 Leute gestorben. Ich möchte erst nochmal zur Einordnung von diesem Artikel hier. Also erstmal vorausgeschickt, hier geht es halt eben um die Opioid-Crisis in Amerika. Da hatten wir auch vor etlicher Zeit schon mal drüber geredet, mit Fentanyl im Zusammenhang mit George Floyd und solchen Geschichten, kann ich mich noch erinnern. Und dieses Jahr hatte ich nochmal rausgesucht und das ist nämlich hier, das ist eine hochoffizielle Quelle. Das ist hier nicht ein Blog oder so, das ist quasi der Beauftragte von der amerikanischen Regierung für Drogenmissbrauch. Ne? Also es kommt ja von drugabuse.gov. Also von der Regierung. Von den Experten, wenn es um Drogenmissbrauch geht. Wir haben sogar die Webseite. Naja, ich will damit nur sagen, das ist jetzt hier nicht irgendein Blog oder Infowars oder sowas, will ich nur vorausschicken. Ne? Und diese Geschichte sagt natürlich jetzt nichts über die Impfung aus, weil Opioid ist natürlich was anderes als eine Impfung. Das will ich auch nochmal dazu sagen, dass ich das nicht so darstellen möchte, dass das jetzt hier irgendwas über Sinn oder Unsinn von dieser Impfung aussagt. Aber was jetzt hier natürlich hier drin steht, ist, dass im Endeffekt in Amerika es wegen den Aussagen von den Leuten von der Pharmaindustrie zu diesen Schmerzmitteln, dass die halt unbedenklich wären und keine Abhängigkeiten irgendwie zur Folge hätten, die dann dafür gesorgt haben, dass alle möglichen Leute in Amerika, Millionen von Leuten davon abhängig geworden sind. Und alleine in diesem Jahr 2017, was sie haben, gibt es also 1,7 Millionen Leute in Amerika, die abhängig von diesen verschreibungspflichtigen Medikamenten sind. Und dazu, oder beziehungsweise welche von denen, also es ist nicht not mutually exclusive, wie sie hier schreiben, also von diesen 1,7 zählen halt auch noch welche oder viele dann wahrscheinlich in diese 600.000, 650.000 Leute, die dann auch noch Heroin nehmen und so. Also auf jeden Fall eine signifikante Anzahl von Leuten in Amerika, die da abhängig sind von diesem Kram. Und das fehlt mir komplett in dieser ganzen Debatte drüber. Es klingt jetzt seit einem guten Jahr so, als wären halt Pfizer und diese ganzen Firmen irgendwie einfach nur so freundliche Heilsbringer, die mit der Macht der Wissenschaft uns hier von unseren Leiden erlösen. Und wenn ich mir dann halt angucke, dass in diesem Fall halt die Leute für jede Menge Leiden auch hier verantwortlich sind, das fehlt mir halt auch komplett in dieser ganzen Debatte. Na? Und das ist jetzt hier wirklich nicht irgendwie nur ein Alex Jones oder so, der das hier irgendwie ruft, okay, sondern wie gesagt, das ist hier eine Webseite von der Regierung von Amerika, die das hier sagt, dass es diese Krise gibt und dass sie halt durch diese pharmazeutischen Firmen da befeuert wurde. Also willst du mir sagen, dass Alex Jones in der Regierung ist? Ja, ja. Mammon, deine Kamera ist gerade an. Ja, das ist ja in die Bitte. Hier, zwei Sachen zu der ganzen Fentanyl-Sache noch. Es hat eine krasse soziale Dimension, weil wenn die Patienten diese Painkiller verschrieben bekommen haben und in Anführungszeichen geheilt wurden, haben die Krankenversicherungen nicht mehr für die Pillen bezahlt. Die Pillen sind sehr teuer, weil System, Krankenversicherung, Preise sind aufgebläht. Dann versuchen die Leute, wenn sie die Abhängigkeit haben, Ersatzstoffe zu bekommen. Und da gibt es Nebenwirkungen, weil es erstmal andere Opiate sind. Und gut, da gehen die dann halt auf den Schwarzmarkt. Und Heroin ist jetzt nicht günstig, aber definitiv günstiger als diese verschreibungspflichtigen Pillen, die, weil sie verschreibungspflichtig sind, halt aufgeladen sind im Preis. Und Fentanyl war eben die Revolution, weil man mit einem Fünfzigstel der Menge den gleichen Effekt erzielen kann, was natürlich auch wieder zur Folge hat, dass Überdosierungen sehr leicht ist und deswegen Leute halt stärker davon betroffen werden, nicht unbedingt direkt sterben, aber auch körperliche Schäden oder stärkere Abhängigkeitsreaktionen davon tragen. Es ist seit 10 Jahren tatsächlich schon so und ein riesiges soziales Problem in Amerika. Es gab ja schon einige soziale Bewegungen, die gegen Big Pharma da vorgegangen sind. Es sind ja auch sehr viele Leute ins Gefängnis gegangen in Amerika, gerade in dem Pharma-Vertriebsbereich, die ja halt mit Ärzten quasi Verträge abgeschlossen haben, dass die Ärzte Geld bekommen, dass sie halt mehr verschreiben. Und die Diskussion ist quasi weg. Jetzt gibt es diese Netflix-Documentary, ne, die Thematik hat sich immer nur weiter verschlimmert. Ja, und dazu nochmal hierher an Palagan mit die Leute, die Obdachlosen und weiß der Teufel nicht was. Ja. Da hast du auch noch so Dinge, was das alles komplett befeuert. Heroinkram, Fentanylkram. Wenn du dein ganzes Geld für die Abhängigkeit ausgeben musst, weil du einfach sonst höllische Schmerzen hast nach dem Unfall, weil dein Nervensystem so kaputt gemacht wurde durch die Drogen. Das kann man den Leuten ja fast schon gar nicht mehr vorwerfen. Das ist ja tragisch, ne? Ja, dieses Jahr hat auch was damit zu tun, tatsächlich, das hat Mammon eingereicht, aber hier geht es wohl irgendwie um diese NewsGuard-Firma, die kannte ich bisher nur von hier, wie heißt er, Tim Pugel, der hat da auch irgendwie mal erzählt, dass er da irgendwie Geld für ausgibt, dass die da irgendwas für ihn tun. Die machen so eine Art Verbraucherschutz oder so, ne? Oder verkaufen das jedenfalls als solchen, was sie da machen, dass sie eben irgendwelche Seiten, wie hier eben die Achse, als wertvoll oder nicht wertvoll einschätzen oder so und dann irgendwie einen grünen oder einen roten Button dran machen oder sowas. Zitierfähig, ja. Aufgeladen, Fake News. Ja, und nach dem, was sie hier schreiben, soll ja wohl einer der Beteiligten von diesem NewsGuard was mit Verschweigen von genau dieser Problematik, die wir gerade behandelt haben, mit den Pharma- und Opioiden-Geschichten, ja, der damit halt zu tun hatte. Der soll da irgendwie beteiligt sein, also wirtschaftlich an diesem NewsGuard-Ding. Wenn ich das hier richtig verstanden habe. Aber dann haben wir noch den Artikel eingereicht. Ich habe den nicht so richtig geschafft, ehrlich gesagt. Ich habe alle auf den falschen Fuß erwischt. Ich wusste, dass das wichtig ist. Also wie gesagt, die versuchen da so die Meinungshoheit über so, aber wie man damit Geld verdienen kann, habe ich jetzt zum Beispiel nicht ganz verstanden. Ja, der ist halt beteiligt daran. Und wenn es um Wahrheit geht, ja. Ne, Wahrheit im Internet und solche Sachen, und da steht ja auch schon im Anleser, Unternehmen NewsGuard versucht, ach gut, durch Rufmord wirtschaftlich zu ruinieren. Es geht oft um Pharma und impfkritische Beiträge. Einer der größten Geldgeber von NewsGuard ist der Medienkonzern sowieso, der in den USA wegen krimineller Pharma-Kampagnen angeklagt wird. Nämlich genau in diesen Opiat-Geschichten, die wir gerade eben hatten. Ne? Mhm. Also da schließt sich echt der Kreis jetzt hier in diesem Fall. Und das ist ja so ein Ding mit Journalismus und diesen Verstrickungen. Und ja, wer weiß, wie viele da angeheuert werden. Ne? Der Corbett hatte mal erzählt, dass sie als Bayer mit Monsanto irgendwie fusioniert war. Da hatten sie ja so Schwierigkeiten mit ihrem Ruf sozusagen. Und da hätte Bayer, ich weiß nicht mehr, 150 Journalisten oder sowas angeheuert und die dann sozusagen aufs Internet losgelassen. Ja, wenn du da die wichtigsten Sprachen abdeckst, dann kannst du sicher schon mal nichts machen an der Meinung. Ganz allgemein. Kann ich mir schon vorstellen. Das ist nicht so ein klickerlicher Haufen wie von Eike. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Also die versuchen sich ja zu wehren offensichtlich, ne, gegen diese Einschätzung. Diese ganze Opiat-Sache, wie ich gerade gesagt habe, das ist das, worüber sich Herr Anpalagan mal aufregen sollte. Das ist das, wo irgendwelche Leute mit auf der Straße landen. Ja. Solche Geschichten. Und aber das ist da natürlich alles Kopf prima. Und die schlagen hier natürlich die große Ecke mit den ganzen anderen Angriffen, die sie schon alle gekriegt haben. Von dem Herrn Hensel können wir uns auch noch dran erinnern. Das war der mit Fearless Democracy, erst von dem Scholz und Friends Werbeagentur, die diverse Aufträge von der Regierung hat, und sein Fearless Democracy jetzt auch. 8-8. Ja, alle paar Jahre braucht das Kind halt einen neuen Namen. Ne, Hate, Fearless. Also ich. Ja, ist sehr interessant auf jeden Fall. Also. Ja, vielleicht mal als Lesetipp. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht mehr ganz geschafft. Ich weiß, dass ich noch immer lesen will. Die anderen habe ich dann. Es geht dann vor allem darum, dass halt die Hersteller von diesem OxyContin schon 2010 den Mutterkonzern von diesem Guard-Dingsbums sich halt zu Diensten gemacht haben, um den Absatz zu steigern. Und in der Anklageschrift steht ja hier auch, dass man versucht hat, die Leute dazu zu bringen, das länger zu nehmen, höhere Dosen zu nehmen, etc. pp., um den Umsatz von dieser Firma zu steigern. Also so jemand möchte dann über die Relevanz oder die Unabhängigkeit von Achgut sprechen. Ja, Pfizer hat ja auch so einiges in der Vergangenheit gehabt, aber der Dave Rubin, wollte ich noch erzählen, hatte so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, wo die überall irgendwie, oder ja, möglicherweise vielleicht auch, warum die in den Nachrichten dann nicht so richtig angegriffen werden oder so, weil jede zweite Sendung irgendwie angekündigt wurde mit Is Brought to You by Pfizer. Genau, die Werbung, die sind die größten Werbekunden. Ja, und ganz besonders interessant war das bei der ganzen Thematik um den Martin Shkreli, falls ihr euch noch an den erinnert. Gut, der hat ziemlich viele finanzielle seltsame Dinge gemacht und hat dafür gesorgt, dass der Preis für Insulin irgendwie ums 600-fache gestiegen ist für manche Leute. Nicht gut, aber den haben sie halt quasi als Schreckenskind der Pharmabranche quasi auf dem Altar der Medien geopfert und auch attackiert. Und da haben die Werbekunden gar nichts gekündigt gehabt. Und die ganze andere Thematik, die wir besprochen haben, ja, die läuft im Hintergrund weiter. Und das ist, die Medien, die werden halt da bezahlt. Das ist schon ziemlich eindeutig. Was die NewsGuard-Sache angeht, da habe ich gerade nur bei der Nachrichtensuche kurz geschaut. Im Jahr 2019 waren alle ganz kritisch. Oh, NewsGuard prüft Medien auf Qualität. Wer schlammt, sieht rot. Dubiose US-Firma. Und solche Schlagzeilen. Und im Jahr 2021 NewsGuard für Online-Medien. TÜV für die Glaubwürdigkeit. wie Unternehmen ungewollt Corona-Desinformation fördern. NewsGuard hilft dabei, die Infodemie zu bekämpfen. Lustig, ja, wie sich da zwei Jahre Werberunde gefahren oder so. Ja, haben erstmal ein bisschen Werbung gemacht, beziehungsweise irgendwie dann Verabredungen getroffen oder sowas. Vielleicht sponsern die auch. Sponsern die auch irgendwelche Medien, wer weiß. Das ist ja heute auch eine Möglichkeit. Kann man sich anscheinend Vertrauen erkaufen. Interessantes Konzept. Hier haben wir das Zentrum für digitalen Fortschritt, D64. Eine effektive Strafverfolgung von Hasskriminalität im Netz bedarf keiner zusätzlichen Eingriffsbefugnisse. Unsere Lösung, die Login-Falle. Dum, da, da. Da wird dann also erstmal drüber referiert, dass Klarnamenpflicht nichts ist, weil ja die armen Journalisten und Aktivisten sonst dran wären. Und dass man deswegen die Login-Falle braucht, ist ja auch ganz easy. Wir sind der Meinung, dass es bereits mit dem bestehenden rechtlichen Instrumentenkasten eine effektive Strafverfolgung online möglich ist. Ohne die zusätzliche Speicherung von Daten und ohne neue Eingriffsbefugnisse kann die De-Anonymisierung von Verdächtigen funktionieren, wenn Polizeibehördenplattformen und Telekommunikationsanbieter ihre Anfragen und ihren Datenaustausch standardisieren. Dann wird ein Beispiel gebracht, und zwar haben wir hier Olivia und den Nutzer Teddybär. Olivia zeigt den beleidigenden Post von Teddybär direkt auf der Plattform an und bei der zuständigen Polizei. Der beleidigende Post wird der Polizei unmittelbar mit übermittelt, ohne dass es manueller Screenshots oder Ähnlichem bedarf. Interessant. Geschulte PolizistInnen prüfen die Anzeige, bejahen einen Anfangsverdacht und lassen nun bei Facebook die Login-Falle für Teddybär scharf stellen. Die Facebook-App auf dem Smartphone von Teddybär ruft entweder im Hintergrund Aktualisierungen ab oder Teddybär öffnet aktiv Facebook in einem Browser, um sich neue Posts anzugucken. Die Login-Falle schnappt zu. Kurzfristig, bestenfalls in Echtzeit, wird die IP-Adresse von Teddybär, über die die erneute Anmeldung stattfindet, an die zuständige Übermittlungsbehörde übermittelt. Die Ermittlungsbehörde leitet die IP-Adresse an den zuständigen Telekommunikationsdienstanbieter weiter und erhält von dort die gespeicherten Stammdaten, Name und Anschrift. Teddybär wird erfolgreich identifiziert und es kann Anklage erhoben werden. Die Welt ist Freiheit besser. Freiheit braucht die Welt Sicherheit. Ist viel besser. Ja, wegen was, weil er jetzt gesagt hat, du bist doof oder sowas wahrscheinlich. Wegen einer Beleidigung. Da müssen sich alle sofort drum kümmern. Hallo? Die Welt steht still, wenn die beleidigte Lisa es will. Oder nicht. Zur Leberwurst wird. Ja, super. Login-Falle. Eine Frage habe ich an D64. Wenn ihr das Zentrum für digitalen Fortschritt seid, habt ihr noch nie von VPNs gehört? Nee, oder, das ist digitaler Rückschritt. Oder ich meine, wie doof seid ihr? Ich erinnere mich an diese Recherchen. Alles verbieten, ist doch klar. Also es kommt als nächstes dann. Oh scheiße, das reicht wieder nicht. Wir müssen noch was. Chinese Democracy! Yes, thank you! Chinese Democracy. Ja, vor allen Dingen, anstatt dass wir die Login-Falle aufstellen, können wir nicht einfach ein Gitter ins Fenster machen. Wir können die auch dahinter bleiben. Es ist so. Das sind echt also Probleme, die wir. Ich nehme ja immer ein Glas und dann packe ich den Teddybär da rein und dann setze ich ihn aus. Und dann ist alles okay. Also. Der Teddybär ist ja damals schon, also das Roosevelt und so. Oh. Ich erinnere das ein bisschen an die Berichterstattung, die sie gemacht haben aus den privaten Chatgruppen in Facebook. Oder hat einer was Böses gesagt oder was Antisemitisches und so. Dann haben sie darüber berichtet. Wo ich mir dachte, wofür machen die denn private Gruppen, ey, damit das dann eben nicht im Zweifelsfall auch noch ausgetrascht wird. Ne? So, als wenn einer jetzt von einer Party kommt und dann irgendwie zur Polizei geht, weil du irgendwas gesagt hast auf der Party oder so. Ganz komisch. Ja, ist doch das Dark Social, das uns alle töten wird. die deutsche Vorratsdatenspeicherung hat es bis zum Europäischen Gerichtshof geschafft. Und die mögen das nicht. Ne? Wollten das nicht haben. Die finden das so, wie es ist, nicht richtig gut, ist zu umfangreich, beziehungsweise doch zu groß, vor allen Dingen, glaube ich, zu lange, wenn ich mich recht erinnere. Zu pauschal. Nein, das steht nicht. Ich scrolle mal rein. Ich habe eben gucken, einen Artikel. Seid genervt. Es geht mal wieder um die Vorratsansprechen. Gerichte aus Deutschland und Irland hatten dem EuGH Fragen zur Speicherung von Verkehrsdaten vorgelegt. Ja, um die geht es ja dabei. In Deutschland geht es um die Klagen von Telekom und dem Provider SpaceNet gegen die Bundesnetzagentur. Okay, also so eine Art, wie heißt das dann? Keine Ahnung, Grundsatzklage oder so. Die Grundfrage: sind die nationalen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung mit EU-Recht vereinbar? Ja, und im Prinzip haben sie doch hier wirklich nein, also verabschiedet, ne? Ja, hätten wir eigentlich. Ja, müssen Sie sich etwas Neues einfallen lassen. Finde ich ganz gut. Was wurde denn jetzt hier konkret kritisiert? Ich hatte jetzt egal, jeden Fall nicht im Auge, was Altes war. Es ist ja ein Thema, selbst wenn du ein Unternehmen hast, was die IT-Infrastruktur so gestalten will, dass es nur minimal Daten anfallen, dass wirklich nur die Daten gespeichert werden, die für den Arbeitsablauf nötig sind, sodass man gar keine Daten theoretisch weitergeben kann. Keine großen Metadaten an staatliche Behörden. Und da gibt es ja Auflagen von staatlichen Behörden, ja, dass die Infrastruktur so gestaltet sein muss, dass Daten erhoben werden können. Und da gab es ein Urteil, dass die Kosten vom Staat teilweise übernommen werden müssen. Das wusste ich. Das ist aber schon ein bisschen was her. Worum ging es denn hier jetzt konkret? Welche Vorratsdatenspeicherung ist jetzt nicht erlaubt? Ja, die einfach alles mitzuschneiden, ohne Anlass, ohne Grund. Unerkennbar. Das meine ich, das Ding. Ja, was ist ein Grund? Wenn jemand überwachen will, dann musst du doch eine Straftat vermuten. Sozusagen. Okay. Ja, das glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, so gewesen. Ja, Hate Rebel. Booster Hate Rebel. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur präsentiert Hate Rebel. Ist jetzt ein abgeschlossenes Projekt. Ein Mobile Game, das vom Staat finanziert wird. Im Netz wütet weltweit. Ich versuche mal eine Trailerstimme. Im Netz wütet weltweit der Hass. Kaum ein Artikel, Video oder Tweet bleibt von Trollen verschont, die pöbeln, gezielt Gruppen attackieren und Kommentarspalten füllen. Im Strategiespiel Hate Rebel, entwickelt für iOS und Android-Geräte, ist es Aufgabe der SpielerInnen, den Hass einzudämmen. Mit Technologie, der Kraft des Gesetzes, mit Menschen und der Zivilgesellschaft. Das finde ich besonders schön. Menschen und Zivilgesellschaft. Auf einer Weltkarte sehen Sie die verschiedenen Regionen, in denen der Hass dominiert. Wenn Sie jede Region vom Hass befreien können, ist das Spiel gewonnen. Und jetzt scrollt der Chris mal bitte runter bis zur Fördersumme, damit wir sehen, was uns das als Steuerzahler gekostet hat. Warte, darf ich wetten? 100.000 Euro. Zu wenig. 50.000 Euro. Ich sagte zu wenig. Ich verstehe nicht, wie das Spiel funktioniert. 177.450, das wäre Ihr Preis gewesen. Ja. Also, ist auf jeden Fall, ich kenne mich mit den Videospielpreisen so nicht so aus für die Entwicklung, aber das kommt gefühlt schon in so AAA-mäßiges Zeug ran, oder? Ach Quatsch, das ist eine kleine, klitzekleine Indie-Produktion. Darf ich mal kurz reingrätschen? Dieses iRights Lab, kann das sein, dass das was mit der Webseite iRights.info zu tun hat? Könnte schon gut sein. Das wäre dann nämlich eine, wo mal eine gewisse Dame über Gamergate sich ausgekotzt hat. Interessant, ne? Aha. Es ist nur, also neben Demokratie leben, wird auch weiterhin Steuergeld völlig gnadenlos in diese Berliner Schickeria reingeblasen bis zum Anschlag. Weißt du, und genau deswegen betreibe ich Dead Safe Space komplett ohne irgendwie fucking Steuergelder, Mann. Das ist bäh. Also ich habe jetzt nirgendwo ein Video oder irgendwas dazu gefunden, da können wir ja mal ein Let's Play zu machen, ne? Ja, könnten wir. Chris, scroll mal kurz hoch, da gab es so ein bisschen höher, gab es so Tags dazu, glaube ich, also wie so fürs System halt so getaggt. Die sind lustig. Da stand, glaube ich, die De Minimis Was soll denn das bitte sein, Alter? Was soll ich tun? Was? Ich gucke dem Minimi ist es vielleicht irgendein Programm für ich habe keine Ahnung. Hör. Über dem Bild. Ja, über dem Bild, genau. Da steht's da. 31.05.2021, abgeschlossen, Berlin, Mobile, Strategiespiel, De Minimis. Ich habe zuerst De Minimis gelesen, aber was sind De Minimis? Ah, okay, das hat irgendwas mit der Höhe des Fördergeldes zu tun. Die Summe der einem Unternehmen gewährten De Minimis-Beihilfen darf innerhalb des laufenden und der letzten zwei Kalenderjahre bis zu 200.000 Euro betragen, im Straßengüterverkehrsgewerbe bis zu 100.000 Euro. Also ist es kein De Minimis, sondern ein De Miniminis? Ja, also ich kann jetzt bestätigen, dass dieses iRides-Info tatsächlich was mit iRides Lab zu tun hat. Hm. Ganz komisch. Die sind ein paar Buchstaben entfernt von der Alt-Right. Hm? Eieiei. Ja, Frau Banaschuk hatte da mal über Gamergate sich auslassen dürfen. Interessant. Und die haben hier auf ihrer über uns Seite, also die gendern auf jeden Fall in ihrem Krempel und schreiben, wir unterstützen öffentliche Einrichtungen, Stiftungen, Unternehmen, Wissenschaft und Politik dabei, die Herausforderung der Digitalisierung zu meistern und deren vielschichtige Potenziale effektiv und positiv zu nutzen. Dabei fungieren wir auch als Schnittstelle und Vermittler zwischen den unterschiedlichen Interessenslagen. Okay. Ich hätte gern so ein Formular, auf dem könnte ich das so markieren und unterschreiben, weißt du so, damit meine Steuergelder nicht für sowas ausgegeben werden. So, sowas würde ich echt gern unterschreiben. Dream on. Du musst den Einspruch für die Facebook-Regeln in deinem Profil verteilen. Ja, genau. Aber ich glaube, so eine Unterschrift kommt erst danach, nachdem hier GEZ reformiert wurde. Also kann ich ein bisschen warten noch. Oh Mann. Dafür schmeißen sie euer Geld raus. Hey, Trebbel. Ja, Hare Krishna, Hare Hare. Hare. Hare Fördergeld. Das ist doch Harem, Alter. Hare Rama, Hare Rama. Ach, meinst du, das ist das Harem-Spiel? Das ist überall zensiert deswegen. Deswegen gibt es keine Let's Plays davon. Das ist doch Harem. Guck mal, Sophia Maria auf Twitter schreibt, was ihr hier lest, ist nicht von der Theater-AG des Gender Studies Lehrstuhls, sondern das neue Battlefield. Xir ist kein Name, sondern das Pronomen eines Characters. Ja, so interessant. Da sind dann so Bilder, da ist auf dem, das sind zwei Bilder, auf dem einen steht so Text, Sundance mag es extrem. Also Sundance ist der Name des Characters. Xir ist talentiert und furchtlos und blickt auf zwei sehr unterschiedliche Leben zurück. Als Model, oh mein Gott, jetzt muss ich das auch mit vorlesen, oder? Als Modell Soldat X, also Soldat und dann ein X, so wie als hätte sich jemand vertippt, so Soldat X. Der Armee de Terre auf der weitaus dunkleren Vergangenheit in der Reihe eines früheren Verbrechenssyndikats in Paris. Letzteres war es schließlich auch, dass Rosiers militärische Karriere vorzeitig beendete. Xir versucht in den Reihen der No-Pads möglichst unauffällig zu agieren, dient der Sache aber mit Xisen einzigartigen Talenten nach Kräften, Alter, fucking Xerxes oder was. So, und dann ein zweites Bild, da ist so ein Screenshot auch von der Webseite von EA mit Battlefield, so mit dem neuen Early Access für Mitglieder von EA Play und EA Play Pro sowie für BesitzerInnen der Gold und Ultimate Edition startet jetzt, Alter. Junge, Xir einfach und Xisen. Xisen finde ich sogar echt noch schlimmer als Xir. Beides ist schlimm. Modell Soldat X. Und auch wenn Margarete mich wieder nicht mögen wird, das ist eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Es ist halt wirklich so, weil die Sprache hat niemand gefragt, weißt du? So, außerdem endet es nichts an der Spielmechanik, weil ihr Xir-Sein tut nichts zu dem, wie die und Waffen es funktionieren. Und ist irgendwas Genderloses, was wir hier sehen. Und man kann nicht mal EA bashen, weil dann muss man im gleichen Atemzug auch sagen, in Age of Empires 4 geht es auch um SpielerInnen. Ein Stück von dem Argument konnte ich ja noch mitgehen, als es hieß, ja, wir wollen schwarze Charaktere in Videospielen pushen, weil halt damit da Repräsentation so, ne? Aber jetzt haben sie eine Schwarze genommen und haben ihr dieses Xir-Neopronomen übergezogen. Da frage ich mich so, okay, aber wen sollen das bitte repräsentieren? Da ist doch einfacher dann zu sagen, hey, gib doch einfach bei der Erstellung deines Characters an, welche Pronomen du hast und so und fertig. So, ich hätte auch schon mal überlegt, eingebacken sein. Ich hätte auch schon mal gedacht, dass das vielleicht gar nicht recht ist, da zusammen in einem Topf zu landen. Ne? Ja, Alter. Ja, wer weiß. Es gab eine China-Version von Fortnite und die wurde eingestellt. Was da ja, haben sie jetzt 2 Jahre, glaube ich, versucht. Aber es geht nicht. Ne? Wir haben ja die Regeln gelesen, die jetzt für Spiele gelten in China. Und die sind ja im Prinzip gar nicht erfüllbar, sozusagen. Beziehungsweise sie waren ja so geschrieben, dass sie relativ willkürlich da irgendwas vorbringen können, dann gründen, warum das nicht geeignet ist und so weiter. Ja, vor allen Dingen dürfen die Leute ja jetzt noch 2 Stunden die Woche spielen. Die dürfen ja sowieso nur so wenig spielen, das lohnt sich ja eh auch gar nicht so richtig, ne? So ein Spiel sonst zu kaufen für so viel Geld und so. Tja, auf jeden Fall ist es ja verboten jetzt, so gegeneinander spielen in China. Weil das die Kriegsgedanken fördert oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist auf jeden Fall toll, da sieht man halt mal, was diese Spiele sollen erwachsen werden und die Leute sollen keinen Quatsch mehr haben und fahren es in Stahlbad, ja, ja, genau. Und die Scheiße hinführt, nämlich zu, ihr könnt es gleich direkt komplett vergessen so und mal lieber den großen Führer anbeten mehr und euch darum kümmern, dass ihr, keine Ahnung, die Volksgemeinschaft gestärkt wird. Heranwachsende sind die Zukunft des Mutterlandes. Und die körperliche und geistige Gesundheit Minderjähriger zu schützen, steht in grundlegendem Interesse der Massen und dient der Förderung des Nachwuchses in der Ära nationaler Erneuerung. Komisch. Komisch, ich musste irgendwie, da verfällt man automatisch in diese Stimme. Ja, nachdem man jetzt halt mehr als eins haben darf, müssen die auch irgendwie beschäftigt werden, ne? Aber nur. Ach ja, und dann stand in den 2 Stunden, ne? In dem Tagesschau-Ding stand auch noch als Fakt drin, dass es irgendwie ein Problem sein soll mit dem Videospiel Besessenheit oder so da in dem Land, wobei ich mir da auch wieder denke, so, ja, sagt die Regierung. Natürlich, ja klar. An sich ist das schon ein Problem. Das gibt alleine so ein Problem. Das Wiederaufleben des Faschismus zwingt Warhammer, seine Fans zu erinnern, dass das Imperium die Bösen sind. Games Workshop versucht, Warhammer 40.000 von Hassgruppen zurückzuerobern. Wer sich im Tabletop-Bereich nicht auskennt, Warhammer 40.000 ist ein Strategiespiel mit kleinen Zinnfiguren, die man für viel und inzwischen Resinfiguren, die man für viel, viel, viel, viel Geld von Games Workshop kaufen darf, aber bloß nicht zu Hause mit einem 3D-Drucker nachdrücken. Zwinker, zwinker. Und in dieser Zukunft, im 40. Jahrtausend, gibt es nur Krieg und es ist alles dunkel und böse und bleak und Horror. Und dort verkämpfen halt verschiedene Fraktionen gegeneinander, die Space Orks und die Chaos Space Marines und die Elder, früher auch die Squads, heute nicht mehr, die Tau und hast du nicht gesehen. Und all diese Völker kämpfen halt um die Vorherrschaft in der Galaxis und unter ihnen sind auch die Menschen, die einen faktisch toten Kaiser anbeten, einen Gottkaiser, der in seinem goldenen Thron irgendwie vor sich hin siecht und dessen Ansichten im Universum verbreiten. Und wer sich das anguckt und denkt, das sind aber coole Typen mit ihren Totenköpfen auf der Uniform und ihrem alle Aliens müssen sterben und so, wer sich die anguckt und denkt, das ist eine coole Fraktion für den, ist diese Erinnerung durch Games Workshop vielleicht auch das Richtige? Zu diesem Ding habe ich da so ein Video schon vorher gesehen, so gestern, vorgestern. Da hat das ein Typ auseinandergenommen, der hat da was Cleveres gesagt. Der hat da nämlich gesagt, so, dass er niemanden kennt, ja, der halt gerne in dieser Fantasy-Welt leben möchte selbst. Ja. So, ne? Also der hat das verglichen mit Leute, so die Fans von Star Wars sind oder von Harry Potter, ne? So, die würden gerne in dieser Welt leben, ja. Aber keiner würde unironisch liebend gerne in so einer Welt leben, wie hier Warhammer 40k es präsentiert. Ja, weil eine Sache wird sehr selten verstanden. Es ist eine reine darwinistische Angelegenheit. Die Menschen haben nicht den Luxus, irgendwas zu machen, außer sich selber in Kampfmaschinen zu verwandeln und die absurdesten Sachen zu machen, um irgendwie gegen andere Alien und interdimensionale Lebewesen überhaupt eine Chance haben zu können, um nicht ausgerottet zu werden. Aber weißt du, Games Workshop selbst kann mich mal, ganz ehrlich, man, die können mich mal richtig kreuzweise. Weil, also die können mich schon lange einfach wegen ihrer Preise mal die, so. Die haben einfach so viele Fans, die ihre Arbeit klasse finden und machen dann ihren eigenen Content dazu. Und Games Workshop geht hin und flaggt das alles und blockt das alles weg. Weißt du, so, was ist das für ein Scheiß, Alter? Die Leute machen sich da Mühe, die haben Interesse und Spaß daran. Das ist doch gratis Werbung für euch. Und dann kommen die hin und sagen so, nö, nö, nicht erlaubt, verboten. Ja, aber das Ding ist, sie machen das hier fest, wenn ich das kurz noch ausführen darf, sie machen das fest an einem Turnier in Spanien, wo jemand mit Hakenkreuzen aufgelaufen ist, als Aufnäher auf seinem Dings. Und der Typ im Laden wollte ihn wohl nicht rauswerfen, obwohl sich andere natürlich unsafe gefühlt haben und so weiter und so fort, der übliche Blödsinn. Ich fände es auch nicht gut, wenn jemand mit Hakenkreuzen in meinen Laden kommt. Ich würde den wahrscheinlich auch rausschmeißen, einfach weil ich sowas in meinem Laden nicht haben wollen wollte. Aber halt daraus zu machen, ja, und wie der sind wieder Tausende, das ist halt wieder genau diese Nummer, die ihr sonst immer kritisiert. Wenn man aus jedem Muslim einen Terroristen macht, das ist böse. Wenn man aus jedem Warhammer 40.000 Imperium-Spieler einen Nazi macht, ist das völlig gerechtfertigt, Kotaku. Ihr seid einfach Arschkrampen. Und was Games Workshop angeht, ich habe jetzt ein Video gesehen von einem Hersteller, der heißt, glaube ich, Ninjen oder so. Die bieten physische Figuren an und auch Vorlagen für einen 3D-Druck. Die Figuren sehen so viel besser und fantasievoller und toller aus und decken alles ab, was man mit Games Workshop sozusagen mit den Regeln spielen kann. Deswegen, es gibt inzwischen so viele Alternativen. Niemand muss diesen gierigen Arschlöchern, die auch noch bei jeder Scheiße auf die Knie fallen vor dem Woken-Mob, niemand muss denen Geld geben. Niemand. Ein bisschen über Lego, wa? Ja. Ist bei vielen Sachen, das ist ja eigentlich auch eine unserer Tenöre sozusagen, dass das überall reinkriecht und überall abnervt und allen Leuten den Spaß an irgendwas verdirbt. Also das ist dein Tenor, ich bin ein Bass. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ja, Spaß mit der Reihe. Das habe ich auch schon häufig gesagt, ja. Ich meine, Humor, wir müssen Humor wieder ernster nehmen. Ne? Wir müssen das letzte bisschen Vergnügen aus den Menschen raussaugen. Vorher werden sie nicht vernünftig, dann fliegen die und lassen sich nicht impfen und wollen nicht, dass irgendwie die halbe Welt bei ihnen einwandert. Wir müssen das letzte bisschen Vergnügen, bis sie verzweifeln und sich entweder suizidieren oder als stochastischer Terrorist in unserer Statistik auftauchen, um unsere Ideen nochmal zu unterstreichen. Das ist widerlich. Ja, die Leute in die Ecke treiben. Ist toll. Mein Spaß ist ja eh nur unter anderen Menschen. Ne? Und wenn man sich amüsiert, ist ein neurologischer Trick. Ja. Wenn man sich amüsiert, dann schießt man so viel gefährliche Aerosole aus und kann doch keiner mehr... Unverantwortlich. Ja, und dieser Artikel, den Marmon eingereicht hat, hat mir auf jeden Fall ausgesagt, mit Diversität ist unsere Stärke. Und alles wird besser dabei. Also was hier im Endeffekt passiert ist, ist, drei Polizisten sind unter Feuer geraten, ein Mann und zwei Frauen, und die zwei Frauen sind weggelaufen und standen jetzt hier vor Gericht. Ja, die kamen mit einem extra Auto irgendwie und haben das dann mitgekriegt und sind dann irgendwie mit einem anderen Auto, haben sich mitnehmen lassen oder so. Also das wird jetzt ein bisschen geflüchtet. Ja, stand jetzt hier auf jeden Fall vor Gericht wegen unterlassener Hilfeleistung im Amt oder irgendwie so. Jo. Oder Körperverletzung durch Unterlassen oder irgendwie so war diese Anklage. Und ist aber nicht viel draus geworden, weil auch dieser betreffende Polizist, der darunter leiden musste quasi, der hat sich für sie eingesetzt und gesagt so, ja, ist doch nicht so schlimm. Ja, die beiden Frauen, wie gesagt, waren abgehauen und der Richter hat wohl gesagt, man hätte vielleicht wenigstens mal einen Warnschuss ablassen können und so. Weil ich das verstanden habe, waren es aber auch zwei Polizisten, die da, also zwei Streifenwagen. Und die Frauen sind dann ohne den Streifenwagen abgehauen, die Uzi haben sie drin liegen lassen und so. Das war dann schon ein bisschen, aber es war eben auch so, und das kann man vielleicht auch tatsächlich ein bisschen als mildernd bewerten oder so. Das also die sind abgehauen und haben eine Waffe vor Ort zurückgelassen. Das ist ja gut, der Wagen war wahrscheinlich zu oder so, aber ja genau, Auto, hätte das Team was machen können. Aber die waren, daran siehst du halt, wie viel. Ja, was sie halt nicht gemacht haben, ist in irgendeiner Art und Weise, versuchen, diese Situation zu ja, zu verbessern halt. Ne? Ja. Und soweit ich das hier rausgelesen habe, waren die jetzt auch nicht so in direkter Gefahr. Ne? Also die meinten hier, dass sie da eigentlich hätten ja zum Wagen gehen müssen, sich Munition holen sollen und einen Warnschuss abgeben sollen. Ja, ein Warnschuss wurde auf jeden Fall gesagt, hätte man durchaus mal machen können. Mir wurde ihnen zugetraut. Und stattdessen ja, okay, hatten sie irgendwie kein Funkgerät dabei, haben irgendein Auto angehalten und sind dann mit dem irgendwie zur Wache gefahren, um da dann Bescheid zu sagen, dass da eine Schießerei ist oder so. Es ist ja eh schon ungewöhnlich, dass sie mit zwei Frauen in einem Streifenwagen sind. Also das machen sie ja normalerweise schon gar nicht. Ja, wie haben die jetzt ein Jahr Bewährung bekommen? Ich habe nicht so verstanden. Ich habe nur verstanden, dass es zwei Frauen waren, die quasi geflohen sind. Dass die jetzt in einem Streifenwagen saßen, habe ich so eigentlich nicht verstanden. Hm, okay, aber das hat der Solmecke, was habe ich so erzählt. Und immer, auf jeden Fall sind sie abgehauen und haben dann jetzt eine Strafe gekriegt dafür. Nur wie gesagt, das war ja richtig so eine richtige Hollywood-Szene sozusagen. Mit Kugelhagel und so. Also da sind irgendwie 30 Schüsse gefallen oder so. Hin und her. Und da kann man schon mal Schiss kriegen. Ne? Auch, also So gewöhnlich ist das ja bei uns nicht, dass solche Sachen passieren. Aber klar, also eigentlich ist man ja für sowas dann auch Polizistin geworden oder Polizist. Ne? Ja, ja. Ja, diese Geschichte hier wurde uns vom Zuschauer geschickt, allerdings unwissend, dass wir uns über das, worum es hier geht, eigentlich schon vor Wochen unterhalten hatten, nämlich um dieses neue Pamphlet aus der Böll-Stiftung von... Die neue Hetzschrift von Böll. Von ja, den beiden Heinis da irgendwie... ja, Namen habe ich schon verlegt, aber werden hier auf jeden Fall ja auch genannt. Aber dieser Text hier von Axel des Guten ist auf jeden Fall ganz, ganz gut geschrieben. Also macht ziemlich Spaß, den zu lesen. Schöne Spitzen drin. Und die haben hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass quasi... Wenn die da schreiben, dass irgendwelche Akteure laut Politikwissenschaftler zum rechten Spektrum gehören und dann sind die Politikwissenschaftler, auf die da verwiesen wird, quasi die Autoren von dem Ding selber. Also die Leute sagen selber, dass irgendwelche ja Leute zum rechten Spektrum gehören, weil unter Berufung auf sich selbst die das sagen. Jo. So, ne? Und das ist dann irgendwie so die Wissenschaft, die dahinter steht. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, die mit diesem Bullshit und diesem ganzen Kram, was die machen, da kommen dann halt irgendwelche superschlauen, ja, bis halt in konservativen oder liberalen Bereich und könnt ihr dann schlau einen erzählen, warum halt irgendwelche Leute sich für Männerrechte einsetzen, warum das in Wahrheit halt eben alles rechtsextrem sind. Oder hier auch Leute wie der Autor hier von Axel des Guten, der, wie heißt, Herr Lasan? Ja, Bernhard Lasan, Der also sagt, dass er da nicht dazu gehört, aber jetzt auch nicht sich von denen distanziert und hier sogar die Karen Strawn hier kennt und zitiert von den Honeybadgern mit ihrer Aussage, dass Antifeminismus ja nur die, ja, wie wir sagen es mal in Anlehnung an Feminismus, ist nur die radikale Vorstellung, dass Frauen Menschen sind, genau. Und sie macht daraus dann radikale Vorstellung, dass Frauen keine Opfer sind, ja. Genau. Und das findet er halt ganz gut. Und ja. Ja, vor allem hat er bemängelt, dass sie sowas nicht rausgefunden haben. Und beschäftigt sich halt auch mit diesem Rechtsoffen, ne? Und das hatten wir ja auch gesagt, ja, als wir darüber geredet haben, dass das halt total Hanebüchen ist und dass sie die Leute auch überhaupt gar nicht gefragt haben, was überhaupt ihre Positionen sind, sondern mit so einem dämlichen, die sagen zwei Geschlechter und zwei Geschlechter sagen auch irgendwelche Rechten und ergo Rechte. Dabei sagen die das noch nicht mal, dass nur zwei, also dass quasi nur biologische Väter und Mütter irgendwie zählen oder so. Der Herr Lasan zitiert da irgendwie direkt von der Webseite von dem einen, von diesen Akteuren, wo sie dann irgendwas auch mit Stiefmüttern, Stiefvätern irgendwie schreiben. Also nicht nur die biologischen Eltern. Oder solche Sachen, also total hanebüchener Blödsinn. Aber ja, es ist eine Stiftung. Ein Oberbesen, mit dem die da kehren bei der Böll-Stiftung. Immer wieder das Gleiche. Immer irgendwelche Leute, die sich dafür einsetzen, dass sie ihre Kinder nicht aus den Augen verlieren, irgendwie als rechtsfremd oder so. Das ist schon ganz komisch. Wo man auf jeden Fall mal hier in Frage stellt. Ja, da hatten wir ja auf jeden Fall schon lange und breit drüber geredet. Aber dieser Artikel hier ist insofern halt lesenswert, dass er so gut geschrieben ist. Also es ist wirklich richtig gut geschriebener Artikel. Ich fand das Zitat einfach noch am besten hier von, was hat er gesagt? Die sind symptomlos rechtsextrem oder so, ne? Der so ein paar Analogien zu der Ja, ist halt richtig, richtig cool geschrieben. Könnt ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Ja. Ist eine richtige Leseempfehlung, ja. Der hat auch bestimmt geschrieben, glaube ich. Ja, wenn man Pimmel verfolgt, dann muss man auch Otzen verfolgen. Jedenfalls, wenn sie geschrieben werden, dann veröffentlicht werden. Das hat jetzt die Partei erfahren, wo die Polizei dann für eine Razzia aufgelaufen ist. Denn sie hatten hier so ein freches Poster gemacht, wo Fotzengate draufsteht und Feminismus ihr Fotzen. Ja, Feminismus ihr Fotzen. Versteht ihr das? Ich weiß nicht, das soll das andere Ding sein. Es war nur dieses Feminismus ihr Fotzen-Plakat und die haben jetzt Fotzengate, haben sie jetzt genannt, dass sie diese Hausdurchsuchung bekommen haben wegen Feminismus ihr Fotzen. Aber wir sind in Deutschland, wo alles ganz klar geregelt ist und wir genau wissen, was wir sagen können und wo die Grenze verläuft und wo sich wirklich niemand beschweren kann, wenn er auf den Deckel kriegt vom Staat, weil er irgendwelchen Blödsinn geredet hat. Das ist ja das Land, in dem wir leben. Von daher ergeben sich solche Dinge ja von selbst, dieser Schwachsinnspartei. Also, ja, also. Ich meine, das ist nicht hetzerisch gemeint, ne? Das kann man eigentlich merken, finde ich, aber okay. Ja, definitiv kann man das merken. Also das ist ja, na, aber ihr wisst doch, dass man auch mit Satire. Es geht um das Wort, glaube ich. Und überhaupt es geht und sowieso. Das verboten böse Wort. Ja, was mich daran wundert und ein bisschen ärgert, ist halt, dass sie es nicht rein. Dass sie nach solchen Sachen halt immer noch nur meinen, so, ja, jetzt hat es hier mal wieder einen Falschen getroffen, aber trotzdem ist das ja natürlich alles richtig und wichtig, was wir irgendwie meinen. Und man kann einfach das regeln von vornherein. Wir wissen von vornherein, welche Sachen wohin führen, welche Sachen böse sind. Und das kann nie im Leben sich irgendwie schlecht auswirken oder uns so eine Bonk treffen mit irgendwelchen Quatsch, den wir reden. Das geht alles gar nicht. Und ach, scheiße, ist jetzt hier mal wieder passiert. Aber ja, das, wenn wir das erstmal so haben, wie wir das wollen, dann wird es natürlich nicht passieren, weil Gründe. Am Endeffekt gehört die Partei doch zu den Leuten, die sich genau diese Zustände wünscht. Ja. No. Ja, ich dachte, da informieren wir uns mal ein bisschen. Was bitte ist eigentlich ein gendergerechter Park? How to make a gendergerecht Stadtpark. Da steht halt echt, da ist für die Zuhörer unter uns, ist da unter dem Titel direkt ein Bild eingeblendet mit so einer Foto, ne, von einem Plakat auf einem Park, so auf dem Gelände. Da steht so drauf, so als Bauplan-Dinger, wie man das halt kennt, ne. So, da steht in der Überschrift auf dem Plakat: gendergerechte Umgestaltung des Stadtparks Lichtenberg, Erneuerung der Wegflächen. Berlin. Lass mich raten, Sie stellen Lampen auf? Nein, falsch geraten. Gibt es da ganz viele Vulva-Skulpturen oder was? Nein, auch ist das da das Gendergerechte? Nicht. Es gibt Toiletten für drei Geschlechter. Nein. Drei nur? Hallo? Kommt die nicht der halbe Park. Alle Gebäude sind gendergerechte Toiletten. Aber da hat der Bezirk wohl etwas missverstanden, heißt es hier. Ein großes Bauschild mit der Aufschrift gendergerechte Umgestaltung des Stadtparks. Hatte ich jetzt schon mal gesehen, dass das in München gemacht haben. Da haben sie tatsächlich irgendwie für Jungs Spielgeräte aufgebaut und für Mädchen. Also voll Banane. Ja. Lichtenberg kündigt das an, aber was soll das eigentlich in einer Grünfläche bedeuten? Getrennte Wege für Männer und Frauen? Das Bezirksamt hat dafür eine ganz eigene Definition von Gender, Englisch für Geschlecht, ein Sprecher. Gender werde hier im Park. Das sind schon die Zonen markiert, an denen man Drogen verkaufen kann. Das ist es, ne? Das könnte natürlich sein. Und schon vormarkiert. Aber es da werden keine Drogen in blauen Paketen und rosa Paketen verkauft. Und was für Drogen? Die Hormone, die man für eine transgeschlechtliche Umwandlung braucht, oder was? Ja, GH1, oder wie heißt das, ne? Alter, waren wir nicht damals in Lichtenberg, als wir die Red Pill-Premiere gesehen haben? Ich glaube, da hilft nur noch Abreißen und Neubauen. Da hilft eine Sanierung oder Umgestaltung nicht. Nee, pass auf, das kommt ja jetzt noch. Ein Blick in den Abschlussbericht der Umbaumaßnahmen zeigt ein anderes Bild. Aber dazu, weißt du, so in so 20 Jahren gibt es dann so Horror-Stories davon, ja, dieses Gebäude, das wurde auf einem ehemaligen gendergerechten Park gebaut. Gespukt ist hier. Ja, genau. Zeigt ein anderes Bild. So entstand im Rahmen der gendergerechten Sanierung neben dem Bolzplatz ein Volleyballfeld. Oh. Das bezieht sich damit auf Nachfrage. Damit hat man ja überhaupt kein Stereotyp. Jungs interessieren sich eher für uns, wenn so Mädchen eher für Volleyball. Aber ich dachte, Sport hat kein Geschlecht. Ich dachte, Sport hat kein Geschlecht. Dann sind doch schon Fußballplätze allen offen. Nur ein Konstrukt. Nur ein Konstrukt. Alter Schwede. Ja, Bezirksstadtrat Martin Schäfer, CDU 46, erklärt dazu, es geht uns um Vielfalt und Inklusion. So, Volleyball und Fußball sind dabei nur möglich. Er erklärt Beispiele, dazu, ich bin ein Kommunist. Die wir uns entschieden haben und die gewünscht wurden. So. Wir haben dafür das Geld aus Hessen und Bayern ausgegeben. Das ist total ich sag mal so, im Endeffekt ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Also ich glaube das sofort, dass die Mädchen nicht so gerne auf dem Bolzplatz wollen, sondern lieber Volleyball spielen wollen, glaube ich sofort. Das Ding ist ja nur, es widerspricht ja eigentlich diesem Ding, was sie am Anfang erzählen, dass es nur ein soziales Konstrukt, weiß der Teufel nicht, wie was ist. Weil es ja im Endeffekt dann ja wieder das ist, was die Leute halt selber wollen. Und was mir auch noch dazu einfällt, ist, es ist die dunkle Seite von Lichtenberg wahrscheinlich. Ja, die gendergerechte Umgestaltung. Barrierefreie Gestaltung, okay, das ist ja in Ordnung. Das hat aber nichts mit Geschlecht zu tun. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ja, okay, nächstes Thema. Die Parkbesucher haben so ihre Zweifel, heißt es hier am Schluss. Nicht nur die Parkbesucher, auch Leute, die ganz woanders in Deutschland sitzen. Das sehen und sich nur wundern, genau. Ich frage mich, was das Ganze kosten soll. Ja. Aber ich bin sicher, das wird nicht aus Steuergeldern finanziert. Genau diese Zweck. Wir müssen einen Volleyballplatz bauen und das Patriarchat dafür bezahlen. Das. Ja, sie mussten ihnen den Kindern Namen geben, mal wieder. Also wenn es wirklich nur der Volleyballplatz ist, dann haben die sich da wirklich aber wenig einfallen lassen. Ich habe so eine Beleuchtung in den Wegen neu gemacht und... Und dann weißt du, dann spielen auf diesem Volleyballplatz alte, weiße, heterosexuelle Cis-Männer so. Ja, für die gibt es ja die seniorengerechten Spielplätze. Das ist ein Erlebnis. Ich kann mir vorstellen, dass da eins von den Mädchen an den Volleyball schweige denn, dass sie irgendwie Sportklamotten anhätten oder so. Oder mich nicht. Sportliche Betätigung ist wichtig für alle Altersklassen und für alle Gender-Identitäten. Und für alle anderen Menschen natürlich. Deswegen haben wir hier ein vom Internationalen Olympischen Komitee das Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on the Basis of Gender Identity and Sex Variations. Das ist ganz besonders wichtig, also die zweite Zeile ist besonders wichtig. Ne? Non-Discrimination hauptsächlich on the Basis of Gender Identity and Sex Variations. Und tatsächlich ist es auch so, dass hier ein sehr großer Fokus in diesem Dokument draufgelegt wird, sind zwei kritisierbare Aspekte drin. Auf den zweiten komme ich später. Der hat nämlich gar nichts mit Gender zu tun. Im Endeffekt gibt es ja allgemeine Vorgaben für Ligen, wenn die in Männer und Frauen eingeteilt sind, was ja an sich der Fall ist. Ja, es gibt ja wirklich nur sehr seltene Spezialligen, die ja vielleicht auch im Behindertenbereich beispielsweise angesiedelt sind. Beispielsweise bislang galt die Regel, wer als Athletin an Frauenwettkämpfen teilnehmen wollte, musste den Testosteronwert im Blut unter eine vorgegebene Grenze drücken. Weniger als 10 Nanomol pro Liter, über 12 Monate mussten es sein, um als Teilnehmerin akzeptiert zu werden. So, da ging es ja im Endeffekt darum, dass keine zusätzlichen Operationen notwendig sein mussten. Es ging halt nur hauptsächlich um diesen Wert, der allgemein vorgegeben wurde irgendwann. Allerdings haben sehr viele Berufsverbände dagegen Einspruch eingelegt, weil sie einfach meinten, okay, in unserer expliziten Sportart ist es nun mal so, dass ein Mann nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber einer Frau hat, was weiß ich, beim Schach beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal ein ganz dämliches Beispiel, aber von da kommen ja diese Vorstöße öfters. Ja, und das hat jetzt dazu geführt, dass IOC im Endeffekt gesagt hat, ja, niemand darf diskriminiert werden und muss ich nochmal dahin scrollen. Also ich weiß, war doch bei der letzten Olympiade schon sowas in Kraft. Es gibt jetzt im Endeffekt das, das war schon in Kraft, aber das wurde jetzt ja geändert. Nämlich jetzt gibt es den sogenannten No Presumption of Advantage. No athlete should be precluded from competing or excluded from competition on the exclusive grounds of an unverified, alleged or perceived unfair competitive advantage due to their sex variations, physical appearance and or transgender status. So, und das im Zusammenhang mit, dass keinerlei zusätzliche medizinischen Sachen gefordert werden dürfen, weil das quasi die Privatsphäre der Sportler berühren würde. Und dann muss im Endeffekt müssen alle Leute akzeptiert werden. Wenn sie nicht akzeptiert werden, dann muss im Endeffekt ein sogenannter Evidence-Based Approach, einem Evidence-Based Approach nachgegangen werden. Und da wird nochmal ein separates Framework mit ganz vielen Richtwerten erstellt. Das sind dann im Endeffekt Korridore, wo die einzelnen Sportverbände selber sagen dürfen, okay, wir akzeptieren diese Person, wir können ihr nicht nachweisen, in Anführungszeichen, aufgrund von diesem Prozess, der uns vorgegeben wurde, dass sie einen Vorteil haben und deswegen dürfen die beispielsweise als Mann in der Frauenmannschaft mitspielen. Ja, es geht dann noch. Darauf läuft das Ganze im Endeffekt hinaus, dass es muss nachgewiesen werden, anhand von einem vorgegebenen Prozess, dass ein Vorteil besteht, und wenn das nicht nachgewiesen werden kann, dann überwiegen die Privatsphäre und das Recht am eigenen Körper und die Antidiskriminierungsrichtlinien und wunderbar. Ne, das ist der erste Teil, und der zweite Teil ist der sogenannte Stakeholder Approach, und da geht es im Endeffekt nur darum, dass Werbeträger im Endeffekt auch eine größere Rolle spielen können in den Komitees, die entscheiden, wer zu den Olympischen Spielen als Sportler zugelassen wird und wer nicht. Da geht es ums Geld. Das war das zweite Thema. Ja. Olympischen Spiele, ne? Der Sportsgeist ist das Wichtigste dabei. Es geht nicht um Geld und geht auch nicht um irgendwie Politik und so sollte das sein, Kulturmarxismus. Frauen brauchen eigentlich gar nicht mehr antreten dann. Es ist auf jeden Fall eine sehr harte Aufweichung gegenüber dem, was vorher war. Da hat der Zuschauer es in der Hand halt. Will man sowas sehen? Ja, nein, vielleicht. Ich hatte gedacht, die Verbände haben das jetzt in der Hand sozusagen. Das Olympische Komitee gibt halt einen Plan vor. Müsst ihr das prüfen. Und dann können die Verbände entscheiden, okay, wir haben es geprüft und wir haben es jetzt zugelassen, oder anhand dieser Prüfung ist er nicht zugelassen. So, also es ist eine Scheinprüfung vor Ort. Ja. Ja, Scheinfreiheit, Scheinwahlfreiheit auch natürlich, ne? Dass man da machen könnte, was man will als Verband. So, jetzt haben wir lang genug ernste Themen gewälzt. Jetzt müssen wir endlich mal wieder zu einem Punkt kommen, wo wir lachen und Spaß haben und über Deppen herziehen können. Hier haben wir einen solchen Beitrag von Jetzt. Jetzt ist die Woke-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Und die haben Kolja Haaf und Grazian Dona einen Artikel geschrieben, der heißt Frauen of Color, wollt ihr einen Allmann daten? Wow, da braucht man zwei für, um so einen Artikel zu schreiben. Ja, ich denke schon. Ist der denn sehr lang oder wie ist das? Liebe schwarze Frauen und Frauen of Color. Er heißt Sebastian oder Michael. Sieht gut aus, ist lustig, eigentlich das ganze Programm, nur er heißt eben Sebastian oder Michael und er ist einer der unzähligen weißen, deutschen Sebastians und Michaels, an denen ihr kaum vorbeikommt, wenn ihr euch an der Uni, auf Tinder oder im örtlichen Angelverein nach einem potenziellen Partner umschaut. So viele hübsche Männer, ne? Was macht ihr? Gebt ihr ihm eine Chance oder hält euch die Sorge vor so etwas wie beziehungsinternem Rassismus davon ab? Da platzt mir eigentlich schon der Kopf, weil wieder mal würde man das aus einer anderen Perspektive schreiben, würde man sofort die Rassismusvorwürfe und den ganzen Scheiß am Hals haben. Wenn man mal drüber nachdenkt, welche Probleme Sebastian oder Michael mit den Brüdern oder Onkels von Aische kriegen könnten, wenn die das spitz kriegen, dass da was läuft, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Nein, es geht natürlich nur um die üblichen Sachen. Viele von uns biodeutschen Männern werden hier empört aufschnauben. Moment mal, werde ich hier etwa mit anderen über einen Kamm geschert? Was hat die gegen den schönen Namen Sebastian und außerdem ich und Rassismus? Geht's noch? Und da liegt vermutlich dann auch das Problem. Denn die meisten von uns, mich eingeschlossen, hatten durch unser privilegiertes Dasein nie das Bedürfnis, uns wirklich mit dem Thema Rassismus zu befassen. Wir haben ganz einfach keine Ahnung davon, was es wirklich bedeutet, in diesem Land nicht Hoffmann oder Huber zu heißen, ganz zu schweigen davon, nicht wie Hoffmann oder Huber auszusehen. Unsere Vorstellung von Rassismus hat irgendwas mit wütenden Dorfnazis zu tun und ist sicher nichts, dem wir unsere Partnerin in einer Beziehung aussetzen würden. Und dann kommt natürlich das Ding, ja, wenn du mit deinem Schatzi dann auf eine Party gehst und da bist du die einzige Person of Color und wenn wir beide abends erschöpft nach Hause kämen, würden wir uns bei euch über den stressigen Tag ausheulen, wenn ihr zu eurem genauso stressigen Tag noch die ganzen Blicke, Sprüche, strukturellen Benachteiligungen und Mikroaggressionen aushalten musstet, von denen wir keine Vorstellung haben. Und die wir dann wahrscheinlich noch bestreiten oder kleinreden würden, wenn ihr uns davon erzählt, Kolja, schließt nicht von dir auf andere, das sieht scheiße aus. Haltet ihr euch also trotz eines Überangebots an weißen Männern lieber an Männer of Color, weil euch eure Zeit zu kostbar ist, um die sie damit zu verbringen, eurem Schatzi erstmal einen mühsamen Rassismus-Grundkurs zu halten? Heißt das aber nicht mehr lange dein Schatzi, glaube ich, wenn du es so machst. Habt ihr Angst, dass ihr euch selbst verratet, wenn ihr euch emotional zu fest bindet an einen Vertreter einer gesellschaftlichen Gruppe, die dafür verantwortlich ist, dass ihr und Menschen, die aussehen wie ihr, euer ganzes Leben lang Diskriminierung erfahrt? Der Stürmer könnte es nicht schöner. Ich meine, damals gab es ja auch schon so Warnungen davor, halt Leute aus bestimmten Kulturkreisen als Partner zu wählen. Da ist man dann schnell mit dem Schild um den Hals auf der Dorfstraße geendet. Und dann gibt es eine Antwort. Also Kolja hat wahrscheinlich dann jetzt die Frage geschrieben und dann kommt Grazia mit der Antwort. Liebe biodeutsche Männer, aber vor allem liebe Kartoffelkarstens und Allmann-Axels, richtig beobachtet. Für Frauen of Color kommt es kaum in Frage, auf Tinder nach einem Partner zu suchen. Bei all den dort anwesenden Sebastians und Michaels freuen wir uns, wenn wir einen Uche oder Carlos finden. Das gilt auch, wenn wir in der Uni oder beim Feiern nach einem potenziellen Partner suchen. Und wisst ihr warum? Biodeutsche Männer sehen einfach alle gleich aus. Kleiner Scherz. Vielmehr schrecken uns die Kosenamen Sexy Mama, Rihanna oder Hotte Schokogöttin ab. Wer spricht so? Und die hören wir leider ziemlich häufig. Und das von Axel und Sebastian? Sicher? Nicht von irgendwelchen Hip-Hop-verseuchten Vollidioten. Ja, wann und wo sollen wir beginnen, euch zu erklären, wie problematisch diese Aussagen sind? Nach dem ersten oder zweiten Date, vor dem ersten oder nach dem ersten Kuss? Tut uns den Gefallen und swiped links. Also wenn die so einen Spruch an den Kopf geknallt bekommt, die hotte braune Schnitte oder wie war das? Dann ist ja lustig, dass sie das zum Kuss kommen lässt, irgendwie, ne? Wenn sie das so stört. Das ist nie so. Und meine Zeit ist mir definitiv zu kostbar dafür, euch zu erklären, was Mikroaggressionen sind. Ich möchte nach einem stressigen Tag meine Rassismuserfahrung nicht verteidigen müssen. Und nach einem ruhigen Arbeitstag will ich das ehrlich gesagt noch weniger. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass wir, Frauen of Color, doppelter Diskriminierung ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass wir jeden Tag gegen Sexismus und Rassismus kämpfen müssen. Kleines hypothetisches, aber leider auch realistisches Beispiel. Am Equal Pay Day sagt mein Chef zu mir das N-Wort und fordert mich bei den Verhandlungen für eine faire Bezahlung dazu auf, nicht so aggressiv zu werden. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Ist das jetzt hypothetisch oder realistisch, Gracia? Weil das schließt sich eigentlich so ein bisschen aus. Liebe weiße Männer, wie ihr seht, schaffen wir, Frauen of Color, Großartiges. Tag für Tag. Wir wollen keine zusätzliche Aufklärungsarbeit leisten, schon gar nicht für unsere privilegierten Partner. Ihr seid Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft, wo durch ein rassismusbedingtes Ungleichgewicht in der Beziehung entsteht. Da habt ihr recht. Bevor ihr also eine Schwester datet, fragt euch, ob ihr bereit seid, an euch, der potenziellen Beziehung und gegen das strukturelle System zu arbeiten. Befasst euch mit euren Privilegien und werdet keine alten, weißen Männer. Und fragt uns nie wieder, ob wir twerken können. Alter Schwede. Ja, das Lustige ist halt, was Twerken angeht, sind die alle selbst bereit, dir das zu zeigen. Ob sie es können, bewertest du dann halt. Ja, vor allem, wer hat denn mit dem Twerken angefangen? Die Männer oder was? Oder haben wir Frauen mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, ihre Ärsche irgendwie... Also manche Frauen würden sich da echt freuen drüber, wenn man das machen würde. Das gibt so die zusätzliche Würze, ja. Weißt du, das ist... Schreib den umgedrehten Artikel und du kriegst wahrscheinlich 30 Millionen erboste Mails, was du für ein Sexist bist. Warte, wäre dann der umgekehrte Artikel, so Männer of Transparency, weil Männer of Light. Männer of Light. Wollt ihr einen Alman, wollt ihr eine, ich sag das Wort jetzt nicht. Auch wenn die Leute sich selbst. Ja, deswegen glaube ich auch, dass das vielleicht ein bisschen einfach nur eine Provokation ist, auch ein Ziel. Ja, aber was bringt denn diese ständige Provokation? Ja, nichts. Das bringt eine Spalterei, beziehungsweise es gibt möglicherweise so eine Leute, die das doch ernst nehmen und dann ja, auch irgendwie. Ehrlich, Mann. Was passiert mit denen? Ne? Die entwickeln eben eine Hass. Wenn da stehen würde, sind schwarze Frauen für euch eine brauchbare Option, weißt du, so, dann ist das eindeutig einzuordnen als voll rechtsradikal und Neonazi. Die würden gar nicht den Artikel lesen, die würden sofort ausrasten. Ja. Also das Ding ist, also gerade auch bei dem hier und bei Anpalagan und vor allem auch bei meinem persönlichen Favoriten, Herrn Amjahid, was der in den letzten Tagen rausgehauen hat an Unsinn, habe ich wirklich das Gefühl, dass es hier nur noch darum geht, eine wütende Reaktion zu erzeugen, die man verkaufen kann. Also, wenn glaub, der Mohammed zum Beispiel möchte gerne auch endlich so viel Geld wie die Quattromil für sein Leiden kriegen. Und deswegen versucht er an jeder Ecke zu provozieren. Und jedem, der hat die Woche geschrieben, zur anstehenden Legalisierung von Marihuana hat er geschrieben, dass das die armen Händler, also die Dealer in unseren Parks, dass die dadurch halt ihres Berufs und ihrer Existenz beraubt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Digga, dann sollen sie lernen zu coden, Alter. Ja. Ja, ja. Also es ist reine Provokation für Geld. Genau. Und das spaltet unsere Gesellschaft, nicht ungeimpfte Menschen. Was ist das aber für eine, was muss man da, was ist das für eine Profession und was muss man da für einen Charakter haben? Man muss ein Arschloch sein. Das ist schon ganz unterirdisch. Ganz ehrlich, man muss ein totales Arschloch sein. Das ist schon unterirdisch. Ja, sehr rücksichtslos oder so, irgendwie nicht mehr nach hinten gucken. Das ist Maß, warte. Man sich so Sachen ausdenkt. Maß, als du gesagt hast, da, dass solche Sachen spaltet und nicht Corona-Leugner oder so, also Impfgegner, ne? So würde ich eigentlich noch besser argumentieren und sagen, dass wenn die Leute sagen, dass schon so Corona-Leugner und Impfgegner ja die Gesellschaft spalten, dann spaltet sowas erst recht die Gesellschaft und sollte unterbunden werden, wenn man das denn kann, weil die schreiben das Zeug ja. Rassismus-Skandal in Nürnberg? Fragezeichen. Löwengebrüll. Hier geht es um einen. Einen 76-jährigen Opernregisseur namens Konvitschny, klarer Kartoffel-Alman deutscher Name, ne? Konvitschny, und der hat eine schwarze Darstellerin in seinem Ensemble, und da ging es darum, dass sie halt Angst spielen sollte und dass sie das nicht so überzeugend gemacht hat, wie der Herr Konvitschny das wollte, und dann hat er gesagt, das ist wie in Afrika, wenn ihnen ein Löwe entgegenkommt, dann können sie auch nicht weggucken. Ja, und das ist die Diskriminierung. Er hat einer schwarzen Frau gesagt, in Afrika könnte ein Löwe auf sie zukommen. Abgesehen davon, dass Löwen in Afrika durchaus öfter vorkommen als in Europa. Als Tiger auch. Ich, seid ihr bekloppt? Ja, ich weiß ja, dass ihr bekloppt seid, aber das soll Rassismus sein? Wirklich? Es ist schon ziemlich daneben, aber das kann, sagen wir mal so, was wenn ist denn da dran daneben? Was er gesagt hat, dann ist es schon wirklich. Was ist denn da dran daneben? Das kann man doch nicht jedem sagen. Das kann er doch auch einem Weißen sagen. Ja. Stellen Sie sich vor, ein Wolf. Und dann ist das Rassismus gegen Weiße, wenn er Wolf sagt oder was. Ja, ich meine, wenn er schon sowas sagt, dann hat er doch bestimmt auch andere Sachen gesagt. Gibt es noch andere Beispiele? Ja, das glaube ich nicht. Er hat gesagt, er habe eine koreanische Ehefrau und deswegen solle man ihm doch bitte keinen Rassismus vorwerfen, und wofür er natürlich auch geschämt. Ja, das ist die Theorie, dass Nazis irgendwie auf Asiatinnen stehen oder so, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Auch schon wahrscheinlich. Aber das Schöne ist, ja, dass Honorary Aryans, weißt du? Dass der Simon Strauss hier zu dem Schluss kommt, Dass jetzt aber das deutsche Stadttheater von einem weiteren Rassismus-Skandal erschüttert worden sein soll, ist nicht nur hysterisch, sondern wirklichkeitsfremd. Der Aufruf zur Achtsamkeit im Umgang mit Sprache muss in alle Himmelsrichtungen gehen. Wer keine Löwenbrüllen hören will, sollte auch nicht von Verunglimpfungen sprechen, wenn nur Klischee gemeint ist. Vielen Dank, Simon Strauß. Aber es wäre ja auch keine vollständige Woche, wenn Frieda Ackermann und die neuen deutschen Medienmacher nicht auch wieder was rausgehauen hätten. Man hat das Gefühl, diese Kanonade soll auch dazu beitragen, dass die Leute möglichst bald die Nerven verlieren und dann einfach sagen, was weiß ich, geh doch nach Hause oder so, und dass man dann wieder von Rassismus sprechen kann. Die Zeit, in denen nur Geschichten von standarddeutschen Familien erzählt und weiße Männer als Experten eingeladen wurden, sind vorbei. Sagt wer? Sagt Frieda? Oder was? Weißt du, das? Ich meine, wenn ihr es übertreibt, wendet sich das Blatt vielleicht auch wieder. Und dann wählen vielleicht Leute, die ihr gar nicht haben wollt. Dann werden nur noch Geschichten von weißen Leuten erzählt. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, dass man es auch immer noch schlimmer haben kann? Naja, oder müssten vorbei sein. Nur 10% der Menschen, die in der Wahlkampfphase im Fernsehen zu Wort kommen, werden als migrantisch wahrgenommen. Wahrgenommen, ja, das ist auch mal ein schöner Trick, ne? Weil da kannst du dann, wenn du dann sagst, ja, pass mal auf, hier ist doch die Frau Sivic-Bassat oder so, dann heißt es wieder, oder der ja, Herr Kornwitsch nie. Aber die wird ja nicht wahrgenommen. Die ist zu weiß. Ja. Eher an meinen Kollegen Dirk, der ein bisschen türkisch aussieht und immer für Griechen gehalten wird oder sowas. Ja, schon. Ja, sonst thematisch geht da auch rein. Thematisch einseitig. Migrantisch wahrgenommene Personen sprechen vor allem über Migration und Flucht. Bei innenpolitischen Themen wie Klima, Gesundheit, Sicherheit oder Steuern kommen sie nur am Rande zu Wort. Das habt ihr selber so eingerichtet. Ihr seid die vor allem die Schreihälse wie Ampalagan, Hestas, Amjahid, Gümüşay und die ganzen Leute in die Medien drücken. Und dann wundert ihr euch, wenn die nur über ihr Steckenpferd sprechen. Ja, die haben das halt wirklich ganz, ganz geschickt eingefädelt, meine ich. Migrantisch gelesene Personen treten seltener als ExpertInnen auf. Zu den Themen im Arbeitsmarkt und Bildung trat keine einzig migrantisch wahrgenommene ExpertIn auf. In der Wahlkampfberichterstattung waren lediglich 8% der ExpertInnen MigrantInnen. Rechnet man die Auslandsberichterstattung mit ein, war jede vierte gesichtete Person ausländisch oder migrantisch. Obwohl im neuen Bundestag über 11% der ParlamentarierInnen aus Einwandererfamilien kommen, waren nur 4% der ParteivertreterInnen, die sich in den Nachrichten äußern, migrantisch gelesene Personen. Wer liest denn da mit diesen Menschen? Ja, ich frage mich auch. Aus mir wird keiner lesen und aus meinem Hund wird auch keiner lesen, um das nochmal zu sagen. Ja, die neuen auch Menschen deutschen mit Behinderungen sind kaum wahrnehmbar. Sternchen so. Innen, die haben halt ihre Glaskugel, mit der sie da rumsitzen, mit der lesen sie dann und legen die Leuten ihre Karten und kommt halt mal raus, dass sie alle einen Allmann ziehen, und das geht natürlich nicht mehr in unserer heutigen modernen Zeit. Kaum erkennbar sind religiöse Menschen. Weniger als 0,5% aller Personen in Deutschland waren erkennbar religiös. Mit anderen Worten, in den untersuchten Nachrichten waren fast nie erkennbare JüdInnen und Juden. Oh, wie schrecklich. JüdInnen und Juden-Sternchen. Was soll diese Formulierung jetzt wieder bedeuten? Ich dachte, JüdInnen. Oh, ja, nee. Sternchen. Das steht da so. Ich meine, Jüd-Sternchen innen sollte doch schon beides sein. Was ist dann Judensternchen? Ihr beschnittene Mädchen. Christ-Sternchen innen und Muslim-Sternchen innen zu sehen. Es gibt kein Recht darauf, weil ich ein Sky-Buddy habe, im Fernsehen aufzutreten. Ja, seid ihr völlig wahnsinnig geworden? Vor allem, was ist das für ein Rückschritt? Die wollen jetzt, dass alle Leute im Fernsehen dann irgendwie erstmal ihre persönlichen Ansichten über ob sie ihren eigenen Tod überleben können, da beitreten oder wie. Und das soll dann irgendwie dazu führen, dass wir inklusiver werden oder was? Weil das ja auch überhaupt nicht alle möglichen Leute dann ausschließt. Also wenn ich irgendwie so eine Verkündigungssendung mir angucke, mit Landesbischof sonst wie, dann schalte ich ab und denke mir, das hat keinen Bezug zur Wirklichkeit. Das ist Blödsinn. Und ärgere mich drüber, dass ich den Quatsch bezahlen muss. Und dann will ich doch nicht, dass es noch mehr so ist. Ich sehe total wenig Rollenspieler in den Nachrichten. Ich fühle mich da als langjähriger Rollenspieler total diskriminiert. Da gibt auch, es gibt auch ganz viele Politiker, die ganz gut Demokratenrollen spielen. Ja, das ist aber eine andere Sorte von Rollenspielen. Mit der möchte ich nichts zu tun haben. Ja, die neuen deutschen Mädchenmacher. Oh, und jetzt sehe ich schon am Tab, was kommt. Guckt mal, die beiden. Ich finde das Foto schon so großartig. Die sind so lächelnd. So klasse. Und da so links. So zufrieden habe ich sie beim ganzen Leben noch nicht erlebt. Also. Ja, OPEX, schade, dass du da nicht warst. Weil das wäre, also ich habe es extra nochmal irgendwann in unseren Twitter-Ding geschrieben, dass du da hingehen sollst. Oder zumindest habe ich OPEX geschrieben. Aber ich habe es nicht gelesen, tut mir leid. Leider nicht gesehen, ja. Aber das wäre sicher auch ein Highlight in deinem Leben gewesen. Ich habe sicherlich schon mal gesehen. Ich muss wirklich mehr drauf aufpassen, weißt du, weil da ärgere ich mich jetzt gerade richtig fett, Alter. Vor allem, weil Sascha ja auch über ihre Eltern die Eltern von Alice Hastas kennt, weil die alle auf buddhistischen Treffen gehen, so. Und Alice Hastas hat halt leider keine Zeit, zum Thanksgiving vorbeizukommen, aber die Mutter von ihr wird bei den Eltern von Sascha, mit der ich das Safe Space betreibe, halt da hocken und zu Thanksgiving vorbeikommen. Die Mutter von Alice Hastas will Alice Hastas und Sascha, die von that Safe Space da, irgendwie hier kennenlernen lassen, so, weißt du? So, also this will be fun. Ich hab's halt echt verpasst, ganz ehrlich. Tut mir wirklich leid. Das geht auf meine Kappe, Mann. So, worum ging's denn da? Was haben sie denn da an Geräuschen von sich gegeben? Zu Beginn des Gesprächs nehmen Hastas und Amjahid nämlich erstmal den gemeinsamen Berufsstand in die Mangel. Das Klischee vom linksgrün versifften Medienmacher nicht mehr als ein Mythos. Nee, da gibt's Untersuchungen, aber. Redet ich wollte gerade sagen, worüber haben sie sich dann beschwert? Die wollen das so haben, oder wie? Die haben gesagt, die sind noch nicht linksgrün versifft genug, oder wie? Warte ab, Chris, es kommt noch besser. Stattdessen beobachten die beiden ein Übergewicht von bürgerlich-konservativen bis rechtskonservativen Kräften und mangelnde Diversität in den Medienhäusern. Entschuldigung, ein Übergewicht? Das ist aber hier Fat-Shaming. Aber überleg mal. Sie sehen die deutsche Presselandschaft als beherrscht von bürgerlich-konservativen bis rechtskonservativen Kräften. Ja, das fällt war ja da im Endeffekt das, was ich dachte. Noch was zu ein? Das dachte ich ja, dass es darauf hinausläuft. Ne? Also, dass sie sagen so, ja, schön wär's, wenn wir alle so links Man traue wären. Angehörigen von Minderheiten gar nicht erst zu, objektiv über ihre Themen zu berichten. Warum schreibst du eine Kolumne in der Taz, Mohammed? Warum schreibt alles Hastas Gastbeiträge? Warum schreibt Fahrer in der Taz? Oh Mann, Alter, ich könnte doch wirklich da vorbeigekommen sein, dann wäre der nicht ganz zu. Anders. Man traut es den da nicht zu. Ja, vor allen Dingen, man traut es den Leuten, also wenn überhaupt jemand so dafür fein. Sorgt, dass man denen nicht zutraut, dann sagt das wohl eher ihr mit eurem Blödsinn. Dass man jedem, der da selbst betroffen, wie ihr es sagt, ist, deswegen halt schon von vornherein mit den Augen rollt, wenn jemand mit so einem Thema ankommt, weil man sich schon denkt, so, oh, jetzt kommt wieder diese Opfernummer hier, dieser Bullshit, diese komische Anklage an diese Gesellschaft hier, wie furchtbar die angeblich wäre und dass es einen nicht leiden kann, obwohl es einen ständig irgendwie auf Händen trägt. Weißt du was, wenn ich da vorbeigekommen wäre, ne, hätte ich das Mikrofon dann bei der Fragerunde genommen, hätte gesagt, hey, wisst ihr was, coole Beiträge, postet sie mal auf thatsafespace.net und das Mikrofon einfach fallen lassen, so, die können mich mal. Weil dann muss ich ja zuhören, ich muss ja still sein. Vor allem, wir haben das noch im Gedanken, was eben gesagt wurde, wegen der mangelnden Diversität und dem Übergewicht. Und dann kommt dieser Absatz. Hastas und Amjahid kennen die Redaktionsräume etablierter Medienhäuser spätestens seit 2015, als sie sich beim Tagesspiegel begegneten. Amjahid schreibt inzwischen für Zeit und Taz und hat 2018 einen der prestigeträchtigen Nannenpreise gewonnen. Hastas war bei der Tagesschau tätig und wurde 2020 vom Medium Magazin als Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet. What the fuck? Das konterkariert völlig das, was ihr eben behauptet habt. Ja, übrigens, weil du gerade Alice Hass gesagt hast. Das keiner, ne? Weil du gerade Alice Hass das gesagt hast hier. Der Grund, warum Alice Hass das nicht bei den Thanksgiving-Dinner bei der Familie von Sascha vorbeikommen kann, ist, weil sie in Berlin hockt und an ihrem Buch schreibt, an ihrem neuen. Das wird dann auch irgendwann rauskommen. Sie schreibt, ja. Ein solch weißer Fleck ist die fehlende Bereitschaft, den Angehörigen von Minderheiten einfach einmal zuzuhören. Allzu oft würde die weiße Mehrheitsgesellschaft die Anliegen von BIPOC nur auf eigene Befindlichkeiten reduzieren, frei nach dem Motto, aber was bedeutet das für mich? Das würdet ihr ja nie tun. Ihr würdet nie irgendwie... Ach, komm, alter Schwede. Was bedeutet das für mich? Soll das überhaupt einer darüber redet, ne? Was bedeutet das für mich? Es ist doch alles, was ihr habt. Was bedeutet das für mich? Jetzt kommt der absolute Knüller. Amjahid glaubt, dass die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Solidarität zu einer Opferolympiade geführt hat. Jeder wolle herausstellen, wie sehr er selbst unterdrückt wird. Wenn aber deine einzige politische Aussage ich ist, reicht das nicht aus, sagt der deutsche Marokkaner. Genau, du musst auch noch eine paar Stimme haben, Nina, du passt. Ja, du musst auch noch durchsprechen, wie der Willi von Yabine Maya zwischendurch. Nee, aber ich, weißt du, wer öfter, niemand sagt öfter ich als Mujahedin Ashjihad. Tut mir leid, wirklich. Also niemand sagt öfter ich und ich kann nur noch mal auf seinen Twitter-Feed der letzten Tage hinweisen, wo er wie ein Bekloppter versucht, nach Hass zu fischen. Es ist reine Provokation, es ist Schauspiel, ihr spielt eine Rolle und die spielt ihr für Geld, für sonst nichts. Euch sind die Menschen von irgendwelchen Hautfarben völlig egal, es geht nur um ich und am besten und im besten Fall noch um ich und meine Freunde, die, wie wir ja wissen, bei Mohammed Amjahid nicht weiß sind, weil er keine Weißen in seinem Freundeskreis möchte. Rassist. Bei den Jungen, kaum ein Zuschauer hat die 40 schon erreicht und mehrheitlich weiblichen Publikum, kommt diese Botschaft an. Dass es bei aller Kritik nicht um per se Verurteilungen geht, braucht man hier niemandem zu erklären. Die von der Bühne ausstrahlende Vertraulichkeit sorgt sogar dafür, dass einige Zuschauerinnen persönliche Erlebnisse mitteilen. So schildert eine junge Frau mit Migrationshintergrund, dass es einen frustrieren kann, als Erfolgsgeschichte und damit als Abweichung von einer unausgesprochenen migrantischen Norm angesehen zu werden. Digga, du wirst als Erfolgsgeschichte bezeichnet, als Abweichung nicht von der migrantischen Norm, sondern von der fucking weltgeschichtlichen Norm. Rassismus. Alle Menschen sind standardmäßig, wenn du irgendwas anderes machst als die anderen, bist du anders als die anderen. Eine Zuschauerin mit Kopftuch wiederum betont, wie befremdlich es sei, wenn weiße Kommilitonen das Thema Antidiskriminierung nutzen, um sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Hesters und Amjahid relativieren diese Aussagen nicht. Sie hören einfach zu. Was wäre wohl gewesen, wenn, wie der OPEX eben gesagt hat, da jemand gekommen wäre, der vielleicht eine kritische Frage, hätten die dann auch zugehört? Hätten sie es nicht relativiert oder wären sie in die üblichen Muster verfallen und hätten versucht, denjenigen als Nazi in die rechte Ecke zu stellen. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich zum Kotzen. Und wenn ich da hingegangen wäre, weißt du, und dann hätten die da irgendwie mich als weiß gelesen, weißt du, und ich dann ihnen gesagt, ja, ich bin zu 37% Aschkenasi Jude und der Rest ist Russe, weißt du, so, ich bin hier dummer Migrant in Deutschland, weißt du, so, ich kann kein Deutsch, tut mir leid, weißt du, so, was würden die dann sagen? Ach, OPEX, du bist doch eine Erfolgsgeschichte. Ah ja, klar, Alter. Genau, du hast es bis zu den Weltraumaffen geschafft. Eben. Ja, das ist schon mal ein Erfolg und eine Geschichte, ja. Ja, also ist nur, weil du Heidelberger Verbot bekommen hast. Muss ein fucking unterhaltsamer Abend gewesen sein. Und wir danken der Rhein-Neckar-Zeitung, dass sie diese beiden unglaublich unterbewerteten und viel zu selten in den Medien gefeaturten Leute endlich mal auf ein Podium gesetzt hat. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass die Bäckerei Mantei nach 3 Jahren wieder zurück ist. Das habe ich mitbekommen. Ja. Das steht da oben in den Schlagzeilen. Oh ja, ist das nicht ein Rennstall, Bäckerei Mantei? Oh, hier, Dr. Dr. Rehan Sahin. Hashtag ich bin Rehan hat heute ergänzend zu Hashtag ich bin Hanna die diskriminierenden rassistischen und sexistischen Strukturen und Vorkommnisse an deutschen Hochschulen und Universitäten thematisiert. Wir sollten auch auf die marginalisierten plus ausgeschlossenen Menschen schauen und es strukturell verändern. Aha. Ja, ja, so ist unser Fräulein Hündinnenstrahl. Das ist der Meinung. Ja, wunderbar. Dass diese ganzen, dieser ganze akademische Betrieb ist total richtig und wichtig, aber natürlich auch voll sexistisch und schlecht für die Marginalisierten. Also mehr Marginalisierte, bitte. Ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, aber wie hat es Rehan Sahin zu dem Doktortitel geschafft, wenn alles so schlimm ist an den Universitäten? Und sagt jetzt nicht, sie hätte sich hochgeschlafen. Es tut mir leid, also allein schon diese Nummer, ich glaube, das hatte Mama noch in unserer Twitter-Gruppe gesagt, ich bin Rehan, das ist schon wieder so narzisstisch, das noch sich selber zu benennen. Ja, aber guck, da steht doch in ihrem Profil, da steht doch Linguistik da, da weißt du doch schon, weißt du so, die einzige Linguistik, die irgendwie basiert ist, ist Computerlinguistik, ja, da geht es um Mathematik und Computer und Programmieren, ja, so, und die hier einfach irgendwas über Sprache, Alter, ugh. Es kommt was Ähnliches. Jetzt, sind wir, jetzt haben wir endlich mal eine echt gute Quelle, den Altschauerberg-Anzeiger. Siehst du diese Prozentangaben am Rand, Chris? Bis 70% müsstest du ungefähr runterscrollen, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Es geht hier halt um den Drachenlord. Wir erinnern uns alle, wir hatten letztens über das Ding vom Sascha Lobo gesprochen. Und um den wird es hier auch gleich wieder gehen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ja, hier muss es irgendwo sein. Warte mal. Da genau. Da sind wir. Kannst du mal in der Mitte Sascha Lobo et al. So bis zu Daddelt unbeirrt weiter. Kannst du mal markieren vielleicht. Von Sascha Lobo bis Daddelt unbeirrt weiter. Wir haben hier also Sascha Lobo, der Rainer Winkler während seines Gaming-Streams 250€ spendet. Aber Rainer kennt seinen großzügigen Spender leider nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie dumm rüberkommen, aber müsste ich Sascha Lobo kennen? Nein, den muss man nicht wirklich kennen, wirklich nicht kennen. Den Artikel im Spiegel hat er sich nicht angeschaut, weil er die Schnauze voll davon hat, ständig irgendwelche Scheiße über sich zu lesen. Dann war es eine weise Entscheidung, den Artikel nicht zu lesen. Lell. Und dann die nächsten 250€ vom Hahnenkammträger trudeln samt Hinweis auf das Fehlurteil ein. Rainerle bedankt sich und daddelt unbeirrt weiter. Den Spiegelartikel wird er auch trotz der Spenden nicht lesen. Das weiß ich nicht, ob der das erwartet, aber das werde ich nicht machen. Ganz einfach, ich habe in meinem Leben genug Zeug gelesen und Zeug gemacht und ich mag es nicht, irgendwelche Sachen über mich zu lesen. Wäre alles völlig in Ordnung. Jeder kann ja machen, was er will, aber ich habe keinen Disclaimer gesehen. Inzwischen müsste ja vielleicht ein Disclaimer von dem Drachenlord-Artikel sein, dass der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, sein Subjekt finanziell unterstützt. Gamergate-Veteranen werden es noch kennen. Das ist presserechtlich äußerst anstößig, dass dem Subjekt halt seiner Berichterstattung Geld zukommen zu lassen, auch wenn er sich wie in diesem Fall eher ignorant dem gegenüber verhält. Es ist trotzdem ein Bruch von presseethischen Konventionen. Und klar, da wird der Sascha jetzt wieder lachen und sagen, oh, actually, it's about ethics and journalism. And yes, it is. Das ist einfach No-Go. An der Stelle will ich reinwerfen, stell dich mal vor, Rainer Winkler würde nicht Gaming-Streams machen, sondern so Hot-Tub-Streams. So, Rainer Winkler hat Streams auf einschlägigen Pornografie-Seiten gemacht, wo er, ja, hat er. Gummipuppen hat er begattet hat und sich hat er durchaus. Und jetzt, Sachen in den Hintern geschoben und jetzt hat. Also, wegen einem Angriff mit einer Taschenlampe da, kommt er halt in den Knast. So. Ja. Ja, und man kann halt, also ich will da auch jetzt wieder überhaupt nicht den Rainer oder irgendwas angreifen. Es geht mir hier einfach darum, dass es ein Bruch von presseethischen Konventionen ist. Das, aber gut, macht halt. Ja. Ja. Wir haben hier einen Artikel über den Bataclan-Prozess von einer Dame, wo ist denn der Name? Rebecca Schönebach, Volkswirtin und Spezialistin für Islamismus und Vorstand von Frauen für Freiheit. Sie berät internationalen Firmen und Behörden zu Maßnahmen gegen Extremismus. Ja, und da geht es halt, wie gesagt, um diese Bataclan-Geschichte, wo Terroristen in den Musikclub eingedrungen sind und dort einfach wahllos Leute umgebracht haben. Doch in der Öffentlichkeit hört man immer wieder Verständnis für diese Behauptung. Also es geht um die Behauptung des Terroristen. Ich sage Ihnen, wir haben gegen Frankreich gekämpft, wir haben Frankreich angegriffen, wir haben die Bevölkerung ins Visier genommen, Zivilisten, aber in Wirklichkeit haben wir nichts Persönliches gegen diese Leute. Wir haben Frankreich ins Visier genommen und nichts anderes. Doch in der Öffentlichkeit hört man immer wieder Verständnis für diese Behauptung. Die ebenfalls 2015 von islamistischen Terroristen umgebrachten Redakteure von Charlie Hebdo hätten den Islam nicht lächerlich machen sollen, heißt es da. Verfolgte Karikaturisten, Religionskritiker, Schriftsteller wie Salman Rushdie oder Journalisten wird immer wieder beschieden, sie hätten sich die Gefahr selbst zuzuschreiben. Sie alle hätten die Wahl gehabt, still zu bleiben. Frankreich hätte nichts gegen das Morden des Islamischen Staates unternehmen müssen. Doch eine Gruppe wird meist ausgelassen, und zwar die größte, die durch Islamisten angegriffene Gruppe von Menschen, Frauen. In allen von Islamisten beherrschten Ländern, wie etwa dem Iran oder Pakistan, wird Frauen die Freiheit genommen. Wenn Frauen in diesen Ländern ihre Menschenrechte einfordern, werden sie gefoltert und ermordet. Diese Frauen haben nicht provoziert, sie sind lediglich als Frauen geboren. Wer behauptet, sie könnten doch auch still bleiben und ihre Entmenschlichung ertragen, spricht diesen Frauen ihre Menschenrechte ab und folgt der Argumentation der Islamisten. Die Witwe eines der im Bataclan ermordeten Konzertgänger hat im Prozess ebenfalls Zeugnis abgelegt. Aurélie Silvestre beschreibt nicht nur die Nacht, in der der Vater ihrer Kinder ermordet wurde, sondern auch ihr Leben vor und nach dem Terrorattentat. Die Freunde des Paares waren wie sie und ihr Lebensgefährte musikbegeistert. Einige an dem Abend des Terroranschlags im Konzert. Aurélie trifft die Überlebenden bei der Gedenkfeier. Dabei habe ich verstanden, dass wirklich wir das Angriffsziel waren. Mit wir gemeint sind alle, die in Freiheit leben. Wenn Terroristen sagen, es ist nicht persönlich, wollen sie vor allem von ihrer individuellen Verantwortung, sich selber von ihrer individuellen Verantwortung freisprechen. Die Täter-Opfer-Umkehr gehört zum islamistischen System wie die lustfeindliche Keuschheitsideologie, die aus Frauen Feinde macht. Vielen Dank, Frau Schönbach, für diese offenen Worte. Es war nichts Persönliches, dass ich den umgebracht habe. Es war nicht persönlich, um das Leben des Brian zu zitieren. Wie kann man denn noch persönlicher werden? Wie hieß die Frau? Rebecca Schönebach. Schöne, das ist auch alles viel besser. Anders als ich, hat sie jetzt Heidelberg Erlaubnis. Ja, sie soll mal vorbeikommen. Ich kann ihr meinen Safe Space zeigen. Ja. Weil die wird es bestimmt gut finden. Die Schwesig-Manuela, die ja Ministerpräsidentin ist in Mecklenburg-Vorpommern, die hat sich ja von der CDU getrennt und mit der Linken jetzt paktiert sozusagen und Regierungsbildung gemacht und so. Die CDU dann eben, wie gesagt, rausgeschmissen. Ja, und jetzt irgendwie hat sie so jemand da in so eine Stelle gesetzt, der Stasi-Vergangenheit hat, ja, aber dann Stasi-Aufarbeitung machen sollte oder so. Dann hat der, ich weiß nicht, welche Zeitung war das hier, dann haben die einen ganz langen Artikel darüber geschrieben, was er alles früher gemacht hat, was er womit er aufgefallen ist. Das ist nicht irgendeine Zeitung, das ist Hubertus Knabe mal wieder. Ne? Ja, genau, von der Knabe. Von der Gedenkstätte. Mhm. Und bei Tichy war es auch veröffentlicht, genau. Und der Typ hat hier einen Koalitionsvertrag mitgeschrieben. Das ist vor allen Dingen das. Genau, und das am Ende heißt es dann eben, dass diese Leute dann aber auch da eben mitgeschrieben haben an dem Regierungsvertrag. Und das da eben auch. Vor allem dieser Typ hier mit dem Decknamen Martin, genau. Der halt massiv gegen alle möglichen Feinde vom sozialistischen Regime hier. Wird auch die Formulierung noch angemahnt. Hat er irgendwie gesagt, dass der DDR-Unrechtsstaat oder so, aber er sagt eben nicht, von wem das Unrecht ausgegangen sein soll. Ja, das kann man jetzt ein bisschen gar nicht finden oder so. Ich finde auch ein bisschen, dass man das, weiß nicht, ob man das noch aufarbeiten muss, das ist ja auch echt ganz schön lange her. Ja, aber fucking schon. Aber klar, wir wollen auch an der Macht zu suchen. Ja. Und vor allem, wie sie Schwesig sich den Linken in die Hände geschmissen hat. Das ist ja nicht so. Ja, und wie offen die SPD dafür ist, sozusagen, ne? Die Schwesig da sich so, wie das locker geht. Ja, die hat sich fröhlich grinsend hingestellt und gesagt, wir sind die besten Partner und mit denen können wir am meisten erreichen und so. SPD ist am offensten für alle. Das ist so, fast schon von der Wahl so. Hm. Ja, finde ich ein bisschen willkürlich, ne? Aber die Leser, die Wähler gutieren das scheinbar. Wäre doch schön, wenn sich die SPD in MacPom mit der Linken zur SED vereinigt. Mal wieder. Ja, das bist nicht. Ja, apropos Kommunisten, hier an der Universität Emerson College in Amerika, da hat hier diese, wie heißen sie, Turning Point USA Vereinigung hier diese Sticker rausgegeben mit so Among Us Typ drauf und diesem Spruch China kinda sus, also sus ist irgendwie kurz für suspect, also na, wie heißt es auf Deutsch? Verdächtig. Verdächtig, genau. China ist irgendwie verdächtig. Und das wurde jetzt hier von der Universität unterbunden und das ist hier von FIRE, der Freedom in also hier von dieser Organisation für Freiheit. Research and Education, oder? Freedom ja, kann in sein, Research ja. Education. Und ja, die haben die auf jeden Fall verteidigt, weil dieses Emerson College, das wirbt wohl damit, dass sie halt Redefreiheit schützen. Und da kümmert sich ja FIRE dann immer drum, dass solche Colleges, wenn die halt sich dem verpflichtet haben, dass sie dann halt eben das auch durchführen müssen und dann nicht irgendwie willkürlich sagen können, hier, wir schränken da jetzt irgendwas ein. Und das haben sie jetzt hier in diesem Fall mal wieder getan mit diesem Sticker, weil dieses College halt eben unter Berufung auf irgendwelche Antirassismus-Statuten hier gerne diesen Sticker halt nicht verteilt haben wollte. Und ja, was wir hier drauf sehen, hat halt natürlich mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Das ist im Endeffekt ja, antikommunistisch und Kommunisten. Ja, aber wenn es anti-islamischen Rassismus geben kann, warum soll es nicht auch antikommunistischen Rassismus geben, Chris? Ja, wahrscheinlich, ja. Weil ich würde als nächstes einfach das Männchen braun färben, Swastika auf die Hüfte und Adolf Hitler ist kein das Sass. Gucken, ob das auch verboten wird. Ja, der Typ, der mit diesem Stiergeweih da ins Kapitol eingedrungen ist mit seinen Leuten, der soll jetzt für 41 Monate in Haft. Das ist das Urteil, das da gesprochen wurde. Für diese Aktion finde ich ganz schön viel. Ich weiß auch nicht genau, die haben ja auch ein bisschen was kaputt gemacht oder so. Boah, ja, finde ich jetzt aber auch nicht so übertrieben viel, sagen wir so. Lass mich nur mal melden. Der Schamane Chelsea. Ja, aber also, das ist schon ganz 3,5 Jahre für die Geschichte. Also, ich meine, gut, das ist halt amerikanisches Recht. Da will ich mich nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen, aber ist das wirklich? Ich meine, vielleicht gibt es da so Sondergesetze, die halt einen Angriff auf sowas wie das Kapitol halt noch schlimmer machen als einen normalen Landfriedensbruch. Aber 3,5 Jahre, really? Also, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und dafür so viel Zeit jemanden wegnehmen, dass er einen Fehler gemacht hat. Theoretisch hätten die bis zu 20 Jahre Haft gedroht, ja. Das hätte Kamala wohl gerne gehabt, aber ist nicht. Das ist ein bisschen irre, echt. Was ist mit den Leuten, die in, wo war das? In Sacramento das Kapitol gestürmt haben damals. Wie lange sind die in den Knast gekommen? Boah, die hatten Waffen. Keine Ahnung. Naja. Ja, das war halt auch ein bisschen politisches Urteil. Damit haben viele Leute ja gerechnet. Ja, dass da besonders hart durchgegriffen wurde. Hat man in einem anderen Fall auch mitgerechnet. Ja, wie gesagt, wenn wir 20 Jahre gedroht haben, dann sind ja 3,5 nicht besonders hart. Ich meine, ist schon nicht wenig, ne? Wie gesagt, wenn er mit guter Führung früher rauskommt, sollte es irgendwie einigermaßen in Ordnung gehen. Gute Führung. Wirklich, diese Strafvermessung, finde ich. Ja, dieses hier war das Video von Zapp, das will ich jetzt hier nicht abspielen. Ich habe das diese Woche halt geguckt, fand es unglaublich schon wieder. Hier geht es nochmal um diese angebliche Whistleblowerin, sogenannte Whistleblowerin Frau Haugen, die hier abgefeiert wird. Und wir sehen hier auch January 6 und Dazu hat Zapp dann gesagt, dass die Demokraten wegen dem Aufruf von Trump, da jetzt das Kapitol zu stürmen, jetzt auch der Meinung wären, dass man die Macht von Facebook jetzt beschneiden müsse. Wo ich mir auch wieder denke, wo sind da die verdammten Zusammenhänge? Welche Zusammenhänge werden da wieder konstruiert? Und das ist wieder so ein Ding, dass das sieht Zapp dann irgendwie als Zusammenhang, aber alles andere, was irgendwie passiert auf dieser Welt mit Black Lives Matter und weiß der Teufel nicht was, das ist alles unwichtig, ne? Und dann zeigen sie ja auch irgendwie, dass diese, ja. Ich war ja bei der Naumann-Stiftung, da sind wir hier nochmal, und die zeigen hier halt eben auch, dass sie da irgendwie gesponsert wird von dieser Luminate-Stiftung oder wie die heißt, von diesem eBay-Gründer. Da weisen sie sich auch drauf hin und dass sie generell also so viel Medientraining und Medienunterstützung und Unterstützung von allen möglichen Seiten irgendwie bekommt, dass da weisen die hier sogar drauf hin. Also mich würde das sofort total stutzig machen. Also ja, was ist das irgendwie für eine? Aber nee, die sagt ja irgendwie, Facebook ist böse und ja, Facebook ist böse und bla bla bla, wir reden mit ihr und oh Gott, sie ist so eine mutige Frau und sie hat es aufgedeckt und bla bla bla, aber nichts Konkretes schon wieder. Alles nur irgendwie, ja, es ist irgendwie gefährlich und sie ist so mutig und sie klärt es auf und die guten Leute von der Luminate-Stiftung unterstützen sie und ja, bla bla, und die Naumann-Stiftung findet es auch toll und am Ende rennt sie jetzt hier halt im Bundestag rum und macht Selfies, weil ja, und sie will sich nicht instrumentalisieren lassen, ja, außer natürlich von allen. Und ja, das fand ich einfach nur mal wieder bemerkenswert, was sie halt daraus machen aus dieser Nummer. Ja, ja, ist denn heute schon Weihnachten, ein Geschenk für Donald Trump? Zeit Online. Ich habe diesen Artikel rausgesucht, weil das einfach ein typisches Beispiel ist, wie viele Medien mit diesem ganzen Fall umgegangen sind. Kyle Rittenhouse, um es kurz zusammenzufassen, ihr könnt gerne gleich ergänzen. In der Zeit, wo sehr viele Proteste in Amerika waren, wo sehr viele Gebäude in Flammen gesteckt wurden und sehr viele Demonstrationen unter anderem im Zusammenhang mit Black Lives Matter stattgefunden haben, gab es halt auch so eine Gegenbewegung von Leuten, die halt in diese Gebiete gefahren sind und versucht haben, bestimmte Sachen zu verteidigen, vor Aktivisten, die versuchen, Sachen in Brand zu schützen, um einfach Leute abzuschrecken. Und das hat der Herr Kyle Rittenhouse auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Ich meine, da kann man sich drüber streiten, aber es war wohl so, dass er vor Ort vor allem Supermarkt, eine Tankstelle und ein Regierungsgebäude, da in der Gegend hat er sich aufgehalten und versucht irgendwie die Protester davon abzuhalten, Sachen in Brand zu stecken. Und jetzt nicht unbedingt mit gezückter Waffe, aber er war bewaffnet. Und irgendwann ist die Situation so eskaliert, dass er sich halt sehr vielen Leuten gegenüber gesehen hat, die ihn halt zumindest sehr stark verprügeln wollten. Und dann hat er sich zurückgezogen, ist weggerannt und ja, kurz zusammengefasst, auf seiner Flucht ist er von drei Leuten dann noch angegriffen worden und die hat er halt auf nächster Nähe angeschossen. Zwei davon sind auch gestorben. Und er hat sich dann der Polizei gestellt und die ganze Sache hat halt einen riesen politischen Aufschrei gesorgt, weil das eine Black Lives Matter Demonstration war, wobei alle Beteiligten kaukasischer Abstammung waren, glaube ich. Vielleicht war auch einer Hispanic, ich bin mir nicht so ganz sicher. Das kurz zusammengefasst und vor Gericht hat sich jetzt herausgestellt, gut, die Situation ist die gewesen, dass er sich zurückgezogen hat, dass er in Selbstverteidigung die Leute angeschossen und erschossen hat und die Jury hat ihn von allen Anklagepunkten freigesprochen, was in einem so hochdramatisierten und politisierten Fall für viele Leute sehr überraschend war. Aber den Fakten entsprechend, ja, es ist eine sehr unglückliche Situation gewesen. Man kann, wie gesagt, darüber streiten, warum er sich in diese ganze Situation begeben hat, aber er hat sich halt nur selber verteidigt, weil er halt Schlimmeres befürchten musste. Die ganze Sache, da gibt es auch mehrere Videos von, also die ganze Es ist auch alles unumstritten, was da passiert ist. Aber der politische Spin hat die ganze Sache doch sehr, sehr stark dramatisiert. Unter anderem, dass ich denke mal, viele Leute beispielsweise auch dachten, dass das jemand gewesen ist, der mehrere Schwarze erschossen hat. Was nicht der Fall ist, wollte ich halt nochmal sagen. Weil halt in der Berichterstattung hier haben wir den Artikel Trump, dann ganz kurz über den Fall George Floyd, er hat zwei unbewaffnete Männer und einen weiteren bewaffneten Mann erschossen und das ist quasi alles, was über den Fall in dem Artikel, ansonsten ging es nur um Selbstjustiz, wird als Märtyrertum fast schon verklärt, es ist Verteidigung der eigenen Ansichten und des aus Sicht aufrechten und richtigen Amerikas mit allen Mitteln. Es sind White Supremacists, radikale Evangelikale, aber auch Millionen der überzeugten Trump-Anhänger. Ja, und Trump, ne, nicht wirklich subtiler Subtext, schaut, macht ruhig weiter, so, es ist legitim, Donald Trump und die radikale Rechte im Land wollen den Aufruhr, es ist ihr Mittel zur Macht. Wollen hat sehr viel mit dem Aufruhr. Fall an sich zu tun, das Ganze, und der Kyle Rittenhouse ist jetzt selber kein politischer Aktivist oder sonst irgendwas gewesen. Wollen den Aufruhr, wer hat genau den Aufruhr noch veranstaltet? Es ist so viel gelogen und so viel Scheiße erzählt worden. Es wurde behauptet, er habe die Waffe illegal erworben. Stimmt nicht. Es gab Aufrufe, die Mutter anzuklagen, weil sie ihm geholfen hat, mit der Waffe über die Grenze zu fahren. Was aber nicht gestimmt hat, die Waffe war bereits in Kenosha, weil dort auch sein Vater wohnt und er dort Freunde hat und so weiter und so fort. Also alles ist eigentlich in sich zusammengefallen und es waren wirklich teilweise groteske. Da sagt dann der Anklagevertreter, sagt ja, da war ein Feuer. Warum haben sie versucht, das auszumachen? Und der Rittenhouse guckt ihn an und sagt so, weil es ein Feuer war? So. Und weil das direkt neben der Tankstelle war? Also so, man hat echt mit aller Macht versucht, ihm da den eiskalten Killer zu unterstellen. Aber wenn man die Videos gesehen hat, ja, ein Angriff kann halt nicht nur mit einer Waffe stattfinden. Und der erste Typ, den er erschossen hat, der hat versucht, ihm die Waffe abzunehmen. Und was wäre passiert, wenn der Typ ihm die Waffe abgenommen hatte, der übrigens am Morgen des Tages wegen nach einer Behandlung wegen des Suizidversuchs erst aus der psychischen Klinik gekommen war und mehrere Jahre wegen Pädophilie, wegen aktiver Pädophilie in mehreren Fällen hinter Gittern gesessen hat. Was wäre wohl passiert, wenn der völlig aufgepeitscht von Black Lives Matter und seinem eigenen Dingsbums mit dem Ding angefangen hätte, auf die Leute zu schießen, die da die Tankstelle verteidigt haben? Oder der dritte Typ, der mit der Waffe auf ihn gezielt hat und sagt, aber das habe ich nicht mit Absicht gemacht, die Waffe in seine Richtung gehalten. So, was sind das? Was glaubt ihr, was man braucht, um Notwehr irgendwie zu begründen? Gerade in Amerika, ich verstehe es nicht. Was haben die Leute erwartet, was bei dem Prozess rauskommt? Die haben halt gehofft, die Jury würde sich von diesem ganzen Black Lives Matter Tarara und all dem so beeinflussen lassen, dass sie einen Unschuldigen fürs Leben hinter Gitter schickt, nur um Brownie-Punkte bei BLM und den Leuten zu sammeln. Und eben, dass es nicht passiert und das ist gut so. Was ja auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass die ganzen Anklagepunkte, 5 waren es, glaube ich, auch relativ hochgegriffen waren, alle. Also ihm wurde halt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit vorgelegt, sondern wirklich wurden ziemlich harte Anklagepunkte gegen ihn vorgelegt. Und es wurde halt, wie gesagt, wir hatten vorhin den anderen politischen Prozess mit der Stürmung des Kapitols. Die Republik wurde versucht umzustürzen. Ich meine, wissen wir alle, dass das übertrieben ist. Die haben genau das andere, die genau die andere Richtung. Was mich überrascht hat, im Chat sagen sehr viele, Reketta Law hat das Ganze sehr gut nachrichtlich begleitet. Wer noch mehr Details wissen will, kann sich das da, denke ich mal, nochmal angucken. Ich empfehle das jetzt auch einfach mal, weil das ja im Endeffekt die Hauptquelle zu der ganzen Sache war. Ansonsten wurde ja nicht über den Fall selber berichtet, wie in diesem Artikel, sondern über Donald Trump beispielsweise. Ja, in Deutschland war es halt auch ziemlich unterirdisch alles, weil ja, man hat mal wieder nur die Sachen übersetzt, die irgendwie aus Amerika kamen und sich da in keinster Weise irgendwie selber mit auseinandergesetzt. Und ja, ich habe ja noch so ein bisschen gehofft, dass vielleicht die Welt nochmal was bringt, weil ja die Barry Weiss, die ja auch hin und wieder mal Gastbeiträge für die Welt verfasst, die hatte in ihrem Podcast das Thema auch besprochen und speziell halt eben auch mit dem Medienversagen in diesem Fall. Und ja, aber leider keine richtige Stellung oder sowas gehört. Weil bei Bild und Welt und so war auch unterirdisch, war überall unterirdisch eigentlich. Das Beste finde ich ja, dass das alles als rassistisch und das rassistische Justizsystem der USA und rassistisch und wie der Preis eben schon gesagt hat, die Opfer sind alle drei weiß, der Täter ist auch weiß. Aber was viele Leute nicht wissen, am gleichen Tag wurde in der gleichen Stadt gegen einen Schwarzen verhandelt, der auf Polizisten geschossen hat. Und auch der ist wegen Notwehr freigesprochen worden. Und trotzdem haben sich natürlich alle entblödet zu sagen, ah, wenn das ein Schwarzer gewesen wäre, der wäre hinter Gitter gegangen. Und das stimmt halt einfach nicht. Das ist einfach gelogen und da ist wirklich durch einen Prozess am gleichen Tag ist dieses Argument entkräftet worden. Übrigens sitzt auch noch eine 17-jährige Schwarze in der gleichen Stadt in Haft, weil sie es gewagt hat, den pädophilen Menschenhändler, der sie zur Prostitution gezwungen hat, zu erschießen. Die ist bisher noch nicht wegen Notwehr freigesprochen. Wie wäre es, wenn die Energie der Menschen, die sich über Rittenhouse aufregen, einfach darin fließt, diese Frau vor dem Gefängnis zu bewahren? Da wäre nämlich vielleicht wirklich mal nötig, jemandem zu helfen. Ja, ich fand es auch schon alleine interessant im Zusammenhang mit dieser ganzen Drachenlord-Geschichte auch. Das ist vielleicht ein lustiger Vergleich zwischen dem Rittenhouse und dem Drachenlord. Aber da haben sie uns ja auch alle erzählt, das wäre Täter-Opfer-Umkehr und das geht ja gar nicht. Und in dem Fall hast du da jemanden, der jetzt nicht das Rampenlicht irgendwie gesucht hat oder so, so wie der Drachenlord. Und da halt ganz kleinteilig in so einer Stadt, mit der er ja wohl auch eine Beziehung irgendwie hat. Also ich weiß nicht, ob es sein Vater oder irgendwer war, weil ja die Leute auch immer gesagt haben, ja, der kommt ja gar nicht von da und so. Aber der soll... He crossed state lines. Ja, ja, er ist 20 Meilen weit gefahren, was in Amerika ungefähr ein Fliegenschiss ist. Und ja, sein Vater wohnt in der Stadt und er hat auch angegeben, halt dort seinen Freundeskreis zu haben. Ja. Und es war ihm erlaubt, in diesem Staat eine Waffe zu führen, weil die Waffe, die Lauflänge der Waffe entscheidet nämlich, ab wann man sie tragen darf. Und die Waffe, die der Rittenhouse hatte, eine AR-15 und nicht eine AK-47, wie das eine deutsche Expertin geschrieben hat, die fällt halt unter diese entsprechende Lauflänge und die durfte er tragen. Und das ist alles zusammengefallen. Ich glaube, du kannst dich auch mit einer illegalen Waffe notwehrmäßig verteidigen und sollst eigentlich nicht... Ja, aber es war halt der Anklagepunkt ist ja auch fallen gelassen worden, aber es war halt auch einer der Punkte, die sie ihm eigentlich anhängen wollten. Ja, apropos State Lines überqueren. Hier hat der Tagesspiegel-Journalist Herr Leder, heißt er, glaube ich, den haben sie hier, das ist hier eine übersetzte Seite, der fehlgeschlagene Plan von der kroatischen Webseite hier. Und der hat wohl probiert, Migranten in Kroatien einzuschleusen, und damit er dann darüber schreiben kann. Und dabei haben sie ihn hier wohl erwischt. Schreibt zumindest dieses kroatische Outlet hier. Sebastian Leder? Leber, meine ich. Leber, ja, so heißt er. Wir waren ein paar Mal bei Huxilla im Podcast, also wenn man hören will oder so, wie der so drauf ist. Okay. Das ist nicht mehr so. Aber ja, ich weiß nur, was er gegen Don Alfonso irgendwie ausgeteilt hat, hat er heute irgendwie geschrieben. Ja, genau, die Abteilung. Richtig heftig ist, auf jeden Fall gegen den ausgeteilt. Aber die Huxelas finden den prima, ja. Ja, das aber ist, aber ich meine, ist das nicht auch irgendwie ein Bruch von Journalistic Ethics, wenn man seine Schlagzeilen selber fabriziert? Sollte man meinen, ja. Komisch. Ja, und ich meine, gegen das Gesetz verstoßen, damit man was zum Berichten hat. Ja, ist auch gut. Auftrag des Herrn unterwegs. Ja. Ne? Das gute Ton einfach. Demokratie leben. Ja, lassen. Nee. Ja, fand ich gut. Habe ich vorhin zugeschickt bekommen. Sehr gut. Der ist erstmal weg. gefährdeten Satellitentrümmer die SS. ISS, Entschuldigung. Ja, ja, kommen wir zu den Problemen hier in unserer Nachbarschaft. Ja, ich reite ja auf dem Thema mit dem ganzen Weltraumschrott rum und jetzt ist wieder was Lustiges passiert. Also ihr merkt, die Themen kommen irgendwie immer nicht ohne Grund auf mein Radar. Aber ja, ein gewisser General Urod heißt er, wurde mir gesagt, in Russland hat einen Satellitenwaffentest genehmigt. Der war schon sehr lange geplant und ist einfach in der Effizienz der russischen Verwaltung einfach immer weiter durchgeführt worden. War halt ein Test, der über vor 10 Jahren oder sowas geplant wurde anscheinend. Und es war ursprünglich geplant, dass man einen Satelliten hochschießt und den dann wieder abschießt mit einer Boden-Weltraum-Rakete. Aus Geldgründen hat man einfach einen alten, ausgemusterten Spionagesatelliten genommen. Allerdings ist dieser Satellit nicht wie der neue Satellit in einer sehr, sehr niedrigen Erdumlaufbahn gewesen wäre, sondern sehr weit in einer mittleren Erdumlaufbahn, nicht geostationär, aber ein bisschen darunter. Dadurch, dass halt dieser Satellit jetzt mit dieser Rakete zerstört wurde, gibt es da ein Trümmerfeld, was jetzt über die nächsten 20 Jahre immer weiter in einem geringeren Umlaufbahn Richtung Erde heruntersinken werden wird. Derzeit gibt es zwar gewisse Gefährdungen, dadurch, dass einfach eine Explosion stattgefunden hat, sind Trümmerteile auch ein bisschen in eine untere Erdumlaufbahn geschleudert worden. Sicherheitshalber wurde die ISS für 2 Tage alle 90 Minuten evakuiert. Zusätzlich zu den Evakuierungszeiten, wenn die durch den Strahlengürtel fliegen, ist das schon eine ziemliche Beeinträchtigung, wie die ISS überhaupt funktionieren kann. Größere Schäden hat es bis jetzt noch nicht gegeben, aber es hat halt die ganze Situation nicht verbessert, dass es jetzt halt schon sehr viele nicht katalogisierte Trümmerteile in der Umlaufbahn gibt und halt jetzt schon geplante Satellitenstarts und natürlich bemannte Weltraumprojekte da teilweise von beeinträchtigt werden. In der Planung sowieso, aber auch in der praktischen Durchführung. Und die Trümmerteile wenn es nicht irgendwelche Aktionen gibt, ein bisschen im Weltraum sauber zu machen und die Trümmerteile zu entfernen, dann werden die in 10 Jahren sehr problematisch sein für alle Satelliten, die in der Erdumlaufbahn sind, weil sie halt auf einer hohen Umlaufbahn sind und sehr lange brauchen, um herabzusinken. Und das sind die größeren Teile und die ganzen kleinen Mikro-Teilchen ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Ja, wunderbar. Meine Frage lautet... Wir müssen sagen natürlich, die Amerikaner haben 2008 das letzte Mal gemacht, die Chinesen haben es 2018 das letzte Mal gemacht. Warum zeigt ihr alle mit dem Finger auf uns? Ja, warum? Meine Frage lautet, ist denn nicht eigentlich diese ganze ISS nur ein großes Trümmerteil? Im Endeffekt irgendwann schon. Sie soll ja kontrolliert zum Absturz gebracht werden, was heißt, sie müsste halt nach unten absichtlich geflogen werden. Allerdings, weißt du was, wir bauen einfach, pass auf, ich habe eine Lösung, wir bauen einfach einen riesengroßen Feinstaubfilter über die Welt. Die Antriebe der ISS sind allerdings nicht stark genug dafür. Schicken Bruce Willis da hoch. Lass uns Bruce Willis da hochschicken. Ja, aber Price, an dem, was du gerade erzählt hast, will ich nur fragen, wo ISS denn da das Problem? Ja, das haben sich die beiden Russen, die gerade auf der ISS sitzen, auch gefragt. Trümmer sind immer ein Konstrukt. Und ich meine, was General Urod heißt, weißt du ja auch, OPEX, ne? Ja, weiß ich. Ja, Urod heißt... ein Hässling, also ein Typ, der hässlich aussieht. So. Genau, jemand, der Hass ausgesetzt ist, genau. Ja, richtig, genau, ja, das heißt richtig, ja, genau. Ja, aber, Zum Glück sind wir in einer noch viel höheren Umlaufbahn, deswegen sind wir nicht beeinträchtigt. Ja, genau. Ja, aber ist schon lustig, was da unten dauernd für ein Feuerwerk stattfindet. Hier vom Beide Asteroiden, kollidieren ja auch miteinander. Vom Asteroidengürtel hier kann man das gut beobachten. Ja, und die schöne Corona in der Erdumlaufbahn von den Strahlengürtel vom Van Allen Belt. Warum hast du Corona gesagt? Ja, es ist ja nur ein wissenschaftlicher Begriff. Keine Angst. Der Mond ist einfach nur Selbstverteidigung. Weißt du, wäre das ISS jetzt mal geimpft, ja, dann wäre es dagegen geschützt, ja. Ja. Das wäre was. Dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Impfen gegen Trümmerteile. Ja, ne? Wunderbar. Eben. Ich habe auch keine Lust mehr. Da wäre ja, eine wette, besonders dicke Haut. Ich wette, wenn es da Frauen gab, die auf Russlands Seite da das Startsignal gegeben haben, ne? Das sind jetzt doch auch Trümmerfrauen, oder? Boah. Was? Ja, wir stürzen ab hier das Niveau. Das Niveau wird aus der Umlaufbahn. Wir fallen auch ganz langsam Richtung Erde. Das Niveau fällt langsam. In Russland, wir haben zwei Knöpfe. Einen zu sprengen, eine Rakete, und einen zu sprengen, Spezialist. Ja, OPEX, du bist hier nicht bei Z-Safe Space, sondern bei Z-Vacuum Space. Oh nein, genau, kann ich alle meine Meinungen mitnehmen? Ja, Meinungen stehen nicht in einem Vakuum. Im Weltall hört dich niemand meinen. Ich sehe es so kommen, Alter, in irgendwie 30 Jahren, weißt du, so, dann heißt es, wir senden jetzt diesen OPEX da jetzt mal in den Weltraum, so, weil keiner auf der Erde von Leuten her Bock auf mich hat, so. Wir archivieren den Jungen einfach innerhalb einer Rakete, ja, und schießen sie in das Weltall. Dann rufen sie in den Raum, Safe Space, wo bist du? Yeah. Würden sie dieses, sorry, Rudi, würden sie keine dieses, Chance. Würden sie dieses Trümmerteil bestrafen, oder nicht? Oder ein Opfer, also die Erde, wie man sieht, ist ein Strafplanet. Ja. Und wenige Jahre später verstarb die ganze Menschheit an einer nicht desinfizierten Meinungsäußerung. Jetzt stell dir mal vor, in so 10 Jahren so, ne? Also dann ist Global Warming, alles überhitzt sich und alles voll am Arsch, alles so Krisensituationen. Dann kommt so Kinder wollen dann zur Schule, heißt so, du musst dich erstmal 10-mal boosten lassen, ja, so direkt von zu Hause aus, ne? So, und dann kannst du nicht in die Schule, weil diesmal so ein Satellitenregen ist. So. Nimmst du Kombi-Impfung. Komm zur Schule, es regnet Satelliten. Ja, genau. Kann mir der ISS, wenn ihr nicht genug Dings hat, nicht einfach einen Booster spritzen, wenn ihr nicht genug Power hat? Hat die nicht einen Booster? Die braucht mehrere Booster, rein theoretisch. Also ich habe hier so einen Ghetto-Blaster, der hat auch einen Booster, glaube ich. Steht hier was drauf, Boost. Ja. Kann man so einen hat Russland bei der ISS eigentlich schriftlich eine, weißt du, so Consent-Formular halt abgegeben, weißt du, ob sie in ihrem Luftraum Sprengungen unternehmen haben möchte, so? Denke ich nicht. Geht weiß, in den Ball. Consent für den Wiedereintritt. Ja, ja. Fliegt mal wieder zum Uranus. Und denkt immer dran, dass ihr uns zu einer sehr seltsamen Zeit in unserem Leben kennengelernt habt. Und zwar lasst euch nicht drei gendern. Ja, was hast du denn für eine komische Zeit? Eine seltsame Zeit. Also drei gendern, Alter. Da kannst du mir gleich in Ruhe erzählen. Kein Problem. Ist die beste Zeit. Es ist die beste Zeit. Fördert was der Freiheit, ihn zerschmettert. Die beste aller Zeiten ist die beste aller Zeiten. Ja. Nur nicht für die Leute, die den Weihnachtsmarkt stand haben. Ne? Aua. Also das Leute, ist ihr habt hier Ende. Weihnachtsmärkte sind soziale Konstrukte. Ihr habt 10 Jahre Zeit, um mir jetzt ganz viel Hass auf der Safe Space zu senden. Also macht es, dann geht Licht. Das, was der Freier dient. Miete pro Kopf. Miete pro Kopf. Ich bin etwas, was ihr schadet.